Timing. Wenn wir ja rechtzeitig daran erinnert werden, dass noch 60 Sekunden bis zur Aufnahme sind, dann sind auch wir alten Männer flott dabei. Apropos, über Telegram hat er das geschrieben. Ich hoffe, du hast mir schon mal die Info geschickt, die Earthcache-Antworten. Nee, hast du mir noch nicht geschickt. Na, musst du nachher nochmal gucken, ist dringend. Ach so, ja, das... Ja. Fürs Event. Ja. Ich sag mal, so viel an Steine lecken muss man nicht. Ne? Das ist schon mal gut. So, du fängst ja erstmal mit unseren Hörern an, wie immer. Genau. 20:01 Uhr, wir beginnen mal mit der ganz kurzen Folge heute, wird nicht lange dauern. So 60 bis 90 DSM-Minuten. Wir begrüßen live bei der Aufnahme im Chat heute bei Björn Holzwurm, Dr. Ringding, Filia Noctis, Filia Noctis, Leider 74, Grillzombie, Griso 1000, Hamichel 777, da frage ich mich, wann er losfahren will, wird bald Zeit, Hoja Haha ist dabei, der Interceptor natürlich, KWC Hero, Mageddon, Maribi und der Stellinger. Schönen das guten Abend. Sind ja heute wenig, ne? 13 Mann nur. Ja, aber die sind alle schon auf dem Weg zum Berg, wahrscheinlich. Ja, das kann natürlich auch sein. Wir müssen auch noch mal wissen, irgendeiner schrieb mich noch an, er wollte auch gerne mal und er hätte ein iPhone, da gäbe es ja keinen Client, aber soweit ich weiß, gibt es doch da irgendwie einen. Bei iPhone bin ich raus. Wegen der fehlenden Nussecken. Ja, wenn irgendeiner weiß, aber soweit ich weiß, gibt es doch einen Client für Teamspeak, für... Ich bin der Meinung, dass Holger das damals auch über so einen Client gemacht hat. Stimmt. Ach, hier steht auch, Jens schreibt gerade, der iPhone-Client kostet was. Ja, okay, aber es gibt ihn hauptsächlich. Gut, dann muss ich ihm das nochmal schreiben. Irgendwer fragte mich da. Siehst du, KWC Hero ist auch mit dem iPhone online. Nee, dann hat er das nur wahrscheinlich übersehen. Da fragt man sich immer, ist er mit dem iPhone online zu Hause oder unterwegs? Und gleich ist kein 3G mehr, sondern nur noch Edge und dann ist er weg, ne? Aber 99 Cent ist ja okay. Also, ja. Für eine vernünftige App ausgeben. Ich muss mal gucken, wer das überhaupt war. Irgendwer hatte mich da angeschrieben. War jetzt auch nicht so. Wer zuhören will, wird schon kommen. Oh. Genau. Also es gibt anscheinend zwischen 99 Cent und 8,99 € Möglichkeiten Teamspeak auf dem iPhone. Ja, aber Interceptor hat die Links auch, bevor wir sie aussprechen. Du weißt ja, der ist ja, da weiß man nicht. Den kann man, da ist ja beim Geheimdienst irgendwie oder sowas. So, was haben wir denn? Wir haben, ich muss mal unsere Liste raussuchen hier. Wir haben Postkarten. Ein paar Postkarten haben wir bekommen. Also reichlich, muss ich sagen, sind wir richtig. Urlaubszeit, merkt man. Ja. Etibacht-Fan aus Annecy, wenn das so ausgesprochen wird, in Frankreich, ist südlich von Genf am See. Ich gucke mir das ja mal schön an. Das soll schön sein da. Ich habe gestern irgendwo mal Fotos gesehen, durch Zufall. Ah. Das soll das Venedig Südfrankreich sein. Ja, ich glaube, er hat sowieso Urlaubsgeschmack. Er ist da ja auch irgendwie schon auf 6.000 oder 7.000 Meter Höhe im Nepal rumgeklettert. Also. Und er hat da gemacht den Where I Go, den hat er nämlich empfohlen, GC6C09V. GC6C09V. Wie heißt der? Le Marc, irgendwas, ist doch egal, ist französisch. Where I Go. Hat er empfohlen, kann ich natürlich nicht zu sagen, aber eigentlich hat er einen guten Geschmack. Ja, dann gehen wir davon aus. Den nehmen wir nachher einfach mit auf die Liste. Ne? Genau. Dann haben wir Grisou 1000 aus Kiel-Labö. Eiskaffee oder Bäcker? Auf jeden Fall zu fressen, habe ich gesehen. Also ich denke eher Eiskaffee, so wie ich ihn kenne. Ne? Ja, das kann natürlich sein, ja. Naja, also wenn dazwischen noch eine Currywurstbude war, würde ich sagen, dann war er in der Mitte. Ne? Nee, das waren die beiden. Ich habe mir das das gucke ich immer genau nach, was da in der Nähe so alles ist, was die Leute da so machen. Ein bisschen stalken müssen wir da ja auch. Dann kam Nordlicht Markus aus Österreich, Oberfellach im Nichts. Also ich habe mir jetzt wirklich auf Karte angeguckt, das ist schon ziemlich gar nichts. Aber das kann ja auch mal ganz schön sein. Ne? Ja, es scheint das einsam zu lieben. Und dann haben wir Townkunder, AK Peter. Ja, ist das Townkunder oder Tankunder? Das habe ich nicht so ganz. Also Peter, ne? Ja, Peter, genau, Peter. Ohne Koordinaten. Aber das Schiff war aus Schweden. Ich meine, das ist das Vasa-Schiff in Stockholm. Wir waren da auch schon mal irgendwann vor vielen Jahren. Das müsste das gewesen sein. Also gehen wir mal davon aus, dass er in Stockholm war. Wenn das nicht richtig ist, kannst du es ja in den Kommentaren mal korrigieren. Ne? Das stimmt. Ach, naja, so wichtig ist auch nicht. Genau. Dr. Ringding. Ich muss es mal gerade hin und her zappen. Der war auf Fehmarn. Ja. Am Niobe-Denkmal. Genau. Fehmarn ist immer eine Reise wert. Ja, auch ein Tagestrip, wenn man aus dem Norden kommt. Ja. Naja, ist fahrtechnisch dann immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich muss da auch bald mal wieder. Wir haben da ja früher öfter sind wir da gewesen, aber weiter. Ja, wir waren jetzt im Mai, waren wir mal da. Glaube ich mal auf dem, Pfingsten oder so. Morgens früh hin, abends zurück. Aber das ist für uns auch so Fehmarn von hier. Das ist ja nochmal 60 Kilometer über Lübeck, sag ich mal. Ja, ja. Ich sag mal so, Lübecker Bucht geht immer noch, aber Fehmarn ist dann nochmal ein Ritt weiter. Und das ist so Grenze. Mehr mache ich dann am Tagesausflug auch nicht. Das ist dann Tagesausflug wäre mir das auch zu viel. Also wir haben ja früher eine Wohnung da gehabt, deswegen sind wir da öfter gewesen. Also schöne Insel, lohnt sich immer. Siehste, Grisou hat gerade gesagt Eiskaffee. Ich hab's richtig geschätzt. Dann haben wir Jens Magedon vom Brocken. Etwas ab im Grünen, habe ich gesagt. Bestimmt einen Cache gesucht an der Stelle, wenn das wirklich die Originalkoordinaten waren, weil es war so ein bisschen am Rande des Ganzen. Ja, oder vielleicht hat er einen schlecht eingemessen, seine Postkarte. Ne? Nee, ich glaube, da liegt tatsächlich ein Cache. Ich kann mich so dunkel erinnern, dass da irgendwo am Rande noch auch noch so einer, so, der lag da so irgendwie so hingeworfen. Siehst du, Multigespoilert. Ja, ja, meine ich doch. Da waren da so ein paar liegen da echt so ein bisschen seltsam da oben. Andy Handicap vom Pavillon. Direkt am holländischen Strand. Auch das konnte man sich angucken. Dann haben wir dann diverse FAM unterschrieben vom See Bad Arlbeck. Ach, da war ja ein Event, ne? Genau. Meet and Greet in Arlbeck 2021. Ich habe jetzt gedacht, oh cool, was ist denn das für ein Event? Das war aber ein Mini-Event. Also da sind zum Beispiel, ich kann das nicht alles lesen, das ist auch wieder so, Erna E. Rösslicks, UI Company, Zuckerwürfel, ne? Vanillepudding 69. Da finde ich 69 finde ich ja mal sowieso grundsätzlich schön als Nummer. Ich mach mal größer. Ich bin zu alt schon für die kleine Schrift. Genau. Zuckerwürfel 89. Die 3J. Ja. Kleeblatt. Garfields Lasagne. Fand ich auch sehr schönen Namen. Ja. Elli Pirelli 47. Ja. Ganz oben sind natürlich Mika und The Tom. Oben rechts sind die. Und Anno 1999, vermute ich jetzt mal. Ihr müsst mal sauberer schreiben, dann kann da keine Sau lesen sonst. Aber auf jeden Fall eine schöne Karte. Ja, genau. Auch eine schöne Idee. Ne? Also so eine Eventkarte ist es ja auch mal lustig. Da müssen ja fast alle drauf unterschrieben haben, weil ich habe geguckt gehabt, da haben, glaube ich, nur 15 Mann gelockt, dieses Event. Also war das OC-Welttreffen? Es war tatsächlich GC. Also GC9EZ. GC9EZ1R. Genau, Meet and Greet in Arlbeck 2021. Genau. Arlbeck ist auch immer schön, da kann man auch mal hinfahren. Also ein Abgreif, wir treffen uns mal und damit wir noch einen Punkt extra kriegen. Ja, dann Stellinger aus Bind. Bind. Hieß das wirklich Bind? Ach ja. Bind. Ja, wobei er schrieb, er war im Hotel, aber ich dachte, er hätte doch so einen Bus gemietet da. Das habe ich nicht so ganz. Stimmt, er war eine Zeit lang immer im Bus unterwegs. Ja, habe ich ihn hier nicht im Chat? Ach, in Binz. Binz war er. Binz, siehste, da habe ich das falsch geschrieben. Aber was, ja, ist ja im Chat hier. Ich dachte, hast so einen Bus da gemietet, so ein VW Edelpuff da. So ein Angeberbus, hätte ich fast gesagt. Mutti hat Hotel bezahlt. Endlich mal Hotelmama. Ne? Ja, okay, dann hätte ich das auch. Dann würde ich das Hotel auch immer bevorzugen. Ja, das sollte man immer machen. In so einem Bus übernachten hat er auch mal so den Nachteil, dass manchmal besoffene Männer vielleicht klopfen und denken, das ist ein richtiger Bus. Ne? Ja, das kannst du auch sagen. Dann hatten wir es, das habe ich nicht. Hast du das lesen können? Also ich bin der Meinung, es hieß Thomas. Thomas, ich habe das, also gelesen habe ich Sam Grex. Die kam ja jetzt irgendwie kurzfristig rein, heute oder so, ne? Ja, heute kam die, genau. Steinhuder Meer von der Bade. Ich wusste gar nicht, dass da eine Badeinsel gibt. Das ja, doch, die so eine künstlich aufgeschüttete. Das sieht aber Karte auf witzig aus. Echt so ein kleiner Ploppen da im Steinhuder Meer. Ja, und das ist aber, also im Sommer voll das Ding. Das ist ja, nicht schön. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es ist, also ich habe Thomas gelesen, du hast Themen Grex geschrieben. Ja, ich kann es echt nicht. Ich konnte irgendein Thomas mit G, ne? Vielleicht Thomas G. Punkt. Oder? Also der im Steinhuder Meer war auf jeden Fall. Genau. Ne? Und als letzten haben wir aus, wie wird das gesprochen, Blaland? Lavant. Ja. Barney Hund, auch ein cooler Name, vom Campingplatz, direkt an der Nordseeküste. Ja, Lavant war ich ja auch. Das hat schon mal Geschmack, Nordseeküste. Ist ja, ist ganz nett anzusehen, wenn sie nicht gerade üben, das liebe dänische Militär. Das hatten wir nicht. Okay. Haben wir einen Cache gemacht und in dem Moment, wo ich diese Moonbox aufmache, scheppert das wirklich, also kein Kilometer entfernt. Der Junior hat sich komplett eingeschissen, aber so richtig, Papa, ja. Wir müssen ja weg, wir dürfen nicht hin. Das kann ich mir vorstellen. Und da haben sie schön Bomben geworfen den Tag. Das war halt, also, ich sag mal, als Urlaub dann nicht so schön, ne? Aber das, also die Atmosphäre hat gepasst. Muss man auch mal erleben, also von daher. Ja. Grisot muss zum Einsatz. Ja, du kannst auch nachher Bilder posten. viel Erfolg. Die nächsten hatten wir, die habe ich, glaube ich, vergessen zu löschen. Die hatten wir letztes Mal schon, ne? In der Tat Datenspende da. Ja, genau. Das, also immer noch mal der Hinweis: Es gibt so Datenspendelisten von Jörg und mir. Ne? Und wer da mal sich, jetzt der Winter kommt, es wird wieder früh dunkel, geht ja schon dunkel. Ja, das stimmt. Wer ein bisschen rätseln möchte. Wobei da ja zuletzt irgendwie der Kompass reinkam, ich muss echt gestehen, den habe ich weggeschmissen. Ja, ich sag mal. Das war mir zu viel Aufwand, das einzupflegen. Wenn das mal irgendwie einer per GPX schickt, dann würde ich das auch nehmen. Aber als CSV-Datei und die da Daten dann auch einzeln eintragen, da habe ich gedacht, nee, scheiße, ich weiß sowieso nicht, ob ich da jemals hinkomme. Ich glaube, das wäre mir auch zu langweilig, ehrlich gesagt. Also für mich, ich habe ja die Frage reingestellt, ob jemand beim Kompass helfen könnte. Und weil wir halt nächstes Jahr nach Hennestrand fahren und zwischen Hennestrand und Vejas, da ist Wald und Heide irgendwie. Und da liegen keine Caches. Und ich habe mir jetzt im Urlaub schon gedacht, da liegt garantiert der Kompass irgendwo. Und ja, aber das sind doch auch keine Caches. Das ist wirklich schon. Aber ich sag mal, wenn ich dann da mal abends nochmal eine Runde spazieren gehe, ist es schön, wenn man gleich ein, zwei Caches mitnehmen kann. Ich nehme bestimmt die 161 Dosen mit, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, dann muss er alleine losgehen. Also meine Frau, die wird mir was von Koffer hauen. Nee, also meine Familie auch. Die machen das ja mal mit, ne? Also wenn man unterwegs sind, da liegt irgendwo ein Cache, okay. Ja, aber nicht alle 160 Meter. Also nee, genau. Und das ist halt da, dass ich gesagt habe, wenn wir da mal irgendwie in der Ecke dann auch mal eine Runde spazieren, dass wir da einfach mal 2, 3, 4 Caches mitnehmen. Bloß ich muss natürlich wissen, welche wo liegen. Ne? Ja. Nee, klar. Und ich bin jetzt da so eine Stunde rumgegangen in dem Gebiet da, weil wir diese versunkenen Eichen angucken wollten. Und selbst da bin ich halt an 6 Caches schon vorbeigelaufen. Ich habe es mir auch fast gedacht, aber gesehen habe ich sie trotzdem nicht. Aber vielleicht habe ich da auch nicht genau geachtet. Also ja, das bietet ja gerade einer im Chat an. Also vielen Dank, ja. Ich würde aber vorher Bescheid sagen. Das Problem ist, ich habe mittlerweile, die Datenspenden waren echt eine gute Idee. Wir hätten von Anfang an eine Liste machen sollen, wo die paar drauf sind, die uns interessieren. Ich habe jetzt tatsächlich immer, ich hole ja immer einmal 45 Kilometer Umkreis, 50 schaffe ich nicht mehr, weil das viel zu viele mittlerweile sind. Die Caches für mich, ne? Und dann habe ich immer welche, so wie diese Mysteries, die hole ich ja standardmäßig nicht, ne? Und die muss ich mir mal einzeln markieren und sagen, und jetzt mach mal einen Refresh über diese, die ich jetzt eben nicht in meiner normalen Suchliste habe. Und durch diese Datenspendeaktion habe ich da jetzt 760 Stück drin. Also, boah, da kommst du ja nicht gegen an. Ich wollte sagen, das ist halt, ja, also, deswegen ist diese Liste ganz gut. Wir haben halt, wie gesagt, beide eine Liste, die uns dann irgendwie primär interessiert, wo so Caches sind, die man einfach mal weghaben möchte. Das sind dann 30, 40 Stück, aber nicht so wie, also ich hab tatsächlich alle aufbehalten, die 700 Stück, aber du hast ja das Problem, wenn du ernsthaft in einem Jahr die dann machst, ne, dann haben sich die Koordinaten geändert, dann ist ja, das ist ja sinnlos. Also ja, eben so geil auf Cachen bin ich dann auch nicht. Ich bin froh, wenn ich mal ein paar gute kriege und so, aber ja. Nee, und bei denen zum Beispiel, die bei mir auf der Liste sind, das sind halt ganz viele, die auf dem Weg zur Arbeit liegen, gerade diese TWD-Runde da. Ja, genau, solche habe ich ja auch. The Walking gesehen. Dead, ja. Die liegen quasi direkt vor der Arbeit und wenn die mal irgendwann abgearbeitet sind, dann bin ich froh. Ne? Ja, genau, bei mir ist so unter 10 Kilometer nehme ich gerne und das reicht dann aber auch. Also alles andere ist nett, aber lass mal. Genau. Also jetzt zum Beispiel Kompass, wenn ich den jetzt kriege, es dauert mindestens 1 bis 2 Jahre, bis ich da mal hinfahre. Jawohl, ich glaube aber der Kompass, weil da so viele dran rätseln und da teilweise auch knackige Rätsel sind. Ich hab's ja alle gerätselt jetzt, ne? Ja, natürlich. Also ich glaube, die werden auch relativ gut gepflegt. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie da viel Koordinaten ändern. Okay, ne? Ja, klar. Und trotzdem sind es dann wieder 160 mehr, die ich da drin habe. Das ist für mich immer, ich bin ja gar nicht so Cash-Geil, sondern eher so, ich bin so zahlend für die Schiste, weil ich sitze dann vor dieser, ich brauche auch gar nicht so viele Funde, aber ich sitze dann vor dieser Liste und denke, möchte ich es jetzt aber auch abarbeiten, bevor die anfangen archiviert zu werden oder irgendwas. Ja, genau. Weißt du? Und dann macht man doch, nee, das ist nicht gut. Also die ich da auf der Liste habe, das reicht dann doch. Und wir haben ja die Kompass-Spende relativ schnell bekommen und auch professionell noch 2 Tage später, das fand ich richtig gut, nochmal auch mit den Lösungsansätzen, wenn man mal gefragt wird, dass man sagen kann, ach, das war das und das Rätsel und so. Ja, ne? Ja, das hatte ich auch schon öfter, das wollte ich Sachen auch noch mitschicken. So, das ist cool. So ein Pro-Tipp nochmal, wer dann noch die Lösung mit dabei schreibt, dann können wir auch im Log dann erwähnen, dass wir es gelöst haben. Du kannst auch zuschreiben, wer dir die Lösung schickt. kann sorgen dafür, dass er auch viel freut. Na gut, kommen wir mal weiter, bevor wir jetzt weiter um Beschiss gehen, dann springen uns ja unsere Hörer ab hier. Kommentatoren hatten wir auch. Ich lese mal die Namen an. Nee, Namen machst du ja eigentlich. Genau. Mach du mal die Kommentatoren. Genau, die Kommentatoren waren Micha und Caro, Hippo, Dr. Ringel Dingdong, Hamichel 777, der Interceptor, GC-Team Mark Lohe, Ralle und Franz. Ja, genau. Da haben wir so grobe Zusammenfassungen, habe ich mal gemacht. Also erstmal hat mich noch angemeldet, Rasi Bombasi. Ach, das war herrlich. Der hat mir echt eine ganze E-Mail geschrieben. Hast du sie gelesen? Ich habe sie gelesen auch, und ich muss mal so sagen. Ach, herrlich, oder? Also ich finde also unseren unprofessionell gestalteten Podcast gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich muss mal, den ersten Satz, ich finde das zu geil. Also ich habe mich totgelacht. Vielleicht darf ich mich kurz vorstellen. Ich bin Rasi Bombasi. Du darfst auch gerne Rainer oder Rasi zu mir sagen. Oh, wie nett. Und selbst wenn man einen recht unprofessionell gestalteten Podcast verbreitet, sollte man doch ein gewisses Maß an Höflichkeit wahren und die Namen von Beteiligten korrekt aussprechen. Das hat hier in der Community für Kopfschütteln gesorgt und hat uns eher Achselzucken zurückgelassen. Damit hast du dir sicher keinen Gefallen getan. Aber sei es drum. Ich muss ja schon zu dem Satz sagen, Rainer, sonst keiner. Ist immer bescheuert, wenn man Höflichkeit verlangt und dann gleich als ersten Satz was von unprofessionell gestalteten Podcast reinhaut, um dem anderen einen auswischen zu wollen. Weißt du, da hast du so ein Niveau, dass du selber von anderen erwartest, dass sie das nicht haben. Das ist also, ich würde sowas Kopfschuss und Eigentor nennen, aber nichts anderes. Und ich sei mir nicht böse, aber ob jetzt ganz Wien-Husen mit seinen 4 Einwohnern mich hört oder nicht hört, das geht mir so weit am Arsch vorbei, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen, ich hatte das Thema schon so weit wieder abgehakt, ich musste mich erstmal daran erinnern, wer der Typ überhaupt ist, worum ja, es überhaupt geht. Ja. Was kommt denn jetzt denn noch rein? Und dann hat er mir jeden einzelnen Cash erklärt, wie man ihn hätte machen müssen. Nur mal ein Beispiel. Das war ein Multi und du hattest praktisch die Station 1, das ist eine Bank. Und dann stand da drin, an diesem Weg gibt es noch eine baugleiche Bank. Und wir kamen von der Seite, wo die baugleiche Bank stand. Und in der Mitte zwischen den beiden soll genau der Cache liegen. Jetzt hat er mir geschrieben, ernsthaft, hier hilft ein Grafikprogramm, zum Beispiel die App IGCT. Damit kann man ganz genau den Final-Punkt zwischen den beiden Bänken ausrechnen. Also ernsthaft, der benutzt ein Grafikprogramm, um dann den Punkt festzustellen. Also mein lieber Junge, ich benutze ein Geocaching-Programm, setz 2 Punkte und nehme die Mitte. Ich glaube, das wirkt irgendwie cachermäßiger als ein Grafikprogramm. Ja. Und dann auch, als wenn ich nicht ins Unterholz gehen würde und wir ja lieber Stadt. Du bist ja nur Stadtcacher. Wer den Podcast verfolgt, du bist nur der urbane Stadtcacher. Genau, und das hat er mir dann unterstellt. Und dieses ganze Schreiben hat ja eine Unterstellung nachher an, auch dass wir ja nur einfache Caches. Nee, ich mag nicht einfache Caches, ich mag Caches, die man auch versteht. Ja, machbar sind, weil man einfach weiß, was derjenige möchte. Genau. Und nicht über 3 Zeilen irgendwelche 24-buchstabigen Rechnungen macht. Genau. So, und da finde ich auch es schön. Es haben ja auch immer alle verstanden, seine Caches, hat er ja auch geschrieben. Und wenn, haben sie ihn angeschrieben und er kommt raus. Das ist auch wieder so ein Widerspruch in sich. Also warum schreiben sie denn an? Ich ganz ehrlich, ist gar nicht böse gemeint. Der Junge sucht Kontakt, das merkt man deutlich und dann kommt er bestimmt gerne raus, glaube ich ihm sofort. Und alle seine Caches sind anders, als sie eigentlich so normalerweise sind. Und er meint nun, er wäre da der Held. Kann er ja auch meinen. Ich habe ja auf seinen Caches auch nicht weiter rumgehakt, sondern einfach nur gesagt, mir gefallen die nicht. Und das tun sie halt einfach auch nicht. Und dass ich die anderen nicht gewürdigt habe, dann hat er mir noch andere erklärt, die gar nicht seine sind, wo du angeblich auch noch was falsch gemacht hast. Und zum Schluss, das war so ernsthaft die Krönung des Ganzen, ist der Satz, und Enzos Pizza, naja, Mühlengrund wäre besser gewesen. Also er will mir also auch echt nur erzählen, wo ich hätte essen gehen müssen. Ja, eigentlich muss das nächste, du solltest nochmal überlegen, mit Heike ein Wochenende in Wienhausen zu machen. Ja. Einen Städteführer hast du schon. Das hat er mir sogar angeboten. Also wenn ich beim nächsten Mal da bin, mich vorher melde. Und also sorry, das tut mir leid, aber das ist so der Typ Mensch, weißt du. Ich glaube, seine ganzen Kescher-Kollegen haben den Kopf nicht geschüttelt, sondern vor Lachen haben die den Kopf geschüttelt, weil sie denken, endlich mal einer, der ihn, naja. Nee, ja, aber er revidiert sich auch selbst und das fand ich nämlich ganz lustig. Bei Holzäugel sei wachsam, müsst ihr tatsächlich falsch gerechnet haben. Ist ein bisschen viel Rechnerei, aber das hatte den Grund, dass ich das den FTF-Jägern nicht zu einfach machen wollte. Ja, aber dann machst du doch, wenn die FTF-Jäger weg sind, einfach. Ja, also, ne? Es ist, also auch dieser Lab-Cache, das ist der erste Lab-Cache, den ich kennengelernt habe. Da hat er mir den ja geschrieben, der fängt nicht an den Startkoordinaten an, sondern mitten im Dorf irgendwo, ne? Mhm. Aber das wäre ja auch im Bonus beschrieben, wo der anfängt. Also ich soll den Lab mit dem Bonus anfangen? Oder ich, also diese absurde Vorstellung von seinen Sachen, da hast du ja selbst gelesen. Also nee, ja, ich bin schon ganz froh, dass wir die alle nur kurz angeguckt haben und dann weitergegangen sind. Das war. Also wir stellen nochmal fest, Razi Bombasi, Rainer, macht reine, schöne Caches. Ja, reine und anspruchsvolle, also für mich viel zu, also intellektuell, aber wer auf solche Caches steht, fahrt nach Wienhausen, ja, und lohnt sich. Macht Razi Bombasi Caches. Und geht nicht bei Enzos Pizza essen. Ja, ja, um Gottes Willen. Ruft am besten vor oder mailt den an, der wird euch schon helfen vor Ort. Da bin ich mir sicher, dass der die ganze Woche dafür für euch zahlen wird. Ich denke, so auf der Ebene, wenn es ein Reviewer gibt, den man kennen muss, der heißt Rainer Willkür, gibt es auch einen Owner, der heißt ja. Rainer Owner. Ja. Ich hab erst halt gedacht, hier schreibst mal zurück und zerpflückst das Ganze, erklärst, warum du nichts davon hältst. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist alles sinnlos. Ich habe dann geschrieben, komm, hör auf, pass auf, tolle Cache ist, nur ich bin dazu nicht in der Lage, alles gut. Ja, ja. Will ich auch gar nicht weiter darauf Vielleicht hast du irgendwann genug Erfahrung und machst das ein bisschen länger und dann kannst du. Ja, er wollte ja deinen Namen nochmal genannt haben, das haben wir ja jetzt nochmal gemacht und auch richtig, genau. Hoffe ich. Auch nicht, dass ich den noch falsch ausgesprochen habe oder so. Falls einer nach Wienhusen kommt, haltet euch an Reini, der wird euch alles erklären. Genau, Rainer Bombeiner macht das schon. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder falsch gesagt, verdammt. Ja, dann bist du jetzt auch. Ja, jetzt bin ich dran. Bist du die nächste seitenlange Mail. Ja. Dann, E-Mail bitte über die Podcast-Seite. Genau. Die funktioniert im Moment scheinbar irgendwie mit dem E-Mail nicht so gut. Das ist am besten, das stimmt. Ja, Micha und Caro fühlten sich gut unterhalten. Das nehme ich immer gerne rein. So ein Lob. Und für unseren Telegram-Channel haben wir auch wieder Lob bekommen. Also den finde ich auch immer noch sehr gut. Ja. Ist ja eigentlich nicht wir, das sind ja wirklich... Das sind die Hörer, weil ich muss immer sagen, ich lese viel mit, aber ich habe teilweise nicht die Zeit, immer so viel auch mit reinzuschreiben. Aber es ist, der lebt und das ist schön. Und er lebt nicht von uns, sondern von euch. Er hat vor allem die richtige Länge, ne? Da kommt nicht zu viel rein. Und wenn, dann sind es meistens Sachen, die auch für die meisten oder immer mal für einen interessant sein können. Das ist ja stimmt. Genau, und das ist mal ein bisschen ruhiger. Und dann gibt es Abende, da merkst du, das ist richtig Traffic, weil das die Leute interessiert. Ne? Und dann ist auch mal ein Tag mal nur 2-3 Nachrichten. Das macht Spaß, das stimmt. Dann haben wir ja den vom Interceptor, der ist viel zu bescheiden. Das bringen wir mal einfach so auf den Punkt. Gut fand ich ja auch GC-Team Mark Lohe. Die haben den letztes Mal besprochenen Wassercache, Tauchcache da in Winsen, der irgendwie dreimal in 11 Jahren gemacht wurde. Gelockt als erste. Das war das FDF-Team. Und die waren das, okay. Genau, jetzt, die haben auch geschrieben, 2-3 Stunden haben sie da getaucht, weil das da unten, da siehst du wohl nichts und so. Also das letzte Log ist also nicht wirklich glaubwürdig, dass die da mal eben ohne Tauchgerät runter sind. Also das glauben wir mal eher nicht. Aber schön, dass ihr uns auch gehört habt. Mal herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr so einen, ihr seht ja, da alle 3 waren in 11 Jahren, also da seid ihr echt weit vorne. Ja, da kann man auch mal ein bisschen sich auf die Schulter klopfen. Ja, das ist, muss man erstmal finden, so ein Ding. Und als letztes war noch Franz da, der sehr ausführlich zu Beschiss und extrem viel Cacher und Logger sich ausgelassen hat. Ich habe mir das alles durchgelesen, ich muss sagen, insgesamt kann ich einfach nur sagen, ja, hast recht. Ändert man zwar nicht, aber ja, hast du recht. Deswegen das führen wir sie ja auch hier immer gerne auf. Genau, er hat den Nagel da ziemlich auf den Kopf getroffen. So, das war so die grobe Zusammenfassung von den Kommentaren. Diesmal waren sie ganz so voll, aber lange waren es dafür diesmal. Also da war schon viele Postkarten. Ne? Genau, dafür waren es extrem viel Postkarten. Ja. Guck mal, das ist glaube ich neue Rekordzeit, dass wir unsere Themen jetzt schon nach 23 Minuten schon mit Themen anfangen. So früh anfangen. Und paar haben wir ja. Ich wollte sagen, es sind zum Glück heute nicht so viele Themen, weil wir ja quasi relativ kurz wieder nacheinander gesendet haben. Ne? Ja, war jetzt also eine lange Zeit, die 6 Wochen. Ich wollte gar nicht so viele Zwischenpodcasts machen, aber es ergab sich irgendwie. Also Wienhausen fand ich wirklich, also ich sag's auch nochmal, ich bin immer noch der Meinung, dass ich seine Caches da gar nicht so schlecht gemacht habe, sondern einfach auch klargestellt habe, dass mir die einfach nicht gefallen und deswegen fand ich den Bericht gerade das oder bin überhaupt auf die Idee gekommen, den Bericht zu machen, weil ich mir dachte, hier sind die Caches so krass unterschiedlich. Mhm. So ganz normale, weißt du, so Dose hinterm Stein und dann solche, wie er da baut, die ich jetzt zwar nicht mag, aber die eben anders sind als andere. Also das war schon echt ein interessanter Mix da. Und das ist, sag mal, es gibt ja auch hier so in der Gegend Owner, die extrem komplizierte Listings zum Beispiel auch schreiben. Ja. Und das mögen manche aber auch. Die finden das ja total toll. Ja. Weil sie da quasi schon als Multi oder ein Tradi teilweise ein Mystery haben. Ne? Also bei Tradi erstellen, aber bei Multi auch schon irgendwie, das so komplex manchmal ist, wo du denkst, ey, was willst du eigentlich? Und ja, die finden das toll. Deswegen, also jeder, so wie er mag. Ja, ja, genau. Ne? Und wir haben beide sehr eine ähnliche Einstellung zu Caches, die man so mag. Und ich hätte die auch nicht gemocht. Und wahrscheinlich hätte ich ja auch dementsprechend gelockt. Ich denke auch mal, man kann auch mal locken, wenn es aber nicht beim gefällt. Beim Lock habe ich das noch nicht mal so gemacht. Du warst ja neutral, das hatte ich mir auch mal angeguckt. Also das die war ja Locks fand ich, habe ich versucht, eher neutral zu halten, weil ich immer denke, das ist auch so ein bisschen des Owners Grund, ne? Wenn du da auf seinen Cache, seine Beschreibung, auch wenn ich das Lock schreibe, aber trotzdem ist es so ein bisschen sein. Also da bin ich immer ein bisschen zurückhaltender eher. Ja, aber da schreibe ich schon mal, wenn es nicht gelaufen ist oder wenn ich es nicht kapiert habe oder wenn ich es einfach nicht gut fand, weil ich es irgendwie nicht logisch war. Oder ja, so, ne? Ja, das war bei uns zum Beispiel bei der Rechnung so, die er mir ja auch noch korrigiert hat, obwohl das gar nicht sein Cache war. Da kam bei uns einfach 0,5 raus. Und das kann nicht sein. Meint er denn 500? Hab 500 eingesetzt und das passte. Also da bin ich nicht so sicher, ob ich da der Einzige bin, der sich verrechnet hat. Das wage ich mal mehr zu bezweifeln. Die Dunkelziffer derer, die dann wieder einfach abhauen und gar nichts locken, genau, ist ja immer relativ hoch. Ne? Genau. Und wir haben zu zweit davor gestanden, also Heike auch, wir haben beide auf die Rechnung geguckt. Nee, also ist auch ja nicht, ich finde das auch alles gar nicht so entscheidend. Wenn ich so einen Bericht darüber mache, auch wenn ich als Podcast mache, dann ist das ja auch ein individueller Eindruck. Und solange ich ihn nicht scheiße, kacke, Pisse nenne, mein Gott nochmal. Und dass ich seinen Namen davor diffusiere, mein Gott, ich habe mir doch die sämtliche Owner-Namen gemerkt. Ah, das ist alles immer so ein bisschen, das sind die manchmal auch ein bisschen überempfindlich, die Owner. Tut mir leid, aber ist einfach so. Das kann halt mal passieren, die Bidi, ne? Genau. Was meinst du, ich glaube, kein einziger schreibt oder spricht meinen Namen dafür richtig aus. Ja, dann ist das halt so, mein Gott, muss man auch mitleben. Ja. Das geht mir mit Vornamen so, den kann auch keiner richtig schreiben. Genau, man kann das auch mit Humor nehmen, kommt viel besser rüber. Ja, ja. Oh, da hat sich schon wieder einer. Biri hat sich angemeldet. Cashen ist auch eine ernste Angelegenheit. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich manchmal auch. Ich sehe gerade auf dem Gipfelstümpfer. Also jetzt melden sie sich ja an. Also die kommen aus den Büsche gehüpft. Ja, es sind auch einige Absagen, ne? Also von daher hat es da wieder nochmal aufgemacht, das Listing, weil doch viele. Ach so, muss ich mal zusagen. Wir reden von unserem eigenen Hausevent natürlich hier. Genau, in zwei Tagen am 11.09. Genau, ja. GC9DBJV. Also GC9DBJV. Wenn wir 9.09. nochmal so betonen, ist das, weil ich im Artikel erst 9.12. geschrieben habe. Ich sage, ich brauche echt dringend Urlaub. Ich hatte auch das Event verlinkt mit Gleiders Lab Final. Also ich muss wirklich in Urlaub. Es ist wirklich dringend. Das merken wir beide, Heike und ich. War echt irgendwie harte Zeit zuletzt. Genau, genau. Und da haben jetzt, wie gesagt, jetzt einige haben sich halt abgemeldet. Die Tage hatte mich jemand noch angeschrieben, wie es denn aussieht. Und da habe ich geschrieben, naja, es sind jetzt ja schon Absagen da. Erfahrungsgemäß am Tag kommen auch manche gar nicht, die sich angemeldet haben. Ja, ja. Log doch einfach, dass du teilnehmen willst. Und dann schrieb sie dann zurück, ja, mache ich, aber vielleicht komme ich auch mal als Tourist. Ja, mach wie du willst. Ne? Ach, ja, also das ist dieses Jahr halt schwierig. Und wenn wir ganz großes Pech haben, macht der Reviewer das vielleicht noch nachträglich dicht, dann ist das halt so. Ja, dann das stimmt. Nee, aber wie gesagt, also das nächste Mal machen wir es ja dann doch ein bisschen anders. Und dann, ja, und da kriegen wir schon eine Lösung hin beim nächsten Mal. Ja, so. Ja, weil das, leider schreibt auch gerade übrigens, Regen soll auch noch kommen. Das stimmt, das soll diesmal Regen und Schütten. Also morgen soll es richtig schütten und die Wetterexperten von den öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen und denen aus Bremen traue ich immer ganz gut was zu, die sind eigentlich recht zuverlässig. Die haben halt gesagt, dass es Samstag ab und zu mal regnen könnte. Also da Samstag ist wohl schon wieder relativ beständig. Naja, wir haben ja auch. Wir haben ja auch schon im Winter bei Regen gestanden, bei Eisregen. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon bei Eisregen gemacht. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen fast schon Kult. Und wir haben da unten, genau, leider schreibt's gerade, die Bienenbutze. Wer das nicht kennt, am Fuße des Berges. Ist ein Bienenzaun. Der Basislager. Bienenzaun, genau, das ist so ein, wie lang ist das? 30, 40 Meter, ne? Das ist ganz schön lang, das Ding. Ja, ich schätze mal, also 20 Meter auf jeden Fall, wo die Bienenkörbe drunter stehen, ne? Und da kann man halt überdacht hin, weil zu der Zeit stehen da keine Bienen. Und jetzt natürlich schon. Alle nicht schlecht. Hey, stimmt. Jetzt schon. Ne? Ja, dann sollten wir vielleicht da doch nicht hingehen. Ah, wir werden schon. Und ich bin mal gespannt, am Samstag tatsächlich, also, wenn man jetzt momentan hier noch durch die Heide fährt am Wochenende, dann ist das schon voll. Also wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen Glück, weil wir relativ früh sind. Die meisten Rentner kommen auf die Kutsche erst so zur Kaffeezeit, ne? Da sind wir ja schon oben. Echt? Ist aber, das jetzt noch so? Aber also jetzt, wir waren am... Ja, stimmt, das blüht ja auch noch. Am letzten Mittwoch hatte ich meinen letzten Urlaubstag. Da bin ich mit dem Junior nochmal durch die Heide gefahren. Da konntest du quasi ab der Mittagszeit nur noch Slalom fahren. Also es war unfassbar voll dieses Jahr. Echt, aber die Heideblüte ist auch schön dieses Jahr. Also ja, ist ja auch noch bei uns hier auch. Deswegen, wir waren gestern, vorgestern noch unterwegs, da haben wir es auch gesehen, es ist tatsächlich noch blüht jetzt. Ja, stimmt, das kann natürlich. Also Stellinger, ich gebe dir noch mal ein paar Tipps, wo du stehen kannst. Schicke ich dir noch mal per Direktnachricht. Ja, hoffen wir das nicht ganz so. Wenn das Wetter nicht so gut ist, dann bleiben die Rentner meistens irgendwo. Wie gesagt, da oben ist genug Platz, das Plateau ist ja so groß, also da verläuft sich das. Kriegen wir schon hin. Ja, das wollte ich auch sagen. Ja. Ja, Event. Gewinne, aber das wissen die alle schon. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß drauf eingehen. Nee, also dieses Mal geht, glaube ich, keiner ohne Gewinn nach Hause. Ja. Ach, er hat schon auf dem Campingplatz gebucht, siehst du. Ah, okay, gut. Gut, dort haben wir ich habe wieder mal Lab2GPX ausprobiert. Dieses Tool, womit man sich die Lab-Caches in GSAK holen, oder wo man eine GPX-Datei aus den Lab-Caches machen kann. Ja. Echt ein sehr cooles Tool ist es ja, das ist ja gar keine Frage. Da soll jetzt wohl nicht mehr, also die API soll wohl dahingehend überarbeitet worden sein, dass man nicht mehr diese Antworten, die der Owner einblendet, zu Gesicht bekommt. Habe ich das einigermaßen? Nee, ja, okay, also die Schummelei funktioniert nicht mehr. Genau, vorher hatte man ja mal die Möglichkeit, dann zu Haken zu setzen und dann bekam, jetzt schreibt Stellinger gerade doch, weil irgendwer behauptet, es wäre nicht mehr so. Also ich kann es nicht sagen, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Also das Tool an sich funktioniert jedenfalls noch. Nur hatte ich den Effekt, ich habe das mit Firefox gemacht und plötzlich sagte er, nee, geht nicht und hat so einen Serverfehler gemeldet. Ne? Kriegst ja ab und zu mal, dass da dann steht, hier irgendwas kaputt, bitte an den Administrator schreiben. Mhm. Ja, da ist dann auch irgendeine E-Mail-Adresse, nur die gibt's überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, wer diese Seite überhaupt betreibt, aber ich finde die insgesamt schon irgendwie seltsam. Also ich hatte mir ja auch mal die ganzen Labs runtergezogen für CGO dann. Mhm. Und mich persönlich hat es danach genervt. Ich habe die alle wieder runtergenommen. Echt? Ja, weil irgendwie dann kam dadurch, dass hat nicht CGO dann auch irgendwie so einen Zugriff auf die API gekriegt, inoffiziell. Und auf einmal tauchte die ganze Kacke, die ich schon abgearbeitet hatte, wieder auf. Mhm. Weil das hat halt nicht funktioniert. Und dann habe ich jetzt schalte ich die ganzen Labs weg. Das war mir dann irgendwie. Okay. Ne? Also bei Locus funktioniert es wunderbar. Die haben bei mir ein eigenes Icon und das ist eigentlich ganz cool, weil dann sehe ich immer, okay, da ist noch ein Labcache, kannst du auch noch mitnehmen. Boah, finde ich schon ganz gut. Also. Ja, grundsätzlich fand ich es auch gut, aber wie gesagt, nachher kam der ganze Müll nochmal rein, habe ich erstmal gesagt, nee, ich will es jetzt erstmal nicht mehr. Nee, kann ich verstehen, ja. Aber ist ein Tool, das man nutzen kann. Aber wie gesagt, also wundert euch da nicht, irgendwie dieser Web-Administrator ist unter seiner eigenen E-Mail nicht zu erreichen. Dann habe ich es über Whoist probiert, da kriegt man es auch nicht raus. Also die stellen sich da, naja, kann ich auch verstehen. Nachher will Groundspeak die vielleicht irgendwie belangen oder was. Also die haben das da alles abgeschottet wie vor Nox. Das macht schon auch ein bisschen komischen Eindruck. Sitzen die in irgendeinem Konsulat in Moskau? Ja, also kommt alles was vor. Oder? Also ganz seltsam. Wenn da einer mal so Infos hat, ne, also ihr wisst ja, wir haben ja Formulare im Blog. Da könnt ihr einfach draufklicken, Nachricht hinterlassen. Da braucht ihr keinen Namen, keine E-Mail, gar nichts hinterlassen. Wenn also einer da was weiß zu so einer Lab2GPX-Seite, gerne auch mal an uns. Genau. Wir hauen alles raus. Ich kenne da keine Gnade. Ja, wo wir auch gerade bei Labs sind, gab ja jetzt wieder, wurden neue verteilt anscheinend, ne? Ich denke, das wollte ich nämlich fragen, weil ich auch aufgeschrieben habe, es gibt ja nicht mehr so viel neu. War das denn ausgelaufen oder das habe ich noch nicht so ganz verstanden? Ich weiß es jetzt auch nicht wirklich genau. Ich bin der Meinung, die hatten ja immer mal wieder verlängert. Ja. Und neulich hatte ich mal gelesen, dass wohl irgendwie Leute, die gute Labs gelegt haben, die sehr gut bewertet wurden, wohl anscheinend nochmal einen zweiten bekommen haben. So, weil jetzt so von jemandem da bei mir auf der Arbeit aus der Ecke, der hat jetzt auch quasi direkt im Ort auf der Arbeit eine Lab-Runde gelegt. Und die hatten mich vorher auch einen guten gemacht. Ja. Und die haben jetzt noch einen zweiten anscheinend bekommen. Ne? Okay, guck mal, Grillzombie schreibt auch gerade einen zweiten bekommen. Man konnte noch einen zweiten Antrag stellen, schreibt leider auch gerade. Okay. Also geht's offensichtlich noch. Weil ja. Mir fiel das auf, also dass ich in letzter Zeit, ich hole ja wöchentlich meistens so die neuesten Caches und hole mir dann auch die neuesten GPX, eben mit diesem Lab2GPX. Mhm. Und da tat sie nicht mehr viel. Also das waren immer die gleichen. Da war überhaupt nichts Neues mit drin. Fand ich ein bisschen überraschend. Ja, also jetzt, ich glaube, ich sag mal, in dem Bereich hier, die 60 Kilometer, die ich zur Arbeit fahre, und hier in dem Bereich waren es wirklich auch nur zwei neue, die jetzt gekommen sind, ne? Ja, genau. Das, ja, also, das war jetzt auch nicht so viel, ne? Nee, ist ein Witz, ne? Das fiel mir echt auf. Ob die, weiß ich nicht, ob die Leute keinen Bock mehr drauf haben, ob sich das schon jetzt schon abnutzt, kann natürlich sein. Ja, obwohl jetzt bei Groundspeak die Tage im Newsletter, da wurde ja auch irgendeiner wieder beworben in Dänemark. Hatte ich gesehen, irgendwie so ein Lab zum Thema Bankraub oder Juwelenraub oder so. Ja. Und die haben wohl dann irgendwie auch mit Videosequenzen was gemacht, und das hat dann Groundspeak jetzt wohl gesagt, jetzt zeigen wir mal so, was man noch machen kann. Da gibt es ja dann ein paar Möglichkeiten, die man sonst nicht so hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Groundspeak natürlich durchaus möchte, dass diese Dinger gemacht werden. Und ich persönlich finde die immer nicht schlecht, ne? Also geht mir auch so. Wie gesagt, man müsste noch, und was da dringend fehlt, die müssen wie Caches behandelbar sein. Das heißt, ich muss sie auch ignorieren können. So ein Ding da wie in Hosen. Nichts gegen seine Idee, dass er das da irgendwie ausweiten will und ein bisschen mehr vom, ja, finde ich aber scheiße. Ich finde sie so, wie sie jetzt sind, gut. Ich mache die App auf und gehe mit der los. Sein Cache funktioniert mit der App nicht, weil er da irgendwie, ja, du musst mitten im Dorf anfangen und auf dem Weg zur Startstation musst du schon irgendwas ermitteln. Ja, wie willst du denn das machen, wenn du die Ort, den Dorf nicht kennst? Was weiß ich, wo da der Bahnhof ist? Ja, das ist dann immer schwierig. Hier, Maribi, sie meint gerade gute Labs und so, man hätte auch Multi legen können. Ja, grundsätzlich ist das so. Ich meine, eine Lab-Runde ist durchaus auch ein guter Multi. Aber manchmal kannst du halt auch nicht unbedingt ein Multi draus machen. Ne? Dann hast du mit Labs halt doch noch ein paar Möglichkeiten, ja, was einzubauen. Das geht mit Multi halt nicht so gut, mit Listing. Ne? Ich habe auch beim Multi schon wieder, erstens habe ich beim Multi schon wieder das Problem, ja, und dann ist in der Station 11 von 12 funktioniert da nicht, weil irgendwas weggekommen ist. Dankeschön, da habe ich dann schon, da reicht's, steht's mir dann schon bis oben. Und das Zweite ist, bei manchem, gerade wenn es so schüttet, ne, dann bin ich froh, wenn ich keine Dose suchen muss am Ende. Das ist das einzige Mal, wo ich sag, nee, dann lass das mit der Dose, der reicht mir dann tatsächlich mal so irgendwas so ablesemäßig. Also persönlich finde ich, den einzigen Fehler, den Groundspeak da gemacht hat, ist, dass sie ein Lab quasi mit einem Punkt bewerten. Ja, wie ein von der Tradi. Sie hätten einfach aus einer Lab-Runde von 5 Labs einfach sagen müssen, das ist dann ein Punkt. Ja, ne? Praktisch wie ein Multigen zu machen. Genau, ja, genau. Ja, weil so ist das halt, wenn du so guckst, was manche Leute jetzt im Moment an Jahreszahlen haben, das merkst du bei mir auch. Ich habe auch Anfang des Jahres, gerade in der dunklen Jahreszeit, eher mal Labs gemacht, als einen Cache zu suchen. Das zieht schon die Statistik. Ja, das ist eine, das also die Statistiken kannst du jetzt irgendwie vergessen, finde ich. Ne? Das ist, ja, das, ich merke das selber dieses Jahr. Ich komme das erste Mal wieder auf wahrscheinlich knapp über 1000 Funde, so wie es im Moment aussieht. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt tierisch viel los war, sondern tatsächlich durch diese ganze Lab-Geschichte auch. Merke ich auch selber. Also keine Frage. Ja, und Spaß machen tun die mir aber trotzdem. Also ich würde die gar nicht missen wollen. Ich bin zwar auch eher ein richtiger Cash-Fan, aber so, ach nee, als Erweiterung finde ich es okay. Ich wollte gerade sagen, das ist immer noch näher an Geocaching dran, als viele andere, die meinen, sie machen auch so ein geobasiertes Spiel, so wie zum Beispiel Mansi oder so. Ne? Ja. Da ist dieses Labs mir dann tatsächlich noch irgendwie eher so annehmbar. Ne? Absolut. Ja, genau. Dann haben wir uns zwei schöne Cacher-Namen. Also, man kommt ja immer mal wieder auf schöne User. Schön, ne? Finde ich, also brauche ich den Code, braucht man ja gar nicht. Vogelfrikassee zusammengeschrieben. Ja, den fand ich auch gut. Den fand ich irgendwie, das hatte doch, und der war schon länger dabei, glaube ich. Nee, der war ziemlich frisch. Der hat aber ziemlich viel gecached schon im ersten Jahr gleich. Und der zweite war diese Flora Amantis, der Name geht ja noch, aber die Farbgebung fand ich wirklich, richtig sexy. Angemeldet, nichts gemacht. Oder sogar Reviewer, ne? Echt? Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann ist kein Wunder, dass er nichts gemacht hat. Das ist mir. Ja, Reviewer machen ja grundsätzlich nichts. Nee, die machen ja nichts. Die kriegen ja so viel Kohle, die lassen machen. Das war mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, da steht Reviewer. Oh mein Gott, manchmal bin ich, aber ich brauche Urlaub. Das ist, was aber es gibt auch farbenfrohe Reviewer. Nicht nur reine Willkür. Also das Bild ist schon mal was Ausgefallenes. Also es hat irgendwie was Schwules, aber trotzdem irgendwie find's auch schön. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, nicht, dass jetzt wieder mir gleich einer schreibt, hier politisch korrekt und bla, vergiss. Nein. Es ist ja tatsächlich so, die meisten Profile sind ja doch eher in gedeckten Farben, wenn sie überhaupt ein Bild haben. Ja, das stimmt. Fällt das mal ein bisschen auf, dass da mal jemand sehr verpinkt ist. Wieso schreiben die gerade, du hattest doch erst, ach nee, ich habe doch keinen Urlaub, das ist die Woche wie in Husen, das war besseres verlängertes Wochenende, also das nenne ich nicht Urlaub. Außerdem, ne, wisst ihr ja, da bin ich ja zu doof für die Caches gewesen, also das war deprimierend für uns. Ich wollte sagen, das war ja voll Erholungsurlaub, da hast du ja voll abgeschaltet. Ja, und den Nachbarort haben wir leer gecached, also wirklich, den Lab und den Tradi, beide haben wir weggebaut. Ja, dann haben wir hier noch so ein Spezialexemplar, da kommen wir mal wieder zu richtigen Caches. Der ist geil, ne? Geistes Waterworld. Ja, GC9F5HE. GC9F5HE. Da hat mal wieder einer sich komplett übertroffen. Also der ist wirklich auf Rekordjacht, habe ich das Gefühl, ne? Genau, ich weiß nicht, der kam über Telegram-Channel, wie lange war der verfügbar? Ich glaube 20 Minuten. Oder? Ja, wie eine Viertelstunde, ne? Habe ich auch noch. Ja, irgendwie so, Viertelstunde, 20 Minuten, irgendwas um den Dreh. Also der Reviewer hat ihn, gemacht ist er am 31.8. Der Reviewer hat ihn freigegeben und der erste Log war ein Archiv von Tennis Hennef. Wir haben den Förster getroffen und lassen es sein mit dem Cache. Aber bald wird es den Geocache trotzdem woanders geben. Ja. Diese Handy, soll ich dafür die Menschen nicht mehr schreiben können? Ne? Ja, und die Audiokorrektur ist auch kaputt. Tritz ist trotzdem, muss ich mir merken. Ja, ich habe ja auch, ich musste dreimal überlegen, was will der schreiben, bis ich dann immer drauf kam, trotzdem weiter. Ja, okay, dann, ja, verstehe ich auch nicht. Aber, also, er hat wirklich gute Chancen. Also, vielleicht hätte er mal vorher mit dem Förster reden sollen, weil, ja, wohl hätte ich ja auch nicht gemacht. Ja. Also, ist aber interessant, dass er den Förster tatsächlich noch getroffen hat. Also, ich wollte sagen, wir müssen es ja für uns ein bisschen ausschlachten, aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, kann ich das verstehen, das könnte mir glaube ich auch passieren. Ich lege den, will am zweiten Tag mal gucken, ob noch alles in Ordnung ist, macht man ja, am gleichen Tag ist natürlich auch ein bisschen früh, aber überhaupt mal gucken und dann triffst du den Förster und der sagt, ja, ist aber scheiße hier. Ja. Er hat ja noch Glück gehabt. Er hat den Förster getroffen. Meistens treffen die Förster die Geocacher. Ne? Ja, das stimmt. Aber ernsthaft, also könnte mir auch passieren. Würde ich nicht mal so von der Hand weisen wollen. Also ich habe ja mal die Erfahrung gemacht, dass bei meinen Caches, die ich da gelegt hatte, der Förster so semi-begeistert war und mich dann ein anderer Förster quasi kontaktiert hat. Ne? Und hat gesagt, Mensch, hier, pass mal auf, das ist da jetzt vielleicht nicht so gut. Ne? Ja, da habe ich natürlich umgelegt dann die ganzen Caches. Ne? Der hat den Förster umgelegt. Genau, genau. Ja, der andere, der hat auch gesagt, ja, ich schieße die ganzen Dosen vom Baum und wenn einer gerade drin ist, der kommt da mit runter und so. Ne? Also der ist aber völlig abgegangen. Ne? Dabei war es aber so, dass meine Caches, die lagen quasi an so einer Wegkreuzung, in alle vier Richtungen lagen jeweils ein Cache. Und diese Wegkreuzung war quasi genau Reviergrenze von vier Förstern. Das heißt, theoretisch habe ich mehr oder weniger gar keinen, immer auf der Grenze gelegt. Ne? Aber gut, trotzdem fand er einen das nicht so gut. Wieso, jetzt lese ich gerade im Chat, wieso, was ist denn gegen das Listing zu sagen? Ihr dürft euch nicht an den Behälter neben der Röhre einloggen. Ihr dürft euch nicht an den Behälter neben der Röhre einloggen, wo Ersatzlogbücher draufstehen. Wieso, das ist doch okay noch. Aha. Ja, da ist doch eigentlich gar nicht so viel dran zu meckern. Der Hint ohne Wasser geht, also man kann davon ausgehen, dass das irgendwo eine Röhre war, wo ich was reinkippen musste. Und dann kam der wahrscheinlich die Filmdose hoch, die dann. Ja, wahrscheinlich. Sind ja wasserdicht. Die kann man ja machen, ne? Ja, und ein Behälter mit Ersatzlaufbüchern daneben ist schon seltsam, aber. Na gut, ist jedenfalls ein sehr kurzer Cache gewesen. Das ist eigentlich das, warum wir ihn rausgesucht haben. Wahrscheinlich lag es an den trockenen Jahren zuvor, es gab kein Wasser mehr, ne? Das kann natürlich auch sein. Und der Förster hat gesagt, hör mal, wir brauchen das Wasser für die Tiere. Also, ja. Wir wissen es nicht, warum, aber wir wissen, war einer der kürzesten. Genau, also wer dann Tennis Hennef mal auf die Watchlist nehmen will, vielleicht kommen da noch die ein oder anderen guten Caches. Ne? Und wo jetzt gerade alle in Urlaub waren, hat dann auch wieder einer rausgefunden, die unter anonym kommen, lasse ich den Namen auch mal weg. Er hat jedenfalls drei Caches gleich gefunden. Also ich bin echt auch erstaunt, wie viele Caches das gibt, wo den Leuten das scheinbar echt scheißegal ist, ob da noch ein Cache liegt oder nicht. Also dass das mal vorkommt, ja klar, aber dass das in so einer Masse vorkommt, ist doch schon. Ja, bei den speziellen Caches würde ich eher wahrscheinlich sagen, jetzt bin ich aber schon hier, jetzt will ich auch loggen. Ach, scheißegal. Ne? Ja, Urlaubscaches haben das auch sowieso sich. Ne? Ja, stimmt. Wir können die drei ja mal nennen hier. Ich muss die mal gerade aufmachen, dass ich die wenigstens mal den live habe. Ich weiß nicht, welchen Stand die heute haben. Der erste ist der GC4KVCW. GC4KVCW, Fernwanderweg E5. 05 total kaputt 2. Passt dann ja auch. Der ist wohl seit, ja, der letzte Lock ist ein Need Maintenance Lock, dass der seit 2019 nicht mehr da ist. Gelockt wird der aber ununterbrochen. Ununterbrochen, immer wieder. Ja. Manche sagen sogar noch, nö, haben wir nicht gefunden, didn't find it und so, aber ansonsten, ich meine, wenn ich die Bilder mir da angucke, ja, man muss da wohl tatsächlich hochklettern und so, das ist schon, boah, da muss man wohl schon ein bisschen laufen dahin und so, aber trotzdem, also schon beeindruckend, ne? Ich meine, es sind gar nicht mal so viele, weil so einfach kommt man wohl nicht hin. Nee, aber ich finde es aber schon erstaunlich, dass tatsächlich da mal so 220 ja einige DNF gelockt haben. Ja. Und dann hat irgendeiner wahrscheinlich gedacht, ist mir egal, ich logge trotzdem. Genau. Ja, und der hieß ja dann zum Beispiel, finde nichts fix, ne? Das ist ja auch ganz praktisch irgendwie. Ja. Bei dem Namen gleich sagen, oh komm, denn, wenn ich eh nichts finde, dann logge ich aber mal so. Trotzdem kann ich mal empfehlen, also sich die Bilder von dem, also die Galerie anzugucken. Also das sind schon, schon geile Gegend. Ist ja auch geil, einfach mal einen Screenshot vom GPS hochzuladen, wo noch drauf steht, 9 Meter bis zum Cache nach Motto, ich war ja da. Ne? Ja. Ja, ich sag, also da ist, das war einer, dann haben wir noch den GC1 T0B1. GC1 T0B1 Ettaler Mandel. Der ist, na gut, ein Klettersteig, 1633 Meter. Also auch da schon ganz schön, aber ich meine, gerade so einen finde ich es noch doppelt peinlich, ja, den dann immer zu locken, obwohl der nicht mehr da ist. Also, ja, aber die T-Wertung zieht halt, ne? 4,5. Ne? Und ist auch schon seit Anfang Juli ist schon das Gemälde, dass der nicht mehr da ist. Und ja, und hier haben sie dann das ganz toll gemacht und haben gesagt, komm, wir nehmen jetzt immer das Gipfelbuch. Ja, aber es ist wirklich, also gerade solche finde ich es doppelt, weil der dritte, um den auch jetzt mal, da will ich es nochmal zu nennen, GC1XE1X, also GC1XE1X, WH, ist er zu kalt, bist du zu schwach? Der ist dann, ich meine, sieht man schon auf den Karten immer, dass die Dinger echt einsam liegen. Und der obere ist auch gleich wieder so ein toller ASCII-Künstler, wo wirklich richtig toll aussieht. wo ich immer denke, mein Gott, seid ihr Würstchen, ey. Und auch der war nicht mehr da. Also, ja, und da, auch da wird darauf hingewiesen, dass man beim Hüttenwirt im Hüttenbuch eintragen kann. T4,5. Also, das ist ja so, als wenn ich einen Cache in der Telefonzelle nicht finde und sage, komm, ich trage mich im Telefonbuch. Im Telefonbuch an, genau, stehe ich da ja wenigstens drin. Also, Jungs, sowas ist einfach nur peinlich. Ihr macht euch einfach zum Affen und zu nichts anderem. Naja. Und das sind komischerweise ja häufig auch Leute, die jetzt durchaus wissen müssen, wie es geht, weil die Fundzahlen schon sagen, naja, eigentlich ist ja schon lange genug dabei. Ne? Die paar Regeln, die wir so haben, könnte man kennen. Ne? Ja. Ja, es ist, was willst du machen? Ich meine, man kann es sogar verstehen, und aber also ich würde es andersrum machen. Ich bin ein richtig schlechtes Beispiel. Ich habe ja hier in der Nähe auch mal einen, wo nur noch der Deckel oben am Baum festgeschraubt war und die Dose praktisch kaputt war. Mhm. Habe ich am Deckel unterschrieben. Mhm. Weil das so ein D1 T2 oder was war, wo ich echt 500 Meter oder einen Kilometer für laufen muss oder zwei, und der ist so langweilig, der komme ich nie wieder hin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Nothing But Stones laufen würde und finde die Dose nicht, dann logge ich die noch nicht als Farm, und das ist doch... Ich wollte gerade sagen, und da ist gerade bei diesen Caches, ne, so hoch auf dem Berg, 2600 Meter oder am Ende vom Klettersteig oder so, ne? Ja. Da ist ja wirklich der Weg das Ziel. Ne? Ich meine, natürlich, jeder baut sich seine eigene Moral, da nehme ich mich ja gar nicht aus, aber wir haben ja hier noch einen genannt, hier gerade von Dr. Ringding, GC1X5JR, Iron Tower, wo dann auch der Lock ist, keine Dose vorhanden, nur noch der Deckel, siehe Foto. Was ihn aber nicht daran stört, natürlich einen Pfund zu loggen. Ah, oh, cool, mit Muskelshirt. Mensch, das ist ja ein ganz so süßer. Hat er durchs Rohr fotografiert, dass da unten... Ich weiß nicht, was er da hat. Er sieht irgendwie sowieso so ein bisschen aus wie so eine geschmiedelte Karotte. Naja, was auch immer. Wir werden es nicht ändern, aber wir nennen sie gerne die Caches, wo ihr nachgucken könnt. Aber immerhin Leute so loggen. als Nancy noch da war, war der Cash noch da. Ja, ja. Der hat tatsächlich im Loch so unterschrieben. Ah, okay. Und dann ins Rohr gepfeffert und gesagt, scheißegal, nach Medizinflut. Nein, natürlich nicht. Wer weiß, wer es war. Keine Ahnung. Aber ja, das wollte ich sagen. Da kommt der Nächste, dem passiert das. Der schreibt dann lieber gar nichts. Ja, genau. Bin ich immer ganz vorsichtig mit diesen Behauptungen. Nee, das war wirklich. Das war der Vorige. Ja, aber gibt ja genug, die das ernsthaft auch mal dann diskutieren. Und da denke ich immer, ja, Jungs, du bleib mal ruhig. Ja. Und da muss man immer sagen, Leute, wenn mal was passiert, ne, euch fällt die Dose ins Wasser an so einem Bach oder so, oder es geht was kaputt an so einem Bastelcache, ne, dann schreibt das einfach und sagt, pass mal auf, es ist mir passiert, das war keine Absicht. Auch wenn es Absicht war, muss man nicht schreiben und dann ist es halt so, ne, da muss jeder ohne mit rechnen. Ich rechne auch damit bei meinen Caches, dass mal was kaputt gehen kann, das ist einfach so. Muss man auch. Ne? Von daher. Dann haben wir noch wieder einen, der berühmt werden will. Lorenz de la Valette. Lorenz de la Valette, mit Unterstrichen getrennt. Also, das ist auch wieder so zusammen mit Scoffrunner und Hund hier gewesen und wie auch unsere Vorlogger trotz intensiver Suche nichts gefunden. Da der Owner inaktiv zu sein scheint, haben wir uns erbarmt und einen Ersatzpaddling angelegt. Hinweis Birke, danke. Ja, super. Oh Mann, ja, ihr seid so Arschlöcher. Ja, ja, ja. Man lockt ihn doch von mir aus noch als Found drauf geschissen, aber dann lockt auch gleich ein Need-Archiv hinterher, wenn ihr schon wisst, dass der Owner inaktiv ist. Was soll denn diese Scheiße? Da wird schon wieder so ein Zombie kreiert, der dann da ewig vor sich hin wabert. Ja, und dann ist der jetzt vielleicht nicht so optimal eingemessen. Die Birke ist nicht das, was es vorher war. Und dann wird die ganze Gegend wieder umgegraben. Ja, das ist also gruselig. Aber da muss man auch mal sagen, ich habe die Tage auch erst eine Cash-Runde gemacht nach Feierabend. Die war auch total grotte. Also die Gegend war ja ganz nett, aber die Regular waren small oder Mikro. Es passte, die Hints passten teilweise nicht. Wenn meine Caches wegkommen und ich lege da eine neue Dose hin, ne, weil ich dann sage, jetzt komme ich in eine Moonbox, mache ich nicht mehr oder so, ich mache jetzt nur eine kleine. Ja. Dann passt es wenigstens nochmal an. Also, dass man jetzt schon irgendwie auch ein Paddling immer ein Small ist, da kann ich mittlerweile schon leben, weil die Leute es irgendwie nicht geregelt kriegen. Ja, Größe ist. Aber zumindest ist noch der Hint muss dann noch passen, ne? Ja. Das wäre schon mal ganz gut, ne? Größe ist noch schlimmer als die Einstufung, ey. Allein schon mal diese Bildthema-Kacke. D5, T5, 4,5, 4, 3,5 mit irgendwelchen Icons. Boah, das schüttelt mich auch immer. Jetzt habe ich wieder, nach der Arbeit fahre ich irgendeinen Tradi an. Ja, sorry, ich lese nicht alle Tradis, bevor ich da hinfahre. Den D3,5. Den soll ich zwei Batterien haben. Auch mein Gott, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht zu glauben, wirklich. Also diese Batteriekacke hört auch nie auf, ne? Also ja, das verstehe ich einfach nicht. Dann mach dann deutliches Ansage mit oder nenn den Batteriecache oder so, aber nicht, das ist doch Mist beim Tradi. Da kannst du doch nicht erwarten, dass das jeder liest. Ich mache dem Owner nicht mal Vorwurf, weil natürlich müsste ich es eigentlich lesen. Ja, nee, aber ganz ehrlich, Jörg, selbst beim Multi, wenn ich unterwegs bin, oftmals nach Feierabend gucke ich mir einen Shop noch Zeit, so ein, zwei Caches gehen. Ja. Und wenn dann ein Multi um die Ecke kommt, dann fahre ich zu dem Multi hin, da lese ich auch das Listing vorher nicht mehr. Sondern vor Ort gucke ich mir es an und dann stelle dann fest, brauchst du aber ein Seil oder im Magnet am Seil oder irgendwas, wo ich sage, ja gut, da habe ich jetzt gerade nicht dabei. Man kann natürlich immer sagen, man ist selber schuld. Man kennt das ist man selber schuld, genau. Aber das ist ja nun mal nicht das praktische Leben. Also sorry, aber wir können ja über sonst was politische Korrektnis reden, aber das ist nun mal nicht so. Die Leute lesen das nun mal vorher nicht. Nee, und gerade beim Tradi würde ich mal sagen, mittlerweile, wenn du ins Listing einfach nur noch ein Bild packst und einen vernünftigen Hint reinschreibst, ich lese Tradi-Listings so gut wie gar nicht mehr durch. Gar nicht mehr. So, ich kann ja auch genau sagen, was dabei rauskommt. Und dann kommt der Owner wieder, hätten die ja mal lesen können, hat er ja erstmal grundsätzlich recht. Und die Klugscheißerei führt dazu, dass ihm irgendwann einer seinen Cash zerlegt. Und dann geht's wieder, kaputt gemacht, warum, wie kann man sowas machen? Ja, weil du ihm vorher auf den Sack gegangen bist. So, und jetzt bist du mal an den Falschen geraten. So einfach ist das. Da muss man doch mal auch aus Selbstschutz schon denken. Ja, ich will ja die Idioten zwar nicht haben, die kommen aber nun mal auch. Also schreibe ich's da rein, habe ich meine Ruhe. Nein, manche schaffen es, das wieder nicht zu machen. Ja, aber manche haben es auch schon verstanden und die schreiben ja manchmal schon in den Namen des Caches rein. Ja. Angel mitbringen oder so. Ja. Oder Angel, ne, oder was auch immer. Ja, irgendwas mit Fisch oder Angel, genau, und da fällst du drüber. Oder Magnet oder keine Ahnung. Ne? Ja, absolut. So, weil, das sollte man überlegen, weil wirklich, ich lese kaum noch Listings. Wirklich kaum. Eben, siehe das Listing von meinem Betreten verboten. Ich kenne jetzt den Betreten verboten nicht, aber. Dann haben wir haben ja viel über die Eventregelauslegung gesprochen. Ja. Das haben wir angefragt, ne? Oder du eher gesagt. Und, ne? Genau, und dann kam ja, aber ich habe keine Antwort gekriegt. Aber ich glaube, wer war es denn jetzt? Das waren die Lübecker, ne? Wo ist das Mega? In Kiel? Wo ist denn das? Das Mega da oben. Das ist in Schleswig oben, ne? Ja, in Schleswig. Die hatten dann gefragt und ich glaube, die hatten die Antwort. Auf jeden Fall gibt es eine Antwort. Und die würde ich schon gern vorlesen, weil es halt vom Headquarter ist, das interessiert die Leute, ja. Eure Reviewer handeln hier in Übereinstimmung mit den Handlungsempfehlungen aus dem HQ. Alles oder nichts. Wir verstehen, dass Events in der aktuellen Zeit nach der langen Durststrecke durch die Pandemie umso verlockender sind. Damit seid ihr aber nicht alleine, sondern so geht es vielen Mitspielern in aller Welt. Entsprechend denken wir, dass es wichtig ist, dass Events allen Spielern gegenüber offen sind und nicht künstlich eingeschränkt werden, um Events in die lokalen Covid-Beschränkungen zu zwängen. Wenn Events Spielergruppen anziehen, die erlaubte Teilnehmerzahlen überschreiten, haftet bei Verstößen der Owner. Und dies kann nicht zur rechtlichen Konsequenz für den Owner und die Teilnehmer führen, sondern sondern auch potenziell zu gar keinen Events in der Region. Das Ausschließen von Spielern, die gerne teilnehmen würden, ist jedoch kein probates Mittel, um dies zu umgehen und ist nicht im Einklang mit den offenen und sozialen Gedanken hinter Geocaching-Events. Bedenkt auch, dass ihr euch immer ohne Event mit befreundeten Spielern treffen könnt. Dafür bedarf es keines Fundpunktes. Falls sich die Situation in den nächsten Monaten beruhigt, wird es sicher auch wieder Events geben, wo der Stammtisch im Restaurant aus Platzgründen auf 25 Leute beschränkt werden muss. Dies ist eine Zeit, wo eine Vielzahl von Events stattfinden und Leute trotzdem kurz vorbeischauen können, was Log zu unterschreiben und Hallo zu sagen, vertretbarer. Der aktuelle Mangel an Events erhöht Andrang und Teilnehmerlimits lassen dies jedoch nicht zu. Also sie wollen wirklich jetzt im Moment nicht zulassen, dass es irgendein Teilnehmerlimit gibt. Ja, und ich verstehe, also die Begründung, die sie da geschrieben haben, kann ich verstehen von den Ansätzen. Ja. Aber es ist im Endeffekt so, dass sie sich trotzdem irgendwie in den Aussagen selbst wieder ins Knie schießen. Ja, das stimmt. Weil es der ganz klar heißt, den offenen und sozialen Gedanken hinter Geocaching-Events, und das bezieht sich ja nicht nur auf jetzt, sondern allgemein, immer, dass Events ja offen und sozial für alle sein sollen, aber grundsätzlich ist es okay, die dann Teilnehmer beschränkt zu machen, nur jetzt gerade nicht. Ja. So. Also es ist ja. Wo man, ne, also das. Ja. Das liegt nicht an der Übersetzung. Es ist einfach sehr. Nee, das ist auch nicht übersetzt worden hier. Das hat, ja. Würde ich mal fast sagen, das hat ein Mitarbeiter in Deutsch geschrieben. Ja. Ne? Das ist aber sehr skurril. Also ich kann das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also dass man keinen ausschließen darf, das fand ich schon immer gut. Aber dass es keine Mengenbeschränkung mehr gibt. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Also das ist wirklich absurd. Genau, und wie hier ja auch dann steht, ja, also trotz in früheren Zeiten und normalen Zeiten konnte ja immer noch einer mal kurz vorbeikommen und das Log signieren, wobei ja auch ein Log eigentlich gar nicht erforderlich ist, aber gut, ja. Kann er jetzt ja auch. Ja. Wenn das die Maßgabe ist, dann hänge ich vorne am Zugang zum Eventbereich einen Zettel hin und sage, hier loggen kannst du trotzdem. Ne? Ich glaube, manche Reviewer sehen das ja auch so. Man sieht ja, dass doch einiges freigeschaltet wird. Es gibt ja diese Karte, die über Twitter war. Das ist ja quasi direkt da rein. Der nächste Punkt, den wir haben, die Karte zu Events in Deutschland. Genau, da müsst ihr mal gucken. Das ist die Karte von, wer hatte sie noch gemacht? Hier, jetzt fällt mir der Name gerade ein. Ach, unsere Geocoin. Die Mieze. Sepp und Bertha. Ach, Sepp und Bertha war es. Sepp und Bertha hatten so ein Bild gepostet, wo er mal über ganz Deutschland sich aufs Rad rausschmeißen lassen, die Events. Das sieht auch geil aus. Alles ist rot gepunktet, außer Bayern. Bayern ist ein großer weißer Fleck. Ja. Es hat zwei, drei, die sind da scheinbar innerhalb der Grenzen, aber in Bayern gibt es gar keine. Das finde ich auch zu geil. Ja. Also das ist schon wieder ziemlich absurd, das Ganze. Bayern. Aber ansonsten, wenn man sich so die Karte da anguckt, ne, es ist halt trotzdem echt überschaubar noch, ne? Also ja, ist halt ja, klar. Gerade im Norden auch sehr, sehr verteilt. Ja. Ne? Aber trotzdem, also es sind überall jetzt schon welche bis auf Bayern. Ja. Bayern, wie immer, wollen sie ihre Extrawurst machen. Es kommt gerade im Chat hier GC9DK2Y. GC9DK2Y. 38. GC Dadetal Stammtisch Outdoor Cup. 14.8. ab 16 Uhr. Ja, wir planen das Event mit 30 Teilnehmern. Deshalb wird der Rest auf eine Warteliste. Und der ist wieder durchgegangen. Das ist ja das. Aber ja, der eine Reviewer macht das mit, der andere nicht. Also, das scheint irgendwie sehr ungleich zu sein. Ich meine, das sehen wir ja bei uns selber. Also unser Event ist ja auch eigentlich auch schwierig. Ja, gut, aber da kommt halt, also immer die Begrenzung kommt ja ganz klar vom Eigentümer des Geländes, ne? Ja. So, und ja, aber die sollten halt im Moment nicht stattfinden dürfen, weil es im Moment keine Begrenzung geben darf. Ja, wie gesagt, ich bin froh und dankbar, dass ein paar Reviewer genug gesunden Menschenverstand und auch ein paar Eier in der Hose haben. Und das, sagen wir mal, zumindest ja, nicht ganz so verbissen sehen. Ja, aber die Begründung, die das Headquarter da gesagt hat, mit also im Moment wollen sie irgendwie alle und alle haben quasi Eventdrang, ne? Ist aber ja gar nicht so. Also bei uns ja, es war die Stammhörer, die es wussten, haben relativ schnell gelockt, aber es war ja jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, alle rennen jetzt auf dieses Event ein und du weißt gar nicht, du konntest gar nicht so schnell das Listing wieder. Es widerspricht völlig dem, was als Begründung immer behauptet wird, dass ich auch ja. Ne, also das ist so. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich so gucke, auch so die sonstigen Events, die ich so ein bisschen beobachtet habe, in Dänemark waren auch ein paar, aber nicht während unserer Zeit, sondern davor oder danach. Und in Dänemark sind ja, also gerade an der Nordseeküste, da auch extrem viel Geocacher unterwegs, ne? Gerade wegen Kompass und so. Und auch da waren die Events überhaupt nicht überlaufen. Also es war echt überschaubar. Ne? Also ja, ich glaube, auch da sind einfach viele bei, die jetzt noch vorsichtig sind und so. Also das erledigt sich eigentlich von ganz alleine, die Problematik, finde ich. Also ich habe da auch wegen Sonne überhaupt kein Problem. Ach. Immer ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auf dem Stand, ich bin jetzt zweimal geimpft, ich habe alles getan, was ich dafür tun kann. Und wenn jetzt noch Leute rumlaufen, die nicht geimpft sind, jetzt mal abgesehen von den Kindern, aber den normalen Menschen. Dann die lange genug Zeit hatten, sich darum zu kümmern. Ja, dann wollen sie ja offensichtlich nicht. Das ist ja auch okay. Ich finde immer noch, dass das auf keinen Fall jemand darf gezwungen werden, sich irgendwas spritzen zu lassen, was er nicht will. Das geht nicht. Das kann man, also das ist für mich das Undenkbar. Nee, das ist das denke ich auch. Wenn jemand nicht möchte, dann will der auch nicht, der will ja auch nicht im halben Jahr. Genau, das darf auch keinen Zwang geben. Das gibt's für mich einfach nicht. Das wäre für mich fatal. Das ist gegen jede Demokratieverständnis. Aber dann muss er auch damit leben, dass ich da stehe und denke, ja, dann verreck doch. Also sorry, aber das ist dann dein Problem, nicht meins. Also kann ich nichts ändern. Ja, und man merkt ja auch schon, die Diskussionen so im öffentlichen Bereich gehen ja in die Richtung, dass man halt gesagt wird, es kann ja nicht sein, dass die Ungeimpften vor den Geimpften geschützt werden müssen. Ne? Ja, genau. So, und so ist es ja jetzt langsam schon. Wir sind ja über der Großteil ist ja, also die Mehrzahl ist ja geimpft. So, und die Dänen zum Beispiel, die sind ja ganz, ich war ja zuerst erschrocken in Dänemark, ne? Die haben ja irgendwie eine Woche, bevor wir da hochgefahren sind, alle Maßnahmen beendet quasi. Also sie sind, glaube ich, 86% Geimpfte in Dänemark. Ne? Damit sind sie durch mit dem Thema. Ja. Keine Abstandspflicht, keine Masken, nichts mehr, gar nichts mehr. So, ja, und das Interessante war, im Supermarkt, gerade bei uns im Feriendorf, war vorne ein kleiner Supermarkt, da haben wir morgens immer Brötchen geholt. Du konntest ganz genau sehen, wer Däne ist und wer Deutscher ist. Ja. Also entweder hat der Deutsche eine Maske getragen und versucht, möglichst weit auf einer Kasse wegzustehen, oder er hat hier wieder im Nacken herumgehaucht, wie früher. Ja, ne? Aber die Dänen zum Beispiel, die stehen im Supermarkt oder auch im Laden, wenn du in die Stadt gehst, irgendwo schön mit 1,50 Meter, Meter Abstand, also ne, so alles tut, die sind total entspannt. Nur die Deutschen, die kamen mit der Freiheit überhaupt nicht klar. Ne? Ich habe bei uns immer das Gefühl, dass das auch irgendwie, das ist einfach hip im Moment dagegen zu sein. Das geht noch nicht mal darum, dass sie das irgendwie stören. Die Leute, einfach hip dann zu sagen, gar nicht. Weil ich, die ganzen Verschwörungstheorien sind so dämlich, dass da kannst du gar nicht drüber reden. Das ist einfach, egal. Wir wollen ja nicht Corona machen. Ja, aber ich muss mal kurz das einfallen, das fand ich interessant. Ja. Diese Tage habe ich das in einem Gespräch, wir standen mit ein paar Leuten zusammen und dann hat der eine gesagt, dass sein Großvater ist zur Dialyse, hat sich da infiziert und ist zweimal geimpft, aber schon im Februar durch gewesen mit Impfung, quasi einer der ersten ist jetzt mit Symptomen über 40 Fieber ins Krankenhaus gekommen. So. Ja. Und dann kurz darüber gesprochen und sagten dann, ja, und hier und da sind die auch schon Infizierte und die halbe Dialyse ist Infizierter und so. Ja, dann hätte ich mir das ersparen können mit den beiden Impfungen. Und das haben dann mehrere schon gesagt. Wozu habe ich den ganzen Scheiß eigentlich gemacht? Ich sage, Leute, es geht ja nicht darum, dass wir nicht mehr, dass ein Geimpfter nicht unbedingt sich infizieren kann, sondern dass er einfach einen humanen Verlauf bekommt wahrscheinlich. Verlauf, ne? Ja, genau. So, das haben die Leute gar nicht kapiert. Und jetzt hörst du schon so, dass die Leute sagen, ja, aber wenn du dich trotzdem noch infizieren kannst, dann brauchen wir auch nicht impfen, ne? So, das ist ja fatal. Ich würde denen sogar noch sagen, nee, dann lass das auch lieber. Ja. Also, sorry, Leute mit dem IQ, dann sondert die Natur ja doch Gott sei Dank noch genau das aus, was sie eigentlich aussondern will. Die Natur wird es dann tatsächlich noch regeln, das ist auch recht. Ja, und dann nimmt sie die halt weg. Also, So schreibt das auch. Es wird immer Impfdurchbrüche geben. Ich würde das auch ganz einfach mal, also wir wollen jetzt auch nicht zu lange Covid machen, aber ich würde auch einfach sagen, was mir ehrlich gesagt fehlt, ist, dass wir mal wieder lernen, wir leben und wir können sterben. Da können wir noch so viel machen. Ja. Der Tod ist immer, der gehört dazu, aber das scheint keiner mehr zu begreifen. Restrisiko hast du immer, Ende Gelände. So. Ja. Und von mir aus, impft euch nicht, dann verreckt ihr halt früher. Der ist, aber dann geht ihr auch nicht ins Krankenhaus. Na, ich vermute ja, jetzt in 4 Wochen oder so sind ja diese Testgeschichten vorbei, die kostenlos sind. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir dann nochmal so eine Impfwelle kriegen. Ne? Ja, oder dass mit der Bockwurst kommt nochmal. Ja, genau. Irgendwo im Osten hatten sie noch Bockwurst verteilt. Bratwurst hatten sie, ja. Irgendwie hatten sie noch 30% oder 40% mehr Leute, die geimpft werden wollen. Ich fasse es einfach. Ich fand das auch geil, da wollten sie ja schon irgendwie 100 € Prämie zahlen, wenn ich impfen lässt. Also dann will ich die auch haben. Also das ist ja auch der Punkt. Es wurde auch schon diskutiert, ob man vielleicht so eine Lotterie macht, ne? Ja, genau. So 50 Millionen in den Topf wirft. Ja, aber dann möchte ich aber auch ein Los haben. Da hört auf mit den 50 Millionen. Schöne Wumme mit Munition drinne und die tut ihren Topf, dreht die und dann stellt ihr den Kopf und dann drückt er ab. So, und ist halt auch hoch. Genau. Und entweder kommt eine Kugel raus oder eine Impfspritze. Ja, genau. Kannst du dann wahlweise dir den Kopf hauen. Na gut. Ja. Wo wir gerade bei Kugel im Kopf sind, ne? Kuriosesten Impfaktion aus der Welt. Cool. Den werden wir ja zumindest, ich werde es jetzt nicht einzeln durchgehen, aber das nehmen wir mal mit nachher in unsere Liste mit auf. Das ist ja cool. Was es so alles gab, um die Leute zum Impfen zu kriegen. Eine Kuh also, für Impfwillige. Das mit dem Joint ist bei in Amerika, glaube ich, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist aber die Kuh finde ich cool. Eine Kuh für Impfwillige in Thailand. Sehr gut. Das ist ja auch eine geile Variante. Darf er da nur mal einmal kurz rüber oder darf er die behalten? Ja, das ist genau, wie es recht ist. Okay, Daniel hat wieder zugelangt. Genau. Der Pflegende. Der Fliegerfall, ne? Der hat in seinem, was hast du geschrieben, 100 Sekunden Podcast, ne? Genau, hatte er einen Podcast-Überblick mal gemacht. Ja. Über die Podcasts, die es so gibt. Da hat er auch ein bisschen die 100 Sekunden überzogen. Wir verlinken das davon ab. Also das ist... Genau, aber er hat sich bei uns bedankt, dass wir ihn so oft erwähnen und dass es so viel Backlinks dann daraufhin ja, bei ihm gibt. Das glaube ich auch. Ich habe schon mal gesagt, auch schlechte Werbung ist Werbung. Also von daher kann ich mir das gut vorstellen. Da sehe ich das für... Aber was er... Das muss man ihm jetzt mal lassen. Was er hingekriegt hat, ist ohne viel Gebla und Gesülz. Okay, wir stehen jetzt nicht als DSM 2.1, 2.5 da, sondern als dbody.de. Ja, das ist halt man findet uns trotzdem. Ja, eigentlich habe ich auch Podcast-Keller hinterlegt. Aber ist egal. Aber wir stehen zumindest auch drin. Er hat einfach mal alle verbreiteten Blogs und Podcasts aufgezählt. Ja. Nee, Podcast. So, und das sind die aktuellen, glaube ich, auch alle drin eigentlich. Also das, finde ich, hat er gut gemacht. Oh, die Kieler, hast du gesagt, hat er vergessen. Ja, stimmt, die Kieler Jungs fehlten. Die waren aber zu der Zeit auch ganz, ganz frisch. Also das kann sein, dass er die tatsächlich noch gar nicht kannte. Und ich weiß gar nicht, ob die noch, also das richtig regelmäßig wirkt das da auch nicht. Na, was je nachdem, wer gerade die SIM-Karte hat zum Aufnehmen. Aber die haben ja letztes Mal schon eine Stunde, glaube ich, sogar gemacht. Oh, Mika sagt gerade, OC-Talk ist auch vergessen. Oh nein. Ja, naja, gut. Das stimmt, der ist ja nur lange genug dabei. Den hätte er. Ja, kannst du noch mal. Du kannst immer kommentieren, die Folge. Ja, aber da lässt sich doch nichts verdienen bei OC. Was will er denn da auch mit? Naja, aber vielleicht machen die auch immer mal Geotouren. Ne? Im Moment sucht er ja Leute, die ihm Caches basteln, weil er ihm die Zeit davon läuft bei den Aufträgen, die er angenommen hat. Stimmt übrigens gerade, wo ich das lese von Marebi, das habe ich auch gerade irgendwo gesehen, das Bild, der sucht doch aktuell Kräfte für 450 € mit eigener Werkstatt, die ihm Stationen bauen. Ja, oder auf Rechnung, ne? Wenn man selbstständig ist. Ne? Also wenn ihr sowas geil findet und mal mit Cash und Geld verdienen will, guckt mal nach. Geheim.de, der sucht Mitarbeiter. Also kein Witz, das kann ja durchaus für den einen oder anderen interessant sein. Es gibt ja Leute, die sind da, also ich hatte die Folge auch gehört, wo er das nochmal beworben hat quasi in seinem Podcast. Es gibt da wohl auch schon Pläne, also wie die Caches aussehen sollen. Die Boxen sind wohl fertig, jetzt muss das Innenleben gebastelt werden. Also wer da pfiffig ist, ein bisschen einfach mal drüber nachdenken. Ne? Vielleicht wird ja für euch ein Beruf dann draus, ein richtiger. Ne? Kommentieren ist da ungünstig, da muss man wohl ein Audiokommentar aufsprechen. Ja, das habe ich auch noch nicht geschnallt, wie das da geht. Aber das ist ja noch besser, dann kann man es ja richtig gut betonen, was man kommentieren möchte. Ne? Wie gesagt, höre ich schon länger nicht mehr, das ist mir einfach zu viel. Das ist gut. Nee, ich höre zwischendurch ab und zu mal rein und bei dieser Auflistung habe ich gedacht, mal gucken, ob wir mal dabei sind. Das hat dann. Ja klar, das ist dann ja auch interessant, ja. Ich weiß nicht, hat er dieses andere große Format in Papierform schon seine Liste rausgebracht mittlerweile? Ich weiß es auch tatsächlich nicht. Ich habe das nicht abonniert. Ich werde es auch nicht abonnieren. Ich habe die anderen beiden ja abonniert. Das reicht erstmal. Die Rucksackabenteuer. Mhm. Die nächste Ausgabe kommt ja an meinem Geburtstag. Ich habe ja gesagt, also da warte ich schon, dass ich da irgendwie auf der Titelseite und so, ne, also Gratulation kriege. Vielleicht ist einfach dann auf der Titelseite nackter Yeti drauf oder so. Das kann natürlich auch sein, ja. Ist ja auch was Schönes, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich warte die Ausgabe gespannt ab, sonst schicke ich die zurück und reklamiere die. Geld verdienen, da hast du was gefunden zu. Ja, genau. Da gab es einen Artikel, dass mal wieder Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden. Und zwar gibt es jetzt Kunstcaching in Stuttgart. Ach, herrlich. Kurz gesagt, hat irgendjemand sich beworben bei der Bundesregierung in dem Kulturfördertopf, den es jetzt zur Pandemie gab, Neustart Kultur, und hat dann den Zuschlag bekommen und den kann man irgendwie zwei Runden in Stuttgart drehen, wo irgendwelche QR-Codes gescannt werden, dann kann man sich irgendwelche Videos kunstvoll angucken. Also im Endeffekt hat jemand Kunstcaching mit, das genannt ist aber eigentlich Mansi. Wollte sagen, eigentlich machen sie QR-Codes, ja, so habe ich das ja, auch ja, gelesen. Mansi, ja, Mansi, Kunst-Mansi oder so, ne? Ja, ist schon... Ja. Also die Leute freuen sich da, die Künstler und alle, da haben sich irgendwie 18 Leute zusammengetan und haben jeder eine Station gestaltet. Ja, ne, also Stuttgarter, holt schon mal eure QR-Code-Leser raus, geht ab. Ja, dann muss ich eigentlich Schlemmercacher mal anschreiben, ob sie ihn schon gemacht haben, die wohnen da ja. Genau. Ja, dann Zeit. Aber was ich positiv finde, das war die Stuttgarter Zeitung, wo das vorkam, die haben wenigstens unten nochmal Geocaching versucht zu erklären, ne? Ja. Und zwar einigermaßen verständlich. Ja, zumindest ganz kurz, irgendwie zwei Sätze, dass man physikalische Caches suchen kann und so. Und dass man das mit der App macht oder ne, mit dem GPS. Also ja, zumindest auf jeden Fall hat mal jemand darüber nachgedacht, mal kurz eine kleine Info zu geben. Ne? Ja, das ist ja oftmals das, was wir bemängeln. Also gut gemacht, Stuttgarter Zeitung. Ja, kann man richtig geschrieben. Würde ich auch durchaus positiv so sehen. Also das, ja, das denke ich auch. Und richtig geschrieben, ja, was ja selten genug ist, das stimmt. Dann ja, das ist aber auch so eine geile Nummer jetzt hier. Ja, so. dieser, wie heißt der? GC7MZDT, The Castle of Hume in Kroatien. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich muss das erstmal wirklich alles nachvollziehen. Der hat also, was ist das eigentlich, ein Multi? Das ist ein, ja, Multi. Ja, war als Multi gelistet, genau. Und dann suchte man da irgendwas und der Final ist ein paar hundert Kilometer entfernt. Also der Cache ist in Kroatien? Genau, ja, der Cache genau. Der Start ist in Kroatien und das Final ist in Portugal. Ja, genau, Portugal, richtig. Das war zig. Das ist jetzt nicht so direkt nebeneinander? Nee, ne? Also man muss schon ein kleines Stück, und die meisten haben natürlich Station 1 gemacht und den dann als Found gelockt. Und der Owner hat das auch so laufen lassen. Bis sich so die ersten mal ein bisschen drüber ausgelassen, kamen so etliche Write Notes. Ich glaube so Moin Moin Haha hat das echt mit angestoßen da. Das war einer, der da am ehesten rumgenölt hat. Und danach hat der Owner sich dann wohl auch irgendwann mal gedacht, ey, irgendwie ist das schon ziemlich scheiße, was ich hier mache. Hat wohl mittlerweile viele gelöscht, wenn ich das richtig gehört habe. Im Moment ist er auch erstmal disabled. Wer hat ihn disabled? Der Owner selber? Ja, scheinbar schon. Das ist der Owner selber. Ja? Please read. Ja, genau, ist der Owner selber. Ja. Please read the blah, there's no distance limit. Genau. Aber ich sag mal so, ich finde aber auch für so eine lange Strecke die DT-Wertung, also T1,5, auch ein bisschen untertrieben, ne? Ja, das stimmt. So, und deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt drüber nachdenken, dass ich da jetzt das Final 100 Kilometer entfernt oder hunderte Kilometer entfernt suchen muss, ne? Also, wobei ich mich frage, wieso ist der eigentlich disabled? Da hat er ihn disabled erstmal. Der Owner. Ach, jetzt hat er das Logbuch kontrolliert. Genau, er hat Leute rausgelöscht, ne? Ja, genau, das hat er wohl gemacht. Aber das Ding ist immer noch auf Temporary Unarrival. Ja, da kam wohl so viel Gegenwind. Ja, guckt euch das mal an. Aber die Frage ist ja tatsächlich, also jetzt mal ernsthaft, was will man mit so einem Multi? Also welchen Sinn soll das haben? Der ist im Urlaub gewesen und wohnt in Portugal und hat dann das Final bei sich vor die Haustür gelegt? Oder? Ja, sowas schätze ich. Also, das ist aber genau wie diese, die sind dann auch mal und feiern sich alle dafür, dass sie den Multi über die A7 von Flensburg nach Bayern gemacht haben. Finde ich ehrlich gesagt genauso schwierig. Aber da kann ich dann irgendwie noch ein bisschen verstehen, weil der hat ja noch Zwischenstationen. Ja, natürlich, aber das ist aber trotzdem auch so ein, was soll denn das sein? Benzinvernichtungscache oder wie soll ich sowas nennen? Also, wo soll ja, da der Sinn sein? Also, puh. Also ich sag mal so ein Cache von Flensburg bis nach Oberstdorf. Das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Es gibt ja auch Leute, die fahren die Strecke beim Fahrrad oder so, ne? Ja. Aber ich sag mal, ich kenne jetzt keinen Fernwanderweg unbedingt, der von Kroatien nach Portugal führt, der so beliebt wäre oder so, ne? Jetzt quer über die Alpen oder so, das kennt man ja, ne? Ja. Das macht dann ja auch noch Sinn, ne? Von München nach Venedig, das kann ich alles irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen, aber so ein Ding irgendwie eher sinnfrei, finde ich. Ne? Ach, guck mal, Gleider hat sogar gerade rausgesucht über die Namen, die nicht in dem Logbuch waren. Das hat der Una ja geschrieben. Ja, das wollen wir ja auch noch mal, wenigstens mal einmal kurz. Dari Quinn, Erich Westerwelle, Pimmel, ach nee, Primel. Ich habe auch Pimmel. Primel, Hokiko, Endeavor. Was? Endeavor 1, M, nee, Mi Poljanski, Bienehmer, Andi Klo, nee, Andilo, 779, Kixle, nee, Kixle 81. Firmses, Marian 1, Green Butterfly und Rosenfeechen. Na ja, gut, mit den Namen bist du auch gestraft genug. Ja, was hilft's? Ja, also ist mal interessant anzugucken. Aber guck mal, Rosenfeechen hat sich darüber, hat ja den NA-Log gemacht. Only Stage 1 is in Hamm. The ja. Final Not, it's a bad joke cage. Nobody can lock the final in Hamm or nearby. Ja, und es steht ja auch nicht drin, dass du es kannst. Wahrscheinlich. Also, nee. Und er muss sagt ja auch nicht. Laut ist ja, Regeln ist das tatsächlich sogar so machbar, wie er es gemacht hat. Ich wollte sagen, das ist ja regelkonform gelegt. Ich meine. Ja, ist aber schon. Da würde ich dann in Groundspeak mal über die Regeln nachdenken. Ja, also vielleicht sollten Sie da mal drüber nachdenken, dass Sie ein Icon machen, über 100 Kilometer oder so. Ja. Ne? Weil bis 10 geht's ja leider nur. Das ist ein bisschen. Für solche Caches vielleicht ein bisschen. Das kann noch nicht ganz, das stimmt. Ja. Dann habe ich von Ralle eine E-Mail gekriegt. Also, ich meine, manche sind aber. Ich würde mir den Aufwand alles nicht antun, aber er hat echt mal zumindest mal eine Idee gegen so Betrügerlogger, damit man Kreativloggern, wie er so schön nennt, keine Chance lässt, bin ich auf einen Trick verfallen. Ich verlinke Banner nicht mehr im Listing. Das hier ist der Text zu meinem Listing. Den Code für den Banner gibt's im Final Logbuch vorne, QR-Code und QRC-Code. Naja, QR-Code. Und auch im Behälter ist der Code zu finden. Also, ich würde mir diese Arbeit alles nie machen, aber grundsätzlich so abwegig ist die Idee nicht mal. Gerade diese Betrüger wollen ja nun jeden Punkt und alles mitnehmen, weißt du? Ja, aber ich sag mal so, den hast du einen QR-Code, den du abscannen kannst und kriegst einen Link im Internet. Jetzt, ja. Wie lange meinst du, dauert das, bis dieser Link dann auch mal weitergegeben wird? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passieren würde, ob die nicht alle dann auch selber sagen, ja, dann lass es doch gut sein. Also vom Ansatz kann ich ihn verstehen. Mir wäre es auch viel zu viel Arbeit. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das würde ich wahrscheinlich 2 Wochen machen und dann sagen, ey, komm, leck mich doch alle kreuzweise. Das wäre, glaube ich, auch mein Problem. Dass ich auch einfach das. Aber wie gesagt, auch das verhindert ja nicht, dass das nicht weitergegeben wird. Du kannst das eigentlich nur verhindern, wenn du quasi für jeden personellen eigenen Code vergibst, den du nur einmal benutzen kannst. Ne, dass jeder dann einen Banner kriegt mit der Nummer drauf. Ich finde dann Nummer 17. Ne? Naja, aber vielleicht schon. Den einen oder anderen wird schon abschrecken, der jetzt gar nicht hingeht. Wo soll der dann das herkriegen? Also ob das wirklich getauscht werden würde, müsste er speziell nachsuchen. Könnte alles schwierig. Also zumindest mal ein Ansatz. So der Ansatz, genau, den Ansatz kann ich verstehen. Mir wäre das viel zu viel Arbeit. Und ich finde aber auch, oder ich habe das Gefühl, dass gerade diese Bannergeschichten so aus einer Zeit sind, von Geocachern ist ja mal so, die so 2013, 2015 in dem Bereich irgendwie angefangen haben. Die machen das gerne und haben auch ihre ganzen Profile voll. Aber die jetzt so teilweise kommen oder so, die wissen wahrscheinlich nicht mehr, dass es Banner gibt. Also denen ist völlig egal. Ne? Also mir ist das auch ehrlich gesagt. Mir ist es auch ich weiß immer nicht so genau, was ich mit diesen Bannern soll. Manche haben da den ganzen ich gucke mir ja die nicht mal an da im Internet, ihre Seiten. Von daher, ja. Ja, also früher habe ich da auch mal mir angeguckt und dachte, oh, da war der, okay, aber kannst ja anders genauso machen. Und wie gesagt, ich finde, das ist eher so viel wird das gar nicht mehr gemacht. Ne? Also die das machen, das ist so der Kern aus dieser Zeit und die werden irgendwann die Lust dran verlieren oder nicht, aber ich glaube, der Großteil, denen interessiert das gar nicht. Ja, stimmt. Von daher hast du da mit dieser Sache hast du halt vielleicht 40% der Cacher getroffen und dann, ja, mir wäre das zu viel Aufwand. Aber immerhin, Owner, die sich Gedanken machen, so als Tipp mal, gar nicht verkehrt. Ne? Jetzt können wir den mal vorziehen. Ich habe ihn nur vergessen zu verloggen, weil das vorhin kam, aber das finde ich noch wieder. T-Capitano. Ich habe ihn hier noch nicht verlinkt, sehe ich gerade. Ich habe es zwar reingeschrieben. Den ziehen wir mal vor, weil es eigentlich dazu passt, weil auch da ja so versucht wird. Ich finde die ganzen Versuche ehrlich gesagt seltsam. Wo habe ich es denn jetzt? Das hat Roya vorhin gepostet. Genau. T-Capitano hat wieder einen rausgehauen. Das findet ihr auf tcapitano.de. Das hat er dann, das sucht man unter Logs. Der Link ist jetzt zu lange zum Vorlesen, der ist wieder ewig lang. Und er hat jetzt mit viel, also er schreibt auch gerne, habe ich das Gefühl, und liest sich dann auch gerne selber, mit sehr vielen, vielen Worten eigentlich geschrieben, er wünschte sich, dass die Leute zumindest in ihr Log ein Tag setzen, in dem Lies mich oder Read me steht. Damit er die Regeln in seinem E-Mail-Programm so setzen kann, dass er die Logs, wo die Leute denken, sie wollen auch wirklich was aussagen, praktisch bekommt und die anderen einfach aussortiert werden. Mhm. Ich kann verstehen, was er meint. Klar, da kommen genug Leute, die fahren selbst bei aufwendig gemachten Caches hin, könnten mir auch durchaus passieren und schreiben, ja, war schöner Cache, schönen Tag, ich wünsche alles Gute. So. Er war doch auch derjenige, der aus diesem Grunde seine Caches rausnehmen wollte und archivieren wollte, ne? Weil ja, ich sag ja, er ist auch immer so, also weiß ich nicht, das ist mir manchmal auch ein bisschen, wie soll man das nennen, dievenhaft? Weiß ich auch nicht. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt nur die schönen Sachen, ich meine, ich kenne seine Caches nicht, die scheinen aber ja gut zu sein. Die sollen alle sehr gut sein, ja. Wenn ich jetzt nur die schönen Logs lesen möchte und die Wahrscheinlichkeit, dass er relativ viele schöne Logs kriegt, ist ja hoch. Ja, genau. Aber wenn jetzt wirklich was nicht passt bei dem Cache, kriegst du eventuell vielleicht nicht mit. Und dann vielleicht so spät, dass vieles schon kaputt ist. Ja, ne? Doch, dann willst du ja auch was sagen. Also, wenn die Leute sich dran, also wenn das jetzt funktionieren würde, das ist ja wieder das Übliche, da hält sich doch keine Sau dran. Aber selbst wenn ich ihm jetzt mitteilen will, dass was kaputt ist, würde ich ja auch diesen Text setzen, lies mich oder read me. Ja, wenn du denn sein Listing liest vorher. Das meine ich ja gerade. Also, ja, das gut, ist das Problem. Ich glaube, das wirst du bei ihm schon machen, weil die sind so aufwendig, dass du ja vorlesen musst. Da ist ja meistens noch mit Kalender und hast nicht gesehen. Also da ist ja ein gewisser Aufwand bei ihm und da liest du das Listing, glaube ich, schon vorher durch. Aber selbst dann, ich habe keinen Bock auf diese selbst eingeführten Regeln. Das ist immer, da bin ich auch, weiß ich, überempfindlich. Owner, die anfangen wollen, macht eure eigene Seite, aber haut ab von dieser Plattform. Ich will euch nicht, egal was ihr, ob gute Cache, schlecht immer, ist mir egal. Wenn ihr eure eigenen Regeln haben wollt, macht eine eigene Plattform auf und verschwindet bei GC, ey, ehrlich. Das ist mir, gibt mir immer so auf die Nüsse, wenn mir immer einer erzählen will, wie ich loggen soll, wie ich suchen soll, wie ich finden soll, was ich darf, was ich nicht darf. Oh. Ja, da machen wir rein, auch, weiß ich. So ein reiner Owner. Ne? Ja, genau. Mal finde ich das alles gut und ich sage, wir machen es ja selber auch, aber spätestens so bei Logs geht's los. Ja, dann ist er zu lang und dann ist er zu kurz und dann ist er verspoilert und dann ist er nicht verspoilert und dann ist er zu nichts sagen und zu viel sagen und leck mich am Arsch. Ja, das stimmt. Und ich merke bei mir selbst aber zum Beispiel auch so bei Logs, ich habe durchaus gerne Logs geschrieben, ne? Also auch mal ein bisschen ausführlicher oder so. Und ich merke auch mittlerweile, ich mache keinen selten Copy-and-Paste-Logs, wirklich sehr selten. Aber meine Logs werden auch wesentlich kürzer mittlerweile, ne? Weil ich halt sehe, die anderen, die loggen ja teilweise gar nichts mehr und so. Und ich schreibe dann schon, also zwei Sätze schreibe ich schon immer zum Cache oder so, Minimum. Aber es wird bei mir auch viel weniger als früher, viel weniger. Liegt auch vielleicht daran, dass ein Großteil der Caches, die man findet, hat man ja die letzten Folgen gesehen, an den wenigen Empfehlungen, die wir hatten. Das ist doch manchmal Caches, da muss ich sagen, was will ich jetzt da schreiben? Das war halt ein Paddling, der in so einer Pissecke lag. Was willst du schreiben? Ja. Wenn das Log von Better Cache, wenn das Logo von Better Caching Listing auftaucht, lege ich den auf Ignore. Das kann ich sogar verstehen, ehrlich. Das ist ja auch natürlich alles viel Vorurteil, aber dann weiß ich schon, oh Gott, da ist wieder so einer, der möchte selbst beweihräuchert werden. Oh, geh weg, ehrlich. Oh Mann, ich kann die Owner ja auch zum Teil verstehen. Ich will das gar nicht verurteilen, aber dieses, dass sie sich darüber freuen, ne, kann ich verstehen. Finde ich völlig in Ordnung. Aber dass sie das verlangen oder erwarten, nee, dann seid ihr falsch. Punkt. So einfach ist das. Ja, ja. Die Erwartungshaltung musst du einfach runterschrauben, denn sonst hast du beim Geocaching schnell Nervenzusammenbruch. Ja, genau. Und dann lasst es. Und dann seid ihr beleidigt und dann nölt ihr da rum. Und nein, wenn da einer plus eins schreibt, hat er gegen keine Regel verstoßen und nix, dann findet er euren Cache vielleicht scheiße. Ihr findet ihn vielleicht klasse und er findet ihn scheiße. Dann ist das halt mal so. Ja, ja. Und dann werde ich auch kein Readme und lies mich Text und du bist toll und hast den längsten. Und das werde ich nicht machen. Ich wünsche ihm ja viel Erfolg. Also so ist es ja nicht, aber das ist doch utopisch zu glauben. Also man muss sich diesen. Lest euch das mal durch. tcapitano.de und da sucht ihr nach Logs, Tack für lesenswerte Logs. Und dann fragt euch doch mal selber, wie realistisch ist, dass sich das irgendwie wirklich durchsetzt. Ich glaube auch, das ist halt, sowas ist halt schwierig. Ich kann, wie gesagt, ich kann den auch verstehen, denn kriegst du, das, manchmal, hat mich das ja, oder früher hat mich das auch das öfter mal geärgert, dann hast du irgendwie, ich hatte einen Tratti da liegen, jahrelang schon, dann hat irgendeiner eine Tratti-Runde drum gebaut mit 20 Caches und dann habe ich immer Copy-and-Paste-Looks gekriegt von, wir waren auf der Runde und haben sie, ne, und wir danken allen Ownern oder denen, wenn es gut lief, kann man noch, diese haben wir als Beifang mitgenommen oder so. Ja, aber grundsätzlich hast du Copy-and-Paste-Looks von der Runde gekriegt, bitte du gar nichts zu tun. Das hat mich eine Zeit lang gedacht, ey, was soll das denn? Aber dann habe ich nachher, ey, was so, ist mir scheißegal. Ne? Ja, muss es so, auch. Ne? Und, ich, bei seinem Cache, ich kann das, wie gesagt, man das halt auch verstehen, wenn du einen guten Cache baust, dann kriegst du so einen Copy-and-Paste-Log von vier Cachern, die den gefunden haben, innerhalb von 3 Minuten hinterhergeloggt und so, okay. Aber die Erwartungshaltung sollte man halt nicht mehr haben. Das ist nicht mehr 2010 oder 2008. Ne? Die hätte man auch ehrlich gesagt nie haben sollen. Man soll sich freuen, dass was Gutes kommt und das war's. So, ja, und wenn einem das nicht passt, dann mach eine eigene Plattform auf, geh auf Better Caching oder wie diese komischen Seiten heißen, wo sowieso dieses, keiner andere ist. Hier, dieses Navicache.de, ne? Ja, genau, geh zu Navicache oder sonst wo, aber lass uns damit in Ruhe. Und wo dieses Better Caching eben gerade mal auftauchte, dazu mal, ne, ich finde, am Anfang dachte ich mir, aha, das, da kann man ein bisschen gucken, so, ne, aber dadurch, dass er quasi dieser Review-Prozess, der da stattfindet, irgendeiner schlägt einen Cache vor und begründet dann irgendwie noch in so einem Text, warum er den so toll fand, und wenn er einfach nur schreibt, der Cache ist so toll, weil ich die alte bumse, um das mal zu sagen, kommt dann wird er halt gelistet. Ja, deswegen. So, das kann man sich, klar, da gibt es gute Caches, aber da gibt es auch manche Caches, wo du denkst, ey, was hat das Ding hier eigentlich zu suchen? Ne? Ja, das ist alles so. Wir haben es alle versucht, es funktioniert einfach nicht, das über die Masse, das geht nicht. Das einzige System, was funktioniert hat, war GC Vote, finde ich. Ja, das lief relativ gut, stimmt. Ja. Und das ist weg. Ja. Dafür gibt es jetzt die komischen Favoriten da, wo es dann auch wieder um die leichten Pferde. Ach, na, es ist mittlerweile alles nur noch ein. Dazu möchte ich mal eins sagen. Muss ich mich jetzt selbst loben. Ich habe auch tatsächlich mal ein umfangreiches Log wieder geschrieben zuletzt. Und zwar bei GC9F6MT. GC9F6MT. LP Schatzjagd. Kommen wir nachher auch nochmal bei den Cache-Tipps zu. Schöner kleiner Multi hier um die Ecke, wie gerade vorhin gesagt hast, liest man da vorher nicht, was da gemacht werden muss. Eigentlich war das auch alles ziemlich klar, nur wenn man dann sich so blöd anstellt, ich habe da wirklich einen T5 von gemacht, ich habe da glaube ich eine Stunde geschwitzt wie ein Schwein. So eine Kombination zwischen eigene Blödheit, ein bisschen schlecht ausgedrückt. Und an einer Stelle, glaube ich, haben die Leute irgendwie 2 Steine dazu gepackt, weil da kam die Zahl, die ich hätte ermitteln sollen, nicht wirklich raus. Machte aber alles nichts, war einfach ein geiler Cache. Aber kommen wir nachher nochmal zu. Aber ja, da habe ich ein langes Log immerhin geschrieben. Also, ich wollte gerade sagen, der ist ja gar nicht mal so weit weg, da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Ja, der ist schön. Und das ist alles auf, weiß ich nicht, 300, 400 Meter maximal. Da also kannst 2 Stunden. Also ganz ehrlich, wenn du nicht denkst, obwohl, das kann ich ja jetzt schon erzählen, ist ja egal. An Station 2 musstest du, ich will nicht zu viel spoilern, aber so viel spoilere ich da auch nicht. Du musstest was zusammenbauen und dann was rauskriegen. Hm? So kann man das sagen. Okay. Und wenn du jetzt halt 3 und 3 kriegst, ne, und meinst, das sind die Nachkommazahlen, dann solltest du nicht allzu sehr dran kleben, sondern vielleicht auch mal dran denken, vielleicht ist die 3 gar nicht gekippt, sondern vielleicht ist die 3 M für Meter. Also vielleicht einfach meine Projektion. Ja, okay. Du versuchst nicht aus der Projektion Zahlen fürs Hinterkomma zu machen und dich dann zu wundern, dass du quer übers Feld und auf den Acker sollst. Das Gute ist ja, wenn ich da mal immer hinkomme, ich habe ja wenigstens jemanden, der mir sagen kann, wie es weitergeht. Ne? Ja, also der lohnt sich wirklich. Also wie gesagt, da kannst du einen Kleinen noch mitnehmen. Das ist zwar tatsächlich ein Lost Place, also ohne Frage, aber halt ein einfacher. Ne? Sind nichts Gefährliches, keine durchzustoßenden Decken oder so. Nein, gar nicht. Das ist nach oben offen. Das sind die Grundmauern sind sozusagen noch da. Am Ende musst du auch mal irgendwo rein, aber es ist alles durchaus Kinder. Kannst du dann mitnehmen, ja. Ja, okay. Also kinderfreundlich nicht, aber möglich mit Kindern. Ja, ja, das kannst du mit Kindern machen. Du musst sie vielleicht mal auf bei deiner ist noch sehr klein, mal auf die Schulter nehmen, weil das einfach alles sehr hoch bewachsen ist da. Aber das ist auch toll. Das liegt mitten zwischen Feldern, ist praktisch so, ich sag mal, eine 100 Meter lange grüne Oase. Ja, okay. Die so, weiß ich nicht, 30, 40 Meter breit, 100 Meter lang und rund um Felder und Dorf und so. Also das ist wirklich cool, das hat schon. Und es liegt direkt an der Autobahnausfahrt. Also es ist auch von Erreichbarkeit her top. Ja, gut, dann. Sehr, sehr schöner Cache. Also hat mir super gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn ich sehe gerade, da kommen hier die zusätzlichen Hinweise. Genau. Zwei Ampel bauen, das ist das, wo man was bauen muss, aber es nützt einem immer nichts, wenn man zu blöd ist, die Zahlen richtig zu legen. Ja, gut, okay, aber das ist ja dann tatsächlich ein bisschen mit schöne Gegend. Ganz nett gemachter Cache. Ja, auch wollte ich gerade sagen, liebevoll gemacht und so, also hat sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Wie gesagt, kommen wir nachher auch nochmal zu. Ja. Dann haben wir Sid. Wer kennt die nicht? Also das ist sozusagen Zakirs rechte Hand. Nein, ich weiß nicht, wie die beiden, aber die kennen sich, glaube ich, ganz gut. Und Zakir hat ja eine Menge Caches in Hamburg, unter anderem auch den Hauptfriedhof Altona Hamburg. Und wir hatten letzte Woche ja schon irgendeinen Cache, den Sid von Zaki übernommen hat und dann sofort archiviert hat. Genau. Ja. Und hier ist jetzt macht er fleißig weiter. Ich frage mich, was die da, warum er das denn nicht selber macht. Also diesen hat Sid übernommen. 10.04. Die Runde wird Sid 55 abgegeben als Adoption. Am 10.04. wurde der enabled von Sid und es hieß, weiter geht's. Dann auch am 10.04. wurde er disabled, bis auf weiteres Pause von Sid. Dann hat ihn sogar einer gemacht am 11.04., obwohl er angeblich Pause hat. Und dann wurde der nie wieder eröffnet. Dann haben Kanne und Siki nachgefragt. Keine Antwort und jetzt ist er weg. Ist das nicht ein seltsamer Ablauf? Oder geht war nicht Zaki auch der irgendwie diesen TB-Friedhof angeboten hatte? Ja, ja. Damit du dann deine Liste rein hast, also diese TB-Leichen nicht unbedingt hast, sondern kannst die diesem TB-Friedhof überschreiben. Meinst du, er macht jetzt einen Cash-Friedhof? Nein, ich könnte mir eher vorstellen, dass er selber in seiner Cash-Liste keine archivierten Caches haben möchte. Und dann andere Leute die archivieren lässt. Ach so, das könnte natürlich so. Ich guck gerade mal, also der cached sogar richtig viel. Hier im September hat er schon 104 Caches gemacht, der Sid. Also das ist ein richtiger Vielcacher. Wow, ich staune. Seit wann ist er denn dabei? Seit 2011. Na, 11.000? Auch nicht schlecht, ne? Jo, also was die da machen, ich weiß es nicht. Aber es ist schon sehr merkwürdig. Ich hatte das auch nur am Rande mitgekriegt, weil der plötzlich auf meiner Ignore-Liste als archiviert stand. Ich hau die Dinger von Zaki immer bei mir alle komplett auf Ignore, weil ich sie einfach nicht verstehe. Und dann noch ein Where I Go. Also nicht, das ist nicht böse gemeint, aber nee. Aber das ist so die einzige Erklärung, die mir dazu einfiel, dass er halt seine Liste, dass er ein bereinigtes Profil haben möchte. Ja, das könnte sogar sein. Vielleicht ist er auch Sid. Das klingt aber, ne? Ja. Zaki und Sid sind Sid und Zaki quasi. Ja, es sind schon verschiedene Leute, das sieht man schon, da hat ein Bild drin und so. Aber dann haben wir nochmal übrigens ein Log bekommen zu unser Witcoin, ne, vom... Die Corona-Coin war das, ne? Ja, genau. Am 20.08.2021 lockt bei SLT90, der geschrieben hat, keinen Inhalt gefunden. Ja, und da habe ich gedacht, Mensch, das muss doch der Bruder von Rainer Ohner sein. Der hat bei uns auch keinen Inhalt im Podcast gefunden. Nee, also wirklich, was hat... Ich habe das auch nicht verstanden, was er wollte. Habe ich nicht verstanden, was er bei einer Coin für einen Inhalt finden will. Also vielleicht hat er die aufgesägt und gedacht, da ist ein Logbuch drin. Ja, ich hab lange überlegt, was könnte er denn überhaupt gemeint haben, aber ich bin nicht mehr in die Nähe. Da steht übrigens Pakosani, Zaki, Sid. Ja, Pakosani weiß ich, dass er sich irgendwann in Zaki umbenannt hat, aber Sid ist doch, glaube ich, das ist, glaube ich, noch ein anderer. Der hat auch wirklich ein eigenständiges Bild und so. Ich glaube, das ist noch ein anderer Typ. So, Burgblick, das sagt mir jetzt gar nichts. Habe ich den da reingepackt? Ich gucke gerade mal. Unser erster, das ist sowieso schon immer. Eigentlich brauchst du dann gar nicht weiter lesen, da wirst du schon von ganz alleine auf irgendwas kommen. Ach, das war wieder einer, muss erstmal an Ort und Stelle. Also, ja, da war der Reviewer wieder zu schnell und die Dose war nicht vor Ort. Ne? Ja, genau, wie immer. Da ist dem Owner anscheinend noch kein Licht aufgegangen. Ne? Ja, also noch nichts, jetzt nichts Neues, Großartiges, aber wir haben es mal mit aufgenommen. Am 23.07. hat Susi Sonnenschein den aufgemacht, den GC9DV54. Dann kam am gleichen Tag noch, genau, muss erstmal an Ort und Stelle, dann kam nochmal eine Write Note, dass er nicht gefunden wurde. Und dann wurde das Ding erstmal retracted und dann doch wieder gepublished. Eine Woche später, wundere mich, dass das stehen geblieben ist mit dem Detect. Ich dachte, das geht dann weg. Da dachte ich auch mal, dass diese Notizen dann, okay. Aber seitdem scheint da wenigstens jetzt aber auch zu funktionieren. Ne? Ist immer gefunden worden, also immerhin. Ich habe ja immer die Befürchtung, dass die jungen Cacher, also die noch nicht so lange dabei sind, uns leider nicht hören. Aber ich muss immer sagen, wenn ich am 12.07. einen Cache verstecke, laut Listing, und der ist am 23.07. immer noch nicht gelegt, ne? Habe ich irgendwas wirklich gar nicht verstanden. Genau, da ist dann irgendwie schwierig, ne? Das ist da komme ich auch immer nicht hinter, wie sowas so zustande kommt. Also da. Du, das ist mir in meiner Anfangszeit auch passiert. Also ich meine, als ich meinen zweiten Cache, glaube ich, gelegt habe, ne? Da bin ich abends von der Arbeit nach Hause gefahren, habe was entdeckt und dachte, oh, hier kannst du einen Cache hinlegen. So. Hab die Koordinaten eingemessen, hab das Listing geschrieben. Und habe es morgens, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, auf den Weg geschickt. Und keine halbe Stunde später, ich war noch nicht auf der Arbeit, war der veröffentlicht. Und, ja. Echt? Nee, das ist mir, da war ich viel zu aufgeregt. Mein Gott, ich habe, glaube ich, meinen ersten Multi, also hat Heike sich schon halb tot gelacht, den bin ich, glaube ich, 5-mal an verschiedenen Tagen abgelaufen, um auch die Einzelstationen alle an verschiedenen Namen gemessen zu haben. Und boah, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, bin 100 Kilometer gelaufen, bis ich den veröffentlicht habe. Und dann haben sie mir nach ein paar Wochen, macht den hier Rollspielkarte, ein Kumpel von mir, ruft mich an und sagt, sag mal, ich weiß nicht, von was für einem Strom hast du hier redest. Ich sag, Mann, du stehst doch davor, musst da nur oben hingucken. Nee, ich stehe hier nicht vor, dann bin ich da hingefahren mit dem Fahrrad. Da haben die tatsächlich über Nacht diesen ganzen Strommasten ausgebuddelt und abgebaut. Ich weiß nicht, wieso die Gemeinde das gemacht hat. Da war der gesamte Strommast weg. Also wir reden nicht von irgendeinem kleinen, sondern wirklich ein stinknormaler Strommast, der war verschwunden. Weiß ich bis heute nicht, warum sie ihn abgebaut haben. Das war schon deprimierend, muss ich echt sagen. So, jetzt muss ich was trinken. Hier kriege ich schon trockenen Hals. Ja, manchmal ist das, also, aber ich habe bei meinen ersten Caches, war ich halt auch sehr, da bin ich auch zum Einmessen, glaube ich, da habe ich eine halbe Stunde vor Ort gemessen, damit die Koordinaten passen und so, ne? Ja. Also ja. Da war man wirklich schon, und wie gesagt, bei meinem zweiten war das, da ist es mir halt passiert, da ich, ja gut, jetzt schreibst du das Listing, schickst morgen früh ab und auf dem Weg zur Arbeit legst die Dose und weißt du, das hat wirklich 20 Minuten und dann kam die E-Mail rein, denke ich, ach du Kacke, was, jetzt sind wir schnell angehalten. Da, ne? Ja, das stimmt. Ich lese gerade, Susi schreibt wenigstens was dazu. Das fand ich auch sehr sympathisch, dieses ernsthaft jetzt, der Cache liegt noch nicht. So den Humor muss ein Reviewer schon haben. Das finde ich. Ja, und dabei ist es aber heute ja so, heute gibt es ja eine vernünftige Anleitung. Früher gab es diese Anleitung beim Listing oder so, Anlegen ja halt noch nicht irgendwie. Ne? Jetzt im Vorfeld hast du ja ein kleines Tutorium gespielt, leg einen Cache aus, such den Ort. Ne? Ja, aber ich habe doch, also als ich 2004, 2005 ja angefangen habe, Ich wusste doch einfach, dass da eine Dose liegen muss, bevor ich das veröffentliche. Also ich weiß gar nicht, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, die nicht dahin zu legen. Na doch, also für mich war ja klar, so normaler Cache, also der erste von mir hat irgendwie 5 Tage gedauert. Ne? Ach so. Ne, und wenn ich jetzt abends eingemessen und wie gesagt das Listing geschrieben und morgens das abgeschickt zum Review-Prozess und dachte, du hörst in einer Dreiviertelstunde fährst du eh vorbei, legst die Dose hin. Also dass das dann mal so schnell geht, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ne? Ach so, nee, okay. Bei uns war das früher, die war ja nach einer Stunde da. Ja, nee, und das, also ich hatte in 50 Kilometer Umkreis, glaube ich, 200 Dosen. Also. Ja, genau, das ist halt die andere Geschichte. Guck mal, ich habe 2010 angefangen, da waren es halt schon doch ein bisschen mehr. Ne? Ja, da war so, eine Woche war immer so nix, irgendwie nur eine Woche hast du immer gewartet. Ja, okay. Deswegen, da schickst du morgens ab und legst die Dose hin und dann ging das wirklich ratzi-fatzi. Ne? Ja. Ja, aber grundsätzlich hätte ich halt, war mir auch klar, die Dose muss natürlich liegen, wenn es gepublished ist. Ne? Ja, das hätte ich dann, das kann ich dann auch nachvollziehen, ja. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn beim nächsten eigentlich? Schöner Titel. Wir lesen kann es klar am Vortrag. Ach, das wäre der, der meinte, er möchte hier einen Tradi legen, um einen Abstandskonflikt zu umgehen. Ah, genau. Und hat quasi die Koordinate von Tradi passte nicht. Er stand nämlich dann, also wir sagen erstmal, der Cache ist GC9EA75. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da steht nämlich eine Beschreibung drin. Du stehst jetzt vor dem Alma-Käse-Lädle. Hier gibt es den besten Alma-Käse. Aber noch bist du nicht am Ziel. Gehe 50 Meter weiter zum ehemaligen Haupteingang der Käsefabrik. Dort findest du das gesuchte Ziel. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, und das aber, hat er halt nur so gemacht, weil 50 Meter weiter in die Richtung lag nämlich leider keine 160 Meter entfernten Cache. Ja, aber das muss doch der Reviewer beim Publishen mitgekriegt haben. Ja, dann genau, und das, da fragt man sich dann immer, lesen die wirklich das Listing gar nicht mehr durch? Ja, das also wenn ich zum Beispiel ein Event-Listing oder so raushaue, kommt sofort ein Gemecker, dass da überhaupt ein Hinweis darauf ist, dass irgendeine Speisekarte verlinkt sein könnte oder Preise stehen für das, was gegessen werden kann. Und dann denke ich mal, die lesen nicht wirklich alles durch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass eigentlich dürfte das nicht durchrutschen, ne? Nee, das sehe ich auch so. Also das ist mir nicht so richtig klar. Aber eventuell das Listing nach Veröffentlichung geändert. Ja, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Immer sein. Aber auf jeden Fall ging das da ja auch dann irgendwie in der Zwischenzeit relativ schnell, dass das Ding hier archiviert wurde, ne? Ich guck gerade, weil das muss er ja von Anfang an dringend haben, sonst hätte ja keiner den gefunden. Ja, direkt nach dem Publish hätte er dann noch, ja, vielleicht. Naja, also dass der gesperrt wird, ist okay und dass der gelockt wird auch. Also das ist einfach so ein Quatsch, sollen sie gar nicht erst mit anfangen. Aber der ich denke halt auch immer, also wenn ich so eine Idee habe, ne, da frage ich mich immer, ey, warum machst du kein Multi draus mit einer gefakten Final-Koordinate? Ne? Ja. Das, ne, ein Kurz-Multi, wenn du reinschreibst, Kurz-Multi, Start-Ziel, ist ja auch genauso ansprechend wie ein Tradi. Ne? Also da viele schrecken ja von Multis zurück, weil man drin steht, Startziel 50 Meter, dann machen den auch die Leute, ne? Ja, klar. Aber gut, ja. Das, Naja, man kennt es. Dann haben wir noch wieder einen, weil wir ihn schon zweimal hatten, habe ich ihn mit reingenommen. Die geile Maus. Die. Genau. GC9 CPAP. Don Geilo, die süße Maus. So mit Kommasätzen und sowas lassen wir ganz. Die süße Maus liegt an einer kleinen Anhöhung. Wird Anhöhung, was ist, also. Anhörung kenne ich noch. Anhöhung, viel Spaß, ohne irgendwelche Satzzeichen, irgendwie. Also die Texte sind auch immer grandios, die er so von sich gibt da. Der wurde ja, dann sogar etliche Male gefunden, ne? Genau, dann gab es wohl die Probleme, dass die Anwohner gesagt haben, dass das hier nicht so schön ist, weil die Leute immer aufs Grundstück gegangen sind. Genau, die fanden das wohl richtig scheiße. Aber er hat sich auch nicht, weil, genau, bin von den Anwohnern angesprochen worden, da Cacher regelmäßig bis auf deren Grundstück vorstoßen. Die Anwohner möchten, dass der Cache entfernt wird. Danke. Was ihn nicht im geringsten interessiert hat. Er hat dann, genau, na gut, das ist ja auch gleich ein Reviewer reingesprungen, finde ich auch schon mal gut, ne? Ja. Auf den NA-Log relativ schnell reagiert und dann hat aber Donny gesagt, ah nee, komm, hier ist doch alles in Ordnung. Und hatte wieder enabled, das finde ich auch geil. So, ja, ist auch noch kein Thema. Und das fanden die nicht willkürlich so ist, ne? Ja, Rainer hat wieder zugeschlagen. Erst hat er ihn angepuppt und als er keine Antwort kam, hat er ihn dicht gemacht. Ja, und da finde ich persönlich immer gut. Da wird auch nicht irgendwie 3 Wochen gewartet, ne? Ja, es wird angepuppt und 4 Tage später, wenn keiner sich meldet, dann weg damit. Und besonders cool, es wird auch mittlerweile schneller mal gelockt, damit da keiner mehr ran kann. Ja. Das finde ich eigentlich auch gut so. So, da haben wir noch tödlicherweise, das ist einer der wenigen Artikel, ich nehme den Artikel immer gar nicht so mit auf, weil bis wir denn dran sind, sind die auch immer schon irgendwie durch und so. Und dann wurden die durch 47 Podcasts gejuckelt, die ja irgendwie ihr Wochenbudget da füllen müssen. Aber den fand ich ganz gut. Tödlicher Freizeitdruck im Wald. Genau, gießener-allgemeine.de, kreis-gießen/tödlicher-freizeit, wir verlinken das Ding. Genau. Da geht es aber im Endeffekt darum, das fand ich mal interessant, was da so stand, dass da die Anzahl der überfahrenen Rehe auf Land, auf der Straße massiv zugenommen hat und dass der Förster oder Pächter da meint, dass es daran liegt, dass halt zu viele Leute im Wald sind. Und Da auch explizit Geocacher, Pilzsucher, Mountainbiker, Endurofahrer, Reiter und. Wollte ich gerade sagen, aber es bezog sich nicht nur auf Geocacher, deswegen habe ich es extra eingenommen, weil das klang mir alles mal realistischer, sondern er hat da wirklich mal alle aufgezählt. Ja, auch Jogger, Wanderer, Spaziergänger, also alles, was sich in der Pandemie quasi in den Wald geschlagen hat, führt dazu, dass die Tiere häufiger in Panik anscheinend auf die Straße rennen. Ja. Wobei, das sieht man auch, welches Ausmaß die Störungen annehmen, das verdeutlichen Zahlen. 231 Besucher, die in den Großdorfer Forst gingen oder fuhren, wurden binnen 3 Stunden an einem normalen Samstagmorgen gezählt. 59 Geocaching-Punkte sind dem Jagdpächter im Forst bekannt, aber womöglich sind es noch mehr. Laut Logbüchern werden sie zwischen 40 und 120 Mal im Jahr aufgesucht. Das addiert sich ganz schnell allein auf rund 5000 Geocaching-Besuche im Jahr oder 12 bis 13 täglich. Also ja, schon, das ist schon nicht wenig, ne? Ja, also kann ich schon verstehen. Ja, und er hat ja auch, es steht ja auch drin, das ist ja auch mal interessant, um mal die Dimension zu sehen, deswegen ihm das aufgefallen ist. Zwischen März und Mai 2020 wurden 17 totgefahrene Rehe rund um Kroffdorf gezählt. Kroffdorf, ja. So. Schon eine hohe Zahl, aber nun eine neue Dimension. Für das zurückliegende Jahr werden rund 73 tote Rehe bilanziert. Wahnsinn, ne? Also das sind also 5-mal so viel. Ja. Oder fast 5-mal so viel. Und da muss man auch schon sagen, okay, das ist schon nicht wenig, ne? Ja, also wirklich, ja. Recht, der Artikel ist wirklich mal gut, weil er einfach, der wirkt realistisch, nicht so ein Reiz. Genau, und da kann man selbst mal ein bisschen die Augen öffnen und da muss man überlegen, ja, muss da jetzt hier wirklich Nachtcash liegen oder muss da Multi durch den Wald und kann ich ihn nicht vielleicht irgendwie außenrum legen, ne, ja, wo ich nicht direkt durch die Büsche gehe. Ne? Ja, also nee, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, sich das durchzulesen, das ist wirklich spannend. Ich sehe gerade der nächste, den wir haben es auch schon wieder locked. Wir kriegen lauter locked Caches. Das ist jetzt. Der war auch gut. Ja, nein, vielleicht. GC9CWQF. GC9CWQF, der Durchgang. Cash bei Findus 667. Hatten wir die nicht schon mal irgendwie? Findus? Egal. Gepublished am 24.07. Und dann kam schon die erste Write Note und ich suche und suche. Ist noch was zu wissen, dass er deaktiviert wurde. Dann wurde das Ding retracted. Am selben Tag. Genau. Augenscheinlich gibt es hier Probleme mit dem Cache, daher retracten wir diesen Cache, bis problemlos gefunden werden kann. Er hat den schlicht wieder mal kein Final hingelegt. Dann wurde gepublished. 2 Tage später, am 26. Und dann wurde er temporary disabled listing vom Owner wieder. Mit Nein. Nein. Dann kam AHL, der ja immer da noch reinstecken muss. Was ist denn das für ein Hühnerkram hier? Dann kam der Erste, den ich gefunden hat. Dann wieder eine Ride Note. Vielleicht kommt der Strommast noch. Sowas kann dauern. Das war wohl der hinten, glaube ich, Strommast. Den fand ich wirklich gut. Dann kam der, ja, das muss ich auch sagen. Dann kam der Nächste. Ich habe mir die Ecke gestern angesehen. An den Koordinaten gibt es eine Laterne. Aber gestern kurz nach Mittag war für mich noch keine Dose zu entdecken. Dann kam die nächste Ride Note. Vielleicht ist der, da ist ja nur da, wenn die Laterne auch an ist. Statt heute Mittag habe ich nichts finden können. Und dann wurde er archiviert, da sich die Reviewer hier mal wieder von ihrer unkooperiertesten Seite gezeigt haben, gebe ich auf. Wer den echten Cache finden will, sucht hier und hat dann auf OC verlistet. Ist jetzt auch kein großes Lob für Open Caching. Jetzt muss ich glatt mal gucken, ob der bei Open Caching eigentlich noch da ist. Ja, da gibt's ihn natürlich doch. Das ist genau die Qualität, weswegen ich da nicht cachen gehe. Also ist echt nicht böse gemeint. Oh Gott, nee, jetzt Mika kommt. Gleich fliegt hier eine Bombe durchs Fenster. Nee, ist echt nicht böse gemeint. Aber das ist so die Hamburger Qualität von OC-Caches. Geht hier bei Groundspeak nicht und dann gebe ich das zu OC. Und der geht nicht umsonst bei Groundspeak nicht. Der Cache ist da aber wirklich gut versteckt bei einer so mäglichen auch notwendig. Also, ja, auf OC findet den auch nicht jeder. Also er ist jetzt locked. Also manchmal kannst du echt nur den Kopf schütteln. Das ist, ja. Ach, guck mal, das ist ja auch süß. Der Langweiler mit H. Ja. Langeweile hat er. Und mit Favuslocken geht sowieso nicht. Oh mein Gott, also ehrlich. Ei, die ganzen Spezialisten. Also das ist das, ja. Das Hobby geht manchmal in komische Ecken hier. Ja, ja, aber es gibt auch so manche, ist ganz gut, wenn die Plattform wechseln. Genau. Zum Beispiel auch welche, die einem drohen wollen, ne? Ja, Drohne. Tausch doch mal mit Drohne. Aber der war, glaube ich, schon alt, ne? Und nee, das war ein neuer. Nee, der war von 2021. Ja, Mai. Das war ein relativ neuer. Genau, wir reden von GC9BA60. Tausch doch mal mit Drohne. War da nicht ein Video so dabei? Nee. Nee, ein Video war da, doch. Doch, das Video vom Aufhängen kann man sich da angucken. Also es hat jetzt einer, endlich ist es soweit, dass irgendeiner seinen Müll in den Baum gehängt hat und der jetzt mit Drohne nur gemacht werden. Genau, weil der in 20 Meter Höhe hängt oder so, ne? Genau, und auch wohl so, dass man ihn jetzt nicht irgendwie aushängen kann. Also ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Der wollte ihn dann nicht. War da nicht auch schon NA oder so? Nee, ist keiner drin. Ich guck grad, also der hat ein großes Ü-Ei an so einem Bügel dran. Ne? Gut, der musste aber dann an der Drohne unten auch irgendwie einen Haken wieder ranbauen und so. Das, ja, genau. Das ist doch alles. Haben dann auch welche versucht und haben das natürlich auch mit Video aufgezeichnet und so. Ob das irgendeinen Sinn hat, ich freute mich, dass er mir gemeldet wird, habe ich ihn auf Ignore gepackt, damit ich sicher bin, ich komme da nicht hin. Ich finde solche Cases so sinnlos wie nur irgendwas. Ja, aber wer sowas hat, wer Interesse mal will, mit der Drohne was aufzuhängen, da habt ihr einen, wo ihr eure Drohne mal ausprobieren könnt. Und Drohne ist halt genauso Special Tool anscheinend wie halt eine Angel, ne? Das, am Anfang hatten auch Leute oder kaum Leute eine Angel, ne? Drohnen werden wahrscheinlich auch irgendwann immer mehr werden. Ja. Okay, Hamichel schreibt gerade, Krodorf liegt fast vor meiner Haustür. Ich habe mal geschaut, ich komme nur auf 59 Caches, wenn ich jede Dose am Waldrand mitzähle. Tatsächlich ist es ein ziemlich großes Gebiet. Ach nee, das geht um eine andere Geschichte. Ich dachte, das geht um den hier. Ach so, guck mal, dann ist der Artikel ja doch nicht so passend, wie er da schreibt, ne? Ja. Ja, das wird natürlich interessant, dann immer noch eine andere Variante zu sehen. Ja, ich sag mal, aber selbst wenn es, ich sag mal, nur die Hälfte der Fundblocks ist, ist trotzdem dann noch eine Menge. Wollte ich gerade sagen, dass da ein gewisser Druck herrscht. Ich finde ja auch, sie sind ja fair. Sie schreiben ja nicht nur die Geocacher, sondern sie sagen ja auch ganz klar, dass da also die Fahrradfahrer, also das ist einfach im Moment, und das glaube ich Ihnen sofort, dass durch diese Corona-Geschichte die Wälder im Moment völlig übernachtet sind. Naja, das siehst du ja so schon. Also ich sag mal, als Corona letztes Jahr im Frühjahr so den Höchststand hat, da waren wir hier in Buchholz da bei dieser Adventskalender-Geschichte. Oh Gott. So, und da, ganz ehrlich, war der Wald dermaßen voll, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, ich möchte wieder nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die bis heute nicht gemacht, weil ich wusste, die war damals sehr beliebt, immer vorher schon. Da waren es nicht Geocacher, die da liefen. Es waren Jogger, Wanderer. Also da liefen junge Familien rum, die Väter mit Bierdose in der Hand. Also da war wirklich der ganze Wald voller Party. Weißt du, weil ja. Wollte es auch hin. Und da habe ich schon, und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Corona für die Förster und so ein echtes Problem ist. Weil das einfach, die Leute für sich entdeckt haben, Fahrradfahren und Wald geht auf einmal irgendwie wieder. Ging vorher ja Jahrzehnte nicht anscheinend, ne? Ja, ja. Also, das, von daher, also das glaube ich schon, dass das nicht ganz unberechtigt ist, ne? Ich gucke gerade, ich bin gerade ein bisschen irritiert, ich gucke mal vorher auf der zweiten Seite, aber schon auf die nächsten rein. Also da ist, wie gesagt, mit der Drohnengeschichte kann man machen, haben wir wenigstens mal genannt, wer Bock auf sowas hat. Das mit dem Wald würde ich sofort glauben, weil das sehe ich ja auch hier, dass das immer voller und voller wird. Also das wird immer mehr ein Problem werden. Ja. Zu der Drohne eben nochmal, da sagt leider gerade hier, der FTF hat er nochmal verlinkt, hier wurde dann ohne Drohne gemacht. Ja gut, aber wenn man eine lange Leiter und Angel hat und von mir aus auch noch die Leiter auf eine hochkant gestellte Europalette stellt, dann kommt man halt auch ran. Ja klar, ist das gültig. Und wenn er den Baum absicht und den lockt, dann ist es auch so. Meine Unterschrift ist im Lockpunkt, der Rest kann er mir nicht vorschreiben. Also ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Dann kam wieder... Ich weiß gar nicht, warum die sich da wieder in die Haare gekriegt haben. Wir haben ja den sehr kultig bekannten Cache hier in Hamburg. 5442 bis in die Spitze. Ich glaube, den kennen ganz viele und den wollen auch ganz viele machen. Welche GC-Nummer an der? GCR10B. GCR10B. Genau. Der wurde schon von 2005, ne? Vor Jahren schon gelegt, genau. Und Oh mein Gott, jetzt sehe ich es. Ja, ja, jetzt weiß ich, was da kommt. Und HL soll auch noch was zugeschrieben haben. Also der wurde irgendwann gelegt und dann hat Zag hier den adoptiert, wo wirklich schon alle sagten, du Scheiße, nein. Das heißt er jetzt auch schon anders. Ne? Ja, da geht schon mit los. Also, heißt er wirklich schon? Ja, 544 bis in die Spitze, in Klammern bitte lesen. Ja, was immer das bringen soll. Oh mein Gott, ey. Und jetzt hat er das, das ist die Verbesserung, die erste von Zag hier. Es haben alle gleich gesagt, um Gottes Willen, dann schrieb er auch schon, oh, ich werde den jetzt erstmal verbessern und dann wird er wieder frei. Und alle haben ihm gesagt, hör auf, und lass das drauf, rein. Das wird eine große Überraschung. Genau, und das, oh, dieser Cash lebt einfach davon, dass man da hochkrauchen muss, Ende. Alles andere, lasst, wieso kriegt Zag hier den? Ich werde das nie verstehen. Aber und dann hat er jetzt schon wieder am 12.8. schon wieder eine Owner Maintenance. Moin, moin. Für den Verständnis, jeder kann in den Turm zu den Öffnungszeiten kommen, auch wenn die Tür zu ist. Ihr müsst nur den Küster Bescheid sagen, dies gilt besonders alltags, ansonsten samstags oder sonntags, da auch die Ehrenamtliche vor Ort sein sollen, muss auch zu den Öffnungszeiten offen sein. Das ist ein Satz übrigens. Wenn der Turmzugang zu sein sollte, auch zu den Öffnungszeiten der Kirche, kommt ein anderes Mal, auch wenn es öfter sein sollte, bei Fragen auch im Büro da oder dem Küster. Wenn ihr kein Handy-SIM habt, versucht es als Tourist anderweitig nach einem Telefon zu erfragen oder in eurem Hotel. Es stehen viele Möglichkeiten heute offen, was nicht scheitern dürfte. Bevor ihr eine Post absetzt, fragt mich oder bevor ihr den Besuch plant, vorher der Gemeinde, besonders Alltagsfragen per Mail an die Gemeinde oder Telefon. Ich versichere, dass die besten Zeiten der Öffnungszeiten samstags oder sonntags sind. Alternativ kann ich auch zu diesem Samstag-Sonntag-Termin in der Absprache euch zusammen dahin gehen, damit ihr es schafft, in den Turm zu kommen. Diesbezüglich ist ein einmaliges Angebot, was ich mache. Bitte erfragt es mir per Mail, wann ich kann. Ich versuchte mit euch Probleme zu vermeiden und zu lösen. Dazu müsst ihr auch von euch flexibel bereit sein. Zudem steht auch alle Anweisungen im Artikel drin. Ja, jetzt ist es ja viel klarer als vorher. Also sag ihr, ich kann dazu nur sagen, ich kann immer. Cool ist auch unten. Alters kann es sein, dass die Tür zu ist. Daher Einfehlung, immer am Wochenende vorbeischauen. Ja, immer vorher einfehlen, bevor man die Tür aufmacht. Das ist unfassbar. Also das ist wie immer. Ist mir egal, was hier ein Hinweis, der Petri-Shop selber ist überbewertet am Alltag, deswegen ist der Turm meist zu oder der Turmaufgang selber ist offen, um sicher zu sein, bitte Wochenende durchstarten. Alter. Ja. Das ist wie Stellinger schreibt, es dauert nicht lange, dann geht das den Verantwortlichen auf die Nerven. Das glaube ich auch. Das hat er sogar, daher kann man auch den Küster kontaktieren unter 0403 piep, piep, piep, piep, piep, piep, oder die Zuständige, ob sie die Tür aufmachen würden. Wer nicht fragt, kommt weiter. Hipfu ist auch gut. Wir rufen jetzt nachts an, der freut sich bestimmt. Ne? Das ist auch, die Hipfu ist auch gut. Oh, jetzt gibt es sogar ein Banner, jetzt lohnt sich das aber richtig. Oh Mann, das ist auch einfach nur noch gruselig, ehrlich. Also, oh, ich weiß nicht, was er da macht, aber also, warum macht man so einen Cash kaputt und warum lässt man den von Zagi adoptieren, bitte, ey? Also, das kann man doch nicht mal. Nichts gegen Zagi, aber an der Stelle ist er einfach überfordert. Und das ist so ein Kult-Cash. Das tat mir schon, als das passierte, in der Seele weh. Echt. HHL schrieb dann auch eine Note. 544.2 bezog sich auf das Versteck und nicht auf die Gesamtzahl der Stufen. Es bedeutete, gehe von ganz oben der 544 Stufe wieder zwei Stufen zurück. Dann stehst du direkt vom Cache und so war es ja auch. Ja, und selbst wenn es nicht so wäre, warum ändert man den Namen? Mein Gott nochmal, der ist doch ja. Egal. Ich wollte gerade sagen, das ist doch dann völlig, ja. Also, ja, und Zagi hat natürlich recht, also das kann auch sein, bla bla bla. Und damals, also als er den gehoben hat, wäre der oben gewesen. War er bei mir auch. Also bei mir war er auch nicht zwei Schritte zurück, sondern war tatsächlich ganz oben. Aber das ist doch egal, deswegen muss ich doch den Titel nicht ändern. Das ist einfach ein bekannter Cash. Also, boah. Ja, wir haben damals schon uns gefragt, was das eigentlich soll, warum gerade er irgendwie und also was den Owner da geritten hatte. Aber gut, jetzt ist es so. Er hat ja jetzt das Listing klar strukturiert, schreibt er. Oh mein ist wirklich, wenn das ist alles schon so traurig. Aber man darf ja nicht drüber lachen, sonst kommt wieder welche. Man kann wieder drüber lachen. Ja, Mann, der ist nun mal doof. Also sorry, aber an der Stelle kann ich das nicht anders sagen. Was soll denn diese ganze Scheiße also, da? Ja, also ich meine, ja, der, ja. Auch die E-Mail da anzugeben, Info St. Petri, ja klar, hau mal raus, die freuen sich doch, wenn sie über Spam-Listen, also, da wollten sie schon immer rauf. Ja, und der Köster wird sich auch freuen, wenn alle 10 Minuten ein Geocacher sagt, ich möchte jetzt auch nochmal hoch. Ja, also wird bestimmt bedient sein, auch wenn es dann, wenn er da ist, aber der muss ja auch andere Sachen machen, der muss ja vielleicht auch mal die Türklinke putzen. Ja, ne? Also ich verstehe es nicht, was das, also, ja, also es ist aber nun mal so, 544 bis in die Spitze, heißt er jetzt in Klammern, bitte lesen. Obwohl, das bitte lesen würde ich einfach mal rausnehmen, zack, hier, weil ja, ich möchte vielleicht nicht das unbedingt. Das möchte keiner lesen. GCR 10B, das ist der Cash. Macht den, solange der noch so einigermaßen so ist, wie er früher war. Er lohnt sich ja wirklich, so ist es ja nicht. Das ist also wirklich ein richtig, richtig geiler Cash. Aber man muss ihn jetzt machen, bevor Zaki ihn noch weiter optimiert. Das Listing braucht ihr eh nicht dafür, davon ab. Also das ist völlig belanglos für den Cash. Entscheidend ist diese Stufen bis oben. Und ein geiler Ausblick über Hamburg. Aber er hat wenigstens schön ins Listing ja nochmal eine Chronik eingepflegt, wann gepublished und wann adoptiert und so. Und ja, die nächste Zeile wird dann irgendwann sein, wann zwangsarchiviert. Ja, das befürchte ich, dass das irgendwann kommt. Ja, das ist so. So wie zum Beispiel eine andere Legende aus Hamburg. Ja, das hat mir auch in der Seele wehgetan. Like Dela Goldschatz. GC115GX. GC115GX. Genau. Von Mystvieh. Genau, ist leider archiviert worden. Techel hat's verschlafen. Ja. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern so war es halt einfach. Hat er ja auch selbst dann geschrieben, dass er da hätte was machen müssen, sich nicht mehr dran gedacht hat. Und dann wurde der halt archiviert, weil der so und so lange nicht neu eröffnet wurde. Ja, genau. Er hat am 7.7. gab es irgendwie die Reviewer-Note. Ja. Ne? Und dann in dem üblichen Abstand von ungefähr 4 Wochen wurde dann archiviert. Ja. Weil keine Reaktion kam. Ja. Wobei es kamen dann jetzt schon so die ersten 3 Notes hinterher auf, wo die ich frage mich manchmal, ob das nicht auch mal so ein bisschen Verklärung schnell einsetzt, weil ich habe den auch gemacht, das war eine coole Idee, also heute kann man es ja sagen, er hat das Ding ja guten Meter tief eingegraben in Elbstrand. Du musstest also bei Ebbe dahin, das ist wichtig, und dann musstest du auch, glaube ich, auf so einen Pfosten gucken und peilen und dann musstest du ein Loch buddeln da in Elbstrand. Ja, und jetzt die ersten kommen, ja, verbuddeln, ja, der ist von 2007. Ja, der damals hat wirklich war das noch machbar. Ja, da war das noch erlaubt. Und da hat auch vor Ort keiner was gegen gesagt, weil einfach ganz ehrlich, das ist der Elbstrand. Da buddelst du, kannst auch 5 Meter tiefes Loch buddeln, da kommt Flutebbe, dann ist das wieder weg. Genau. Das ist wirklich kein Problem da gewesen. Das Einzige, er musste immer wieder hin, weil er hat das unten so mit Waschbetonplatten eingepackt und trotz der Waschbetonplatten sackte das immer weg. Also alle halbe Jahr, glaube ich, ist er da bald hin und hat ihn wieder ein Stück hochgezogen, weil der sonst einfach schlicht ergriffen irgendwann ganz weg gewesen wäre. Also die Elbe hätte den einfach mitgenommen. Ob der jetzt so toll war... Der war halt anders, ne? Ja, das ja, der war anders, aber ich fand ihn jetzt, ganz ehrlich, dann musst du da auf Ebbe warten, die Leute gucken dir zu. Das ist alles so. Stellinger fragt gerade, wer gräbt den jetzt aus und entsorgt den Müll? Ganz ehrlich, brauchst du nicht, so ein halben Jahr weg, den nimmt die Elbe mit, der ist irgendwann in der Nordsee. Also da, und dann irgendwann im Indischen Ozean, da gibt's ja nicht genug Plastikmüll. Ja, also nee, das ist ja nicht mal Plastik, ist glaube ich ist eine Lock-and-Lock-Dose. Echt? War das nicht damals eine Munitionsdose? Ich weiß es gar nicht. Nee, muss ja Lock-and-Lock gewesen sein, sonst hätte das nie dicht gehalten. Also, ist ein guter Cash gewesen, aber so... Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, den Verlust. Ich finde es ein bisschen blöd, weil er vermisst viel ist und weil der erste von dieser Art war. Aber es gab noch einen zweiten an der Elbe. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war ein Mystery mit irgendeinem Kriegsschiff, glaube ich, Namen oder so. Weil ich weiß, ich habe den mit Rollsplittkalle gemacht. Da musstest du dann auch am Elbstrand buddeln. Aber an einer abgelegenen Stelle. Und ganz ehrlich, den fand ich um Längen besser. Einfach, weil ich da mit Carsten alleine war zum Buddeln. Und nicht wie Like Dela Goldschatz da direkt irgendwie vorm Elbstrand, wo mir alle zugucken. Ich wollte sagen, wo im Sommer sowas, der mal so viel los ist. Genau, Blankeneser Strand da, wo da wirklich voll ist. Also, ja. Aber er ist halt jetzt leider archiviert worden. Also ich finde es ein bisschen schade wegen Gerald, also Mystvieh. Ja. Und weil es ist ja so, bei Zwangsarchivierung ist er auch nicht wieder aus dem Archiv holbar, ne? So ist es, glaube ich. Ja, genau. Stellinger schreibt das gerade. In Wilhelmsburg an der Bahnbrücken der Süderelbe. Genau. Stellinger, weißt du zufällig noch, wie der heißt? Ist der noch aktiv? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe da damals einen Film sogar drüber gedreht, weil er so geil war, dass du zweit da in diesem Sand rumzubuddeln. Und den fand ich wesentlich besser, weil du wirklich da alleine gebuddelt hast, ne? Und das war mir wesentlich sympathischer, muss ich sagen. Aber um diesen ist es auch schade. Davon ab. 544 Favoriten hat der. Auch nicht wenig. Nee, ich wollte sagen, das ist halt auch nicht wenig, ne? Das, aber das ist auch, also Gottes Willen, nichts gegen Gerald, den Caches waren schon was Besonderes, immer. Das ist gar keine Frage. Aber da muss ich auch sagen, das ist, glaube ich, dann aber auch so. Ich kenne viele, die mir auch gesagt haben, oh, der Scheiß gebuddelt. Ich war froh, dass da schon andere waren, konnte ich mit abgreifen, weil ich hätte keinen Bock gehabt, vor den Leuten zu buddeln und so. Aber trotzdem hauen sie alle in Favoriten rein, weil es ein Mistvieh ist und weil es irgendwie, das macht jeder, muss ich auch. Weißt du? Also, ich weiß nicht. Die Quoten, die finde ich manchmal schwierig. Ja, Quoten sind schwierig, sind wirklich schwierig, weil bei manchen Ownern gibt es aus Prinzip dann irgendwie, oder viele geben aus Prinzip schon ein und Das nimmt so eine ganz eigene Dynamik an. Ne? Aber ich habe gerade mal geguckt, so der Schatz von da Wilhelmsburg habe ich jetzt so spontan hier nicht gefunden. Also ja, warte mal, ich kann mal gucken. Ich habe den ja auf meiner Gefundenliste. Den kann er mal im Hintergrund aufmachen hier. Sieht mir irgendwie so aus, als wenn es den nicht mehr gibt. Der war damals auch, der war echt geil. Also das muss ich echt sagen. Da musstest du auch buddeln und so. Und das war da ist das Ufer sogar noch ein bisschen steiler und Schatz von Tortuga, war der das? Das könnte nee, das war ein Tradi, der Schatz von Tortuga. Nee, das kann der nicht sein. Den hieß der nicht, der Schatz von Scheiße. Naja, der hieß nicht der Schatz von Stellinger. Mensch, was machst du mit uns? Ich dachte auch, ich erwähne nebenbei schon mal, dass ich diese ganzen Adoptionsgeschichten und so, zack hier tatsächlich bei den Favoritenpunkten unter Projekt GC unter den Top 10 ist. Ja, cool. In Hamburg. Da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht. Daran siehst du auch mal, was solche Sachen wert sind. Da ist Gerald natürlich da vorne immer noch mit fast 30.000 Mystery ganz oben auf Platz 1 und dann kommt ganz lange mal gar nichts. Dann kommt Papa Lotta irgendwann mit 8.000 und dann geht's runter. Der Hoya ist auch dabei, ganz weit oben, Top Nummer 3. Tollkühn, Püpsi, Müpsi und dann unten unter der Nummer 10 schon zack hier. Ja, und das ist ein Witz, echt. Also sorry, aber wenn man die anderen, ohne dass ich den... Die Kriegskasse des General Dave Out. Das ist GC17W5C. Das ist... der andere hat archiviert, weil da hat sich auch keiner mehr drum gekümmert. Ja, stimmt, der hat damals auch nicht, 2017 ist er archiviert worden. Ah, guck an. Okay. Weil der war auch grandios, wirklich. Also ich weiß gar nicht mehr, das Rätsel, das hat Carsten gelöst und dann sind wir hingegangen und haben diese Kiste ausgebuddelt. Oh mein Gott, das war zu geil. Ich glaube, wir haben drei. Oh ja, wenn man die Fotos sieht, der ist, ja. Ja, das war grandios. Also das war einfach eine geile Idee, was er da hatte. Und vor allem auch cool, richtig eine alte Kiste, ne? Das ist ja auch mal geil. Ja, ja, also wirklich das Ding, also alles so, auch so ein einziger passender Kram. Also grandios, da gibt's überhaupt nichts. Ja, stimmt, da sieht man ja auch ein paar gute Bilder so drin. Ach, herrlich, das hat echt Spaß gemacht. Ja, sowas sieht man halt heutzutage fast gar nicht mehr, ne? Da denke ich gerne, was noch richtige Buddelcaches gibt, ne? Ja, ich find's auch eigentlich ganz gut, dass nicht verbuddelt werden darf. Aber also das sind ja so, ich sag mal so, auch so Ausnahmefälle. Bei so einem Cache direkt am Strand oder so, ne? Also ich bitte, warum nicht, ne? Gerade wenn er Gezeiten umspült ist. Blue Lord und Blue Lady waren sogar noch da. Ach Mensch, ist das wie zwei alte Männer reden vom Krieg. Ich weiß nicht. Lese mal das Log von Frau Kicks. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Frau Kicks finde ich immer ein bisschen schwierig. Die ist, finde ich, Frau Kicks, keine Ahnung. Die wollten. Keine Ahnung. Und mir erging es leider wie Fagi. Lange hatten wir uns terminlich auf diesen Cache vorbereitet. Nachdem wir mit der notwendigen ECA anrückten und diese kräftig eingesetzt hatten, fanden wir an der passenden Stelle dann bloß eine bloßliegende Steinplatte mit dem eindeutig lesbaren GC-Code des Caches. Natürlich kann ich davon ein Foto zeigen. Eine Holzkiste oder Reste davon konnten wir nicht mehr sehen, demnach auch kein Logbuch. Nachdem im Cache schon lange nichts passiert ist, habe ich mich nun erstmal zu diesem Log entschlossen. Ja, das ist typisch für das eine, die mir vorgeworfen hat, ich wäre Cache-geil. Ja, ja, es ist passt zu ihr. Das ist so, die lebt auch in ihrer eigenen Welt. So, wie heißt das mit Pippi Langstrumpf? Ne? Ach ja. Aber ja, alte Zeiten. Und stimmt, zack, hier ist übrigens mit dem 542, das hatten wir als nächstes drin, genau, zack, hier, da ist bei GC Project, also eine Top-Owner in Hamburg. Ich finde auch da so, wenn hier der Kollege Hoja auf Platz 3 ist, guck dir mal die Zaki-Caches an, da kannst du vielleicht noch eine Scheibe abschneiden, ja. Dann kommst du wieder auf Platz 2. Ja, ne? Gib mir mal ein bisschen Mühe da. Das ist nicht so hingerotzte Caches vom Tag hier. Aber da würde mich echt mal interessieren, wann irgendwann die Mystery-Caches auf Platz 2 rutschen, ob den jemals mal jemand in Hamburg einholen kann. Oh, das glaube ich schon. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Ist aber Gerald auch letztendlich. Naja, solange Gerald-Caches noch gepflegt werden und vorhanden sind, rutscht er natürlich immer weiter parallel mit hoch wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe auch noch nicht alle von ihm gemacht. Zumal auch so nach und nach doch immer wieder einzelne von ihm verschwinden. Ja, wie jetzt halt auch dann, ne? Das ist ja. Weil da ist einfach, ich weiß, die eine ganze Menge hat ja wohl, wie heißt das? Ich sag mal, ich bin echt alt, ich kann mir die Namen alle gar nicht mehr merken. Ich habe den einfach so lange nicht gesehen. Pixel. Pixel hat ja auch etliche von ihm gepflegt. Und ich habe letztes Mal geguckt, weil ich dachte, was macht der eigentlich? Den habe ich ja schon Jahre nicht gesehen. Ja, der casht eigentlich auch nicht mehr. So, und dann kommt... Ja, halt, ist die Gefahr halt groß, ne? Ja, oder ja, Techel vergisst es einfach mal, was ja auch passieren kann. Mein Gott, also ist gar nicht negativ gemeint. Und schon ist noch wieder einer weg und ich denke mal, das wird einfach kommen. Und dann ist irgendein anderer, der lang genug dabei ist. Gerald hat einfach die Vorteile gehabt, dass er sehr früh solche tollen Caches gelegt hat. Ja, und eigentlich auch alle seine Caches irgendwie besonders waren, ne? Ja. Ganz wenige normale, einfache Dosen. Ich glaube, dass die heute nicht mehr so hoch anerkannt wären wie früher, wenn er die neu legen würde. Weil das sind immer noch tolle Bastelarbeiten, aber die sind heute technisierter geworden. Das waren seine. Ja. Er war immer Mechaniker und das fand ich auch gerade geil bei ihm, weil die Dinger hielten dadurch, dass sie mechanisch waren. Die waren ja massiv gemacht, ne? Ja. Gefräste Sachen und solche Geschichten. Ja. Wirklich tolle Dinger, ja. Ja. Und ob das heute noch so gut ankommen würde, wenn jetzt nicht dieser ganze Hintergrund wäre, weiß ich gar nicht. Wäre auch spannend. Ich sag mal, die bei vielen ist die Erwartungshaltung ja relativ hoch, ne? Ja. So, und dass sie dann sagen, ja gut, das habe ich jetzt, ja, aber so ähnlich habe ich das auch schon mal gesehen irgendwo. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Das stimmt, der Stellinger schreibt auch gerade, die Caches von Gerald hätten archiviert werden sollen, auf ewig mit ihm verbunden. Das sehe ich auch, weil so können sie eigentlich nur verlieren, weil dann pflegt die einer mal nicht oder der andere Cache selber gar nicht mehr. Und schon kriegen so eine Caches auch so irgendwann Knacks in ihrem Ruf, weißt du, weil dann die sagen, oh, das kann ich mir gepflegt und so. Ach, ich finde auch. Ja gut, aber damals war natürlich der Schock saß tief, sag ich mal so, ne? Ja. Also viele. Aber trotzdem hätte man sagen müssen, okay, jetzt machen wir aber einen Schnitt auch irgendwo Gerald zu ehren, weil das sind seine Caches und die kann keiner wirklich pflegen. Wenn da was kaputt geht, wie soll denn Pixel, der ist ITler, wie soll der denn anfangen zu fräsen da plötzlich? Also das ist ja gar nicht möglich so richtig. Also ich fand's auch schwierig. Ja, das ist, dann wird dann schon wieder schwierig, ne? Du kannst ohne Hilfe kriegst du das nicht hin. Ja. Und ich sag mal so, Auftragsfräsarbeiten günstig sind die halt auch nicht, ne? Nicht. Und dadurch, dass Mystery natürlich da an der Quelle saß und sowas gemacht hat beruflich, ne? Ja. Ja. Aber das ist natürlich auch mal seine Wertarbeit, ne? Wie lange das schon hält. Also das ist ja schon einfach nur noch beeindruckend. Das finde ich auch. Ja. Ja. Doch, Gerald war schon was Besonderes, keine Frage. Ich habe ihn ja einmal am Telefon gehabt, weil ich überhaupt nicht weiterkam bei irgendeinem Cache. Gab es ein Problem oder so. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, also bei so viel Caches, die er hat und die auch so angelaufen werden, dass er immer seine Nummer reingehauen hat und auch erreichbar war, ne? Der ist sofort rangegangen. Ja, ne? Ja. Also, klasse. Ne? Ja, der hat einen großartigen Caches gemacht. Dann hatte ich noch reingehauen. Man kann jetzt jemanden in seinem Log erwähnen. Ich glaube, als ich das rausgefunden hatte, ging das noch mit jedem. Mittlerweile geht es, glaube ich, nur noch mal mit persönlichen Freunden. Man kann nämlich im Log schreiben, zusammen mit, in diesem Fall ist es der Log von meinem Sohn, zusammen mit @Polettentapier. Und beim Ad, wenn man das eingibt, dann kommt halt die Auswahl. Je mehr Buchstaben man eingibt, dann irgendwann der User taucht auf, kann man anklicken. Und wenn man diesen Log abschickt, kriegt derjenige, der genannt wird, halt auch einen Infolog, dass man erwähnt wurde in einem Log von dem und dem Cacher. Ne? Also Ad-Zeichen und dann, ich glaube, es geht halt nur auf der Freundesliste mit Leuten mittlerweile, aber man kann halt andere Cacher nicht nur im Log erwähnen, sondern auch direkt verlinken. Ne? Das ist so eine coole Idee. Ja, das haben, finde ich auch, das haben sie gut gemacht, weil es gibt ja ganz oft, dass die Leute schreiben, mit dem und dem da gewesen. Ja, ne? Ja. Nö, das so, und jetzt kann man direkt draufklicken. Ne? Gut, dass das mit der Mail nur bei Freunden geht, kann ich verstehen, weil sonst wird es wahrscheinlich einfach zu viel. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, also ich bin mit meinem Sohn halt nicht befreundet bei, ne, ich, der hat halt einen Account da und der lockt halt auch die Caches, die wir zusammen machen, aber der hat halt keine Freundesliste oder so. Und deswegen bin ich der Meinung, das ging, am Anfang ging das noch bei jedem, jetzt geht's, glaube ich, nur noch über Freunde. Intercept hat da gerade so einen Link reingehauen, Freunde bei Geocaching zum Zufügen. Ja, aber ja, das ist ja aber die. Genau, aber da beziehen sich nur noch auf Freunde. Wer ja, den Freund haben das ein bisschen geändert. Ja. Willst, ja. Genau. Ja, macht auch mehr Sinn. Also. Ja, macht Sinn, sonst halt kannst du ja jeden. Wollte ich gerade sagen, sonst kannst du ja richtig rumspammen. Ja, Rasi Bombasi immer erwähnen, ne? Ja, genau. Ja, ja, nee, keiner, aber. Na, ja. Weiß. Ja, dann. Was haben wir als nächstes? Logbuch beschreiben ist schwer. Ja. Mein Lieblingsfoto. Ach ja, das ja, wir haben sie, also das kann ich natürlich nicht verlinken, das ist ja habe ich ja nur als Foto. Das können wir aber vielleicht als Bild von der Folge nehmen oder so. Aber nee, ist nicht breit genug. Aber das sehe ich tatsächlich auch ganz oft. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Das ich verstehe auch den Ansatz von den Leuten nicht, dass gerade in diesen wie nennt man diese Logbücher denn, die man das, so aufklappt. Das sind ja genau diese aufzudrehenden. Wie so eine Windmühle ja im Prinzip. Genau, ja, genau. So. Diese die haben auch einen speziellen Namen, diese Logbücher. So, und dann sind da irgendwie ist das ja relativ schmal, damit es in Paddling längs reinpasst. Ja. Und es sind ja übereinander Rotolog, genauso heißt es. Ja, Rotolog. Sind übereinander ja irgendwie dann 4, 6 oder hier in diesem Fall 8 Zeilen, wo man 8 Log-Einträge machen kann und die Leute dann ihren Stempel nehmen, quer rüber stempeln und der nächste nimmt schon die nächste Seite, es sind 3 Felder frei, es sind 5 Felder frei. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht in der Lage sind, einfach mal das Logbuch der Reihenfolge nach zu beschreiben. Ich wollte gerade sagen, letztens habe ich sogar einen gelesen, der schrieb sogar rein, ja, ich stehe irgendwo im Logbuch, weil ich mache mir meistens nicht die Arbeit, jetzt zu gucken, wo es genau weitergeht. Wo ich denke, ja, weil du einfach eine faule Sau bist und nichts anderes. Also das, so viel Respekt muss doch wenigstens da sein, dass man da im Logbuch versucht, in der Reihenfolge einigermaßen zu bleiben. Also da zu behaupten, ja, ich mache das nur, weil bla, das ist doch alles Ausreden. Das ist einfach, weil man zu faul ist, da mal eben ja, zu blättern. Neulich habe ich jemanden gefunden, der hatte tatsächlich gestempelt. Das ist ja oft eine andere Geschichte mit der Farbe, aber der hat wirklich einen Logbucheintrag gemacht mit seinem Stempel und hat einen runden Stempel gehabt, hat erstmal die obere Hälfte gelockt, dann versetzt dazu die untere Hälfte und damit hat er mit diesem einen Eintrag hat er 12 Felder belegt, weil es auch geschmiert hat. Guck mal, Intercept hat im Chat genau richtig Herz getroffen. Böses Pfui-Wort, Stempel. Ja, genau. Und ich hatte die Tage jetzt, gerade am Wochenende, habe ich den Cache auch mit so einem Rotolog aus derselben Serie, habe ich wieder ein paar Caches von dieser Runde gemacht. Da hab ich 5 Logbuchseiten mir angeguckt und es waren jeweils maximal ein Drittel beschrieben, weil die Leute ja. Auch Orion 11 zum Beispiel, klasse ja. Beispiel, die haben Zeit ohne Ende, das sind Rentner. Ja, weiß ich, kenne die. Die schreiben da quer auf die 3 Logbucheinträge ja. Und die haben einen kurzen Namen, der passt aber ja. Zweimal in so eine Zeile rein. Gut, jetzt sind die vielleicht ein bisschen älter, können nicht mehr so klein schreiben, vielleicht. Nee. Aber ey, Leute, so viel Zeit muss noch sein. Und wenn es 20 Caches in dieser Tradi-Runde sind, dann habe ich halt 20 mal 30 ja. Sekunden Zeit, meinen kleinen Log-Eintrag zu schreiben und nicht nur 5 Sekunden. Also mein Herr Michel schreibt auch gerade, das mache ich auch nicht immer, ich fülle die Lücken. Das mache ich tatsächlich auch, aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Da schreibe ich dann allerdings sogar ins Online-Log rein, damit nicht noch einer, ich habe da mal einen gehabt, der hat nachgefragt, du weißt doch gar nicht da, wie geschrieben haben wir, guck mal bitte genau nach. Also das sehe ich ja noch ein mit den Lücken. Das ist ja wenigstens, das finde ich ja noch wieder sozial. Da macht das mache ich ja auch, dann, ich schreibe mich da irgendwo dazwischen. Ne? Ja, genau, man macht sich die Mühe sogar zu gucken, wo noch Lücken sind. Aber einfach irgendwo reinzuschreiben, also nicht vorne in eine Lücke, sondern einfach hinten. Wir haben ja einen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, jetzt komme ich nicht auf den Namen, schade. Der ist das typisch, der steht mitten irgendwo im Logbuch. Und wenn er ein FDF macht, ist egal, er steht mitten im Logbuch. Der blättert einfach auf und schreibt irgendwo rein, quer. Ja, das ist für mich ziemlich asozial. Also das ist auch ein asoziales Verhalten, weil es ist ja nicht nur asozial. Also wenn man es mal ganz auf die Spitze treibt, ist es ja auch so, das verschwendet ja einfach auch Ressourcen. Ne? Ja, ja. Ich hole das mal hier in den Telegram-Channel rein, dann sieht man das Bild mal. Das ist also unfassbar. Ja, ich habe es gerade schon zurechtgeschnitten als Bild für uns. Ich habe hier noch dieser Tage da nochmal, das ist auch so ein Paradebeispiel. Mhm. Also Leute, ganz ehrlich, wie gesagt, Stempel hin oder her, aber wenn mein Stempel zu groß ist, und das geht mir persönlich in meinem Privatleben öfters so, wenn der Stempel nicht reinpasst ins Logbuch, dann nehme ich halt einen Kuli oder was auch immer und schreibe klein rein und erzählt mir nicht, dass ihr keinen Stift dabei habt. Das ist eine Runde mit 20 Caches, da musst du dir Hinweise für Bonuskoordinaten irgendwie notieren, gut, kannst du auch ein Foto machen, aber jeder wird garantiert einen Stift dabei haben. Also, und wenn das Logbuch keinen Stempeln zulässt, und das wird heutzutage immer weniger, weil die Logbücher meistens Paddlinge sind, dann nehme ich meinen blöden Kuli oder Bleistift und schreibe nochmal. Hm. Es ist doch nicht so schwer. Sehe ich eigentlich genauso, ja. Ne? Aber es geht ja dann um das Prinzip. Und wie gesagt, wenn man sieht, denn die schreiben da kreuz und quer irgendwie. Ja, ja. Also das ist, Was erst in den letzten Jahren so, finde ich, hat das zugenommen. Das war irgendwie früher nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt sind die mittlerweile wirklich zu faul, noch drei Seiten zu blättern. Ja, ich sag dir, woran das liegt. Das hier sind jetzt, glaube ich, irgendwie 17 Caches auf 9 Kilometer Strecke plus Bonus. So. Ja. Okay. Dann willst du aber diese 17, 18 Caches nach Möglichkeit in unter 3 Stunden schaffen, wenn du zu Fuß gehst. Ja. Also ich habe es mit dem Fahrrad gemacht. Die Abstände sind so beknackt, dass das Fahrradfahren keinen Spaß macht. Also musst du es eigentlich eher zu Fuß machen. Die Leute machen sich auch mittlerweile selbst so einen Zeitdruck, den verstehe genau. Ich auch nicht. So, und früher hast du so eine Runde an einem Tag gemacht, gesagt, das reicht. Nein, ja, heute müssen es ja 50 Caches am Tag sein. Ja, ist richtig. Und dann kommt so eine Kacke bei raus. Ja, das fiel mir letztens gerade auf, wo ich so wieder Caches gesammelt habe und auch für den Urlaub so gedacht habe, oh, da liegen ja nur 7 oder 8 Stück, wo ich dachte, mein Gott, als ich 2005 angefangen habe, habe ich insgesamt in dem 50 Kilometer Umkreis 200 nicht mal zusammengekriegt. Ja. Also ich war jetzt total überrascht, in Dänemark habe ich in den 7 Tagen Dänemark habe ich fast 50 Caches gemacht und es waren kaum Lab-Caches dabei. Ne? Ich glaube, ich habe nur 2 oder 3 Labs gemacht, weil die waren auf Dänisch und ich hatte keinen Bock, so zu übersetzen. Ja, kann ich verstehen. Aber es waren halt hauptsächlich wirklich normale Caches, virtuelle EC, was da dabei war. Aber da habe ich auch gedacht, dafür, dass wir quasi Urlaub machen und nur Caches nebenbei so mitsammeln, wo wir vorbeikommen, habe ich gedacht, meine Fresse, das war aber interessant. Ne? Also das hätte ich nicht gewartet. Übersetzen werde ich diesmal auch müssen. Das konnte man mal eine Zeit lang automatisch. Da gab es ein Makro für GSAK, das war echt klasse und so. Und dann hat Google irgendwann diese API zurückgefahren. So kannst nicht mehr beliebig oft übersetzen, weißt du? Kannst du noch so kurze Texte und so. Und früher konntest du das mal automatisch machen lassen. Da hat er mir 5000 Caches übersetzt über Nacht. Und da hatte ich die alle mit, weil ich brauche ja jetzt für die Tschechei, also unser Ferienhaus da im Erzgebirge liegt, also echt original 50 Meter von der Grenze entfernt. Da habe ich jetzt schon gesehen, selbst auf der deutschen Seite sind einige dann in Tschechisch. Also ja, da muss ich auch noch ein bisschen vor mich hin übersetzen. Na ja, mal gucken. Mal sehen, wie das so wird. Ich wollte gerade sagen, aber das ist natürlich, gibt es ja im Moment in Tschechien Einschränkungen irgendwie oder so? Kommt man rüber, ne? Im Moment, habe ich gelesen, ist wohl alles relativ offen. Ah, okay. Und sonst mal ganz ehrlich, also wir sind ja wandern. Das heißt, wenn ich da irgendwo im Wald über diese Grenze laufe, ne, wenn du da wirklich mal jemanden sehen wolltest und sagst, oh, habe ich nicht gemerkt, dass ich rübergelaufen bin, fertig. Also das glaube ich nicht, dass das Problem ist. Ist die Mauer hier schon weg? Hier war doch früher eine Mauer. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wir haben hier ein Ferienhaus. Nee, also da sehe ich nicht so Probleme. Aber wir haben da auch sonst immer auf der deutschen Seite, bis Dresden hoch noch so viel Caches offen, da haben wir schon noch genug zu tun. Oh, jetzt schleicht die Katze wieder durch den Garten hier. Wenn die mal, weißt du, jetzt kommt immer die Katze bei uns um 22.30 Uhr so, das ist echt nur ein normaler Tag, kommt irgendeine Nachbarskatze. Die Wühlmäuse, die sehe ich aber mal erst gegen 2.30 Uhr über den Weg laufen. Wenn die sich mal treffen könnten zeitlich, fände ich das sehr schön. Das wäre gut, ja. Ich habe hier neulich bei uns wieder Kacke im Garten gefunden und dann wahrscheinlich ein Waschbär. Da habe ich mir schon gedacht, also wenn jetzt dieser Waschbär hier zumindest nachts mal auf den Marder treffen würde, ich glaube, die beiden mögen sie auch nicht so. Ne? Ja, aber die tun sie nicht viel. Ich habe das gesehen, hier sind mal Katze und Marder aufeinander getroffen. Da passiert nicht viel. Da wirst du dich wundern. Also das ist so, die gucken sich schon sehr interessiert an und die mögen sich und fauchen sich ein bisschen an und das war's dann auch. Also das machen Katzen allgemein. Katzen sind ja eh so fauchig. Ja. Fauchige Viecher. Ne? Nee, wir haben ja schon einige Begegnungen und unseren Kameras hinten auf dem Hof dann gesehen nachts, was da so abgeht. Das ist aber immer sehr friedlich eigentlich. Naja. Dann kommen wir zum nächsten hier. Genau. GC33G8M, Kunst im Hafen. Ich habe schon mal hingeblättert. Am 8.7. kam die erste Not. Leider ist beim Bergen die Sehne abgerissen. Man kommt nicht mehr in die Dose ran. Dose war kopfüber drin und hat sich verklemmt. Das war am 8.7. Das heißt, eindeutig war der Cash nicht mehr zu heben. Und da ging es echt los. Mabebo, na gut, das war auch 8.7., kann auch vorher gewesen sein. Aber spätestens ab 14.7., also 6 Tage später, wo klar war, man kommt nicht an die Dose, Nico Balu, dann kommt Nicolina, 86. Matze HL hat dann endlich mal eine Owner-Maintenance gemacht und hat geschrieben, Ende August bin ich vor Ort und lege eine neue Dose aus. Also es war klar, man kommt nicht ran. Macht nichts. Rassis on Tour, 29.7., found gelockt, ist egal. Dann Weltenbummler. Dann Dr. Ringding hat dann einen DNF gelockt. Was ist denn das für ein Dussel? Ja, das ist ein richtiger Geocacher. Ja, das Verdammt. Geht ja gar nicht. Dann kam MBMK 2812, Foundlock. Schon wieder Dr. Ringding, hat auch noch Need Maintenance, der ist richtig pissig, ne? Ja, ja. Dann kam Hansecacher, hat auch immerhin ein DNF gelockt. Dann hat Matze HL eine neue Dose gelesen, seitdem läuft's wieder. Aber man sieht, es interessiert den Großteil wirklich ein Scheiß. Nee, das ist scheißegal. Ja. Ne? Und dann in der Hoffnung, der Owner überliest die Logs sowieso in den E-Mails. Ja. Ich habe jetzt mal irgendwie nur ein Fotolog gemacht. Ich hoffe, der Owner ist damit einverstanden. Also solche Geschichten kommen ja auch bei sowas mal raus. Ja. Ne? Das ist schon... Ja. Die Gedanken sind frei. Ne? Ja. Und im nächsten stelle ich gerade fest, wollte ich gerade aufrufen, haben wir nämlich ein ähnliches Problem bei... Ja, welche essen das überhaupt? Die sind alle weg. Ja, aber du hattest ja einen Screenshot da irgendwie gemacht. Da wurde wohl da wurde wohl Landwehrteil Doppelpunkt 1. Und der Code für den Log ist GL15D0T2Z. Da, also alleine so zu locken, ne? Temporary Disabled mit kein Geocache und dann genau, der wurde gepublished und direkt danach hatte er nämlich gelockt, kein Geocache mit 35 Ausrufezeichen. Ja, also was das ist mit dem, mittlerweile ist alles gelöscht. Ja, scheint wirklich kein Geocache da gewesen zu sein. Okay, braucht ihr also nicht hingucken, ist schon alles gelöscht, lohnt sich auch nicht wirklich. Hatten wir zwar mit aufgenommen, aber war nicht so. Ja. Dann habe ich es, jetzt halte ich es mal kurz, weil wir unsere 90 Minuten schon knapp rum haben. Ich habe ja jetzt mir tatsächlich mal erstmal, also ich wollte mal wieder ausprobieren, so einen von diesen hochdekorierten, super duper geilste Cache der Welt. Ich habe mir ja dieses GC Project für ein Jahr gegönnt, mal wieder, habe mir dann diese Wilzenliste rausgeholt, die 30 bestfavorisierten Caches hier in meiner Umgebung. Und einer der besten war Prism. GC4RFRT. Hat 768 Favoriten bei 966 Pfunden. Also, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Sagen, man kann wohl echt sagen, und erster Platz Hamburger Cache des Jahres 2015. Kann man nichts sagen. Also, mit dem hatte ich mich auch schon mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, welcher das ist. Und ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber ich war da mit Heike und wie soll ich sagen, ist ein großer Wirt. Ja, hat man vielleicht, ich ganz ehrlich, uns hat das nichts gegeben. Ich will ihn nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Der hat sich da Mühe gegeben, der hat da Ideen reinfließen lassen, alles. Und genau, und eigentlich standen wir beide davor und haben gesagt, ja, echt liebevoll auch gemacht, also toll. Aber was genau hat das jetzt eigentlich noch mit Geocaching zu tun? Das ist uns nicht dabei aufgegangen in dem Ganzen. Das ist für mich, das ist ein ganz anderes Spiel, dieser Cache. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich jetzt nicht spoilern will, aber man läuft da jetzt nicht so viel, sondern das war aber eine Datenspende, oder? Das ist sogar eine ganz spezielle, die habe ich aber auch wirklich sehr speziell abgegriffen, weil ich das wirklich, da ging es mir jetzt gar nicht drum zu bescheißen oder irgendwas, sondern da ging es mir einfach drum, mal zu gucken, was wird denn da geboten? Nein, das Rätsel ist nicht das Entscheidende. Nee, würde ich auch nicht. Also das Rätsel habe ich tatsächlich auch mal gelöst, sogar selber. Ja. Und ich muss sagen, ja, okay, war mal irgendwie was anderes, aber jetzt so glaube ich nicht, dass das Rätsel der Punkt ist da. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das ist eine Menge Rätsel. Und ich, genau, das ist es, was es trifft. Du musst doch vor Ort viel gerätselt werden. Das stimmt. Und ich glaube, dass der Cache auch, wenn du so mit 4, 5 Leuten, die da echt alle Bock auf Rätseln haben, machst, dass das ein ganz fantastisches Erlebnis ist. Und was ist jetzt der Geocaching-Teil? Das frage ich mich dann immer noch. Das ist einfach eher so ein, genau, das ist so ein Escape Room oder wirklich eine Rätselgemeinschaft oder. Aber es ist einfach kein Cache für mich. Also, ich finde es mal schwierig. Nee, Geschmackssache meine ich da. Nein, das ist eben, das sehe ich, deswegen habe ich den extra gemacht. Da sehe ich eben nicht den Punkt Geschmackssache, sondern ich frage mich, wo? Eigentlich ist doch Cachen GPS laufen und ja, was finden. Ja. Und vorher nicht rätseln. Ja, und nicht 5 Stunden an einer Stelle sitzen und über irgendwas rumrätseln. Na gut, ich komme bei jedem Rätsel dann 3 Meter weiter. Also ja, nee. Also das, da habe ich mich echt schwer mit getan. Also wie gesagt, gar nicht schlecht mal. Das Ding ist wirklich, da hat einer richtig, richtig Arbeit reingesteckt. Ist alles überhaupt kein Thema. Aber also weiß ich auch nicht. Mir fehlt einfach da, das ist mir... Ja, weiß ich auch nicht. Genau, wie es ja, Müßmannhaus, das sehe ich genauso. Da, auch das toll, aber. Puh. Die Frage ist immer so, also zum einen, man muss das ja mögen und ich früher habe ich auch gedacht, oh geil, muss man irgendwie mal machen. Also deswegen habe ich mich da mal mit beschäftigt und bin ich irgendwie von abgekommen, weil es zeitlich auch gar nicht passte. Und das ist so beim Müßmannhaus genauso. Man weiß ja irgendwie jetzt mittlerweile, was einen da erwartet. Und ich denke mir immer, wenn ich dann irgendwie jetzt so jetzt mal 400 Kilometer Anfahrt habe und komme da hin, ist es nachher wirklich so, dass ich sage, oh, das war's jetzt geil? Oder ja, wenn ich zu Hause, also mal am Ende des Wochenendes wieder nach Hause komme und habe vielleicht aber einen 20-Kilometer-Multi durch eine total geile Landschaft in dem im Mittelgebirge gemacht oder so, ob ich dann nicht sage, das war jetzt irgendwie doch ein Stückchen geiler. Ne? Also so für meinen Geschmack. Ne? Und deswegen, also mich reizt zum Beispiel auch das Müßmannhaus aus mehreren Gründen nicht. Ne? Und zum einen, weil das nicht das ist, was ich möchte. Zum zweiten bin ich jetzt ja nicht gerade der Kleinste und hatte ich jetzt nicht, dass ich dick bin oder so, aber ich hätte irgendwie eher so das Bedürfnis, dass ich keinen Bock habe, mich da irgendwie reinzuquetschen. Ja, von der Länge danach her, das ist ein Problem, ja. Ne, weil ich sehe es ja schon immer, wenn wir Atemschutztraining haben, einmal im Jahr diese Belastungsprobe und dann musst du da irgendwie durch die Röhren und dann kommst du am Ende aus der Röhre raus und der Käfig ist dann nur noch so 70 Zentimeter lang kommst du mit deinem 1,95 da mit Helm auf und Gerät auf dem Rücken und sollst du irgendwie noch um die Ecke kommen. Und wenn ich da sowas noch beim Cachen, da habe ich nämlich schon keinen Bock drauf. So, und dann, wie gesagt, mittlerweile gehe ich wirklich lieber raus mitten in den Wald und suche ein Paddling an der Baumwurzel. Das ist irgendwie, ja. Ich mag ja auch keine Bastel. Ich lese gerade, Stelliger schreibt gerade, ich sage da morgen auf dem Event noch was zu. Endlich bin nicht nur ich das. Mensch, Freund Stellinger. Übermorgen hoffe ich, sonst bist du sehr alleine. Ja, Stellinger weiß schon, dass wir die 0 Uhr noch ziehen hier. Ja, also, es ist, wie gesagt, ich will den gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Also, da hat einer echt Arbeit und alles reingesteckt. Aber ich persönlich kann da einfach echt nichts mit anfangen. Also, für mich ist halt die Grandiosen dann eher sowas wie, was weiß ich hier, an der Elbe, das Ding wie hieß der denn noch? Riverside Scenery, so 30 oder 35 Kilometer Wandercache oder eben Nothing But Stones oder sowas in der Art. Aber es ist schon, ja, mag auch Geschmackssache sein. Aber das sind für mich, da ist Geocaching sozusagen getroffen. Ja. Und diese Rätseleien, das ist für mich kein Cachen, das ist für mich auch keine Schnitzel. Auch als Kind früher, ja, na klar gab's Rätsel bei der Schnitzel, ja, aber doch keine, wo ich eine Stunde irgendwo gesessen habe. Gab's einfach nicht. Mein Problem ist dabei immer, ich habe, wenn ich so immer so zurückdenke an die auch so knackigen Nachtcaches, ne? So, dann bist du da irgendwie 5 Stunden unterwegs, ab abends um 10 oder so, es ist nachts um 3. Und dann hast du immer diesen Frustfaktor irgendwann. Da hast du eigentlich gar keinen Bock mehr. Willst das Ding aber zu Ende machen. Und dann war der Cache eigentlich ganz geil. Aber so zurückblicken sagst du, oh, eigentlich hätte ich keinen Bock mehr. Und eigentlich war, und ich hatte auch mal einmal so einen Nachtcache. Ich glaube, der war vom Bullenherd oder so. Da fast nachher so, da waren wir, glaube ich, mit 10 oder 12 Leuten. Oh Gott. Ja, aber es war okay. Wir haben uns ganz gut aufgeteilt da. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, dass es nervt irgendwie, weil immer einer irgendwie dann schon die Rätsel fertig hat oder so. Es ging. Das, wo ich aber drauf hinaus will, die Hälfte nachher, ist dann irgendwann zurück zum Auto gegangen, hat gesagt, ich setze mich ins Auto und warte, bis er fertig ist, ich habe keinen Bock mehr. Und das waren Leute, ja, die sowas auch gerne machen. Ja. Und davor hätte ich bei sowas mich immer eine Muffe, dass ich da hinkomme, habe da diesen super duper Cash mit einem geilen Final und stehe kurz davor und bin dann frustriert, weil es irgendwie nicht ging oder so. Ja, und da habe ich von vornherein schon keinen Bock mehr. Wenn ich im Wald an so eine Andi Fesete, wie heißt er? Ja. Nicht Andi, der andere Fesete, Frankie Fesete. Wenn ich an seine Caches komme und schon sehe, dass wir so ein Tüdelkrams, da gehe ich schon gar nicht, da gehe ich lieber weiter, sage, mach es halt nur ein Spaziergang. Ich habe keinen Bock zu sowas. Ich habe keine Lust. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Weil ich dann immer denke, das ist ja schön gebastelt, aber ein Drittel der Zeit wäre auch okay gewesen, die man sich beschäftigt. Ja, wir hatten ja auch irgendwie so eine, bei Holger da in der Nähe von Hanschiff, meine ich, war das irgendwo so eine, von den Teddys, so ein altes Krankenhaus oder was. Ja, Hauptsache gesund. Ja, genau, 13, 14 Stationen oder was. Und wir haben an Station 10 aus Versehen den Final gefunden und alle waren froh, dass das so war. Ja. Dass du einfach keine Lust mehr irgendwann hast. Das ist einfach, dann reicht das dann auch mal irgendwann. Und genauso, das ist das Problem. Der letzte von den Teddys, den ich gemacht hätte, der war dann hier in Wintermoor in der Klinik. Da hatten sie den bei OC gelistet, weil der bei GC nicht durchgegangen wäre. Und da haben wir schon von vornherein gesagt, weil wir natürlich auch nur 10 Kilometer Anfahrt hatten, wir machen den in 2 Abenden. Ja. Weil der irgendwie 24 Stationen hatte oder so. Und das war auch gut so. Und auch da warst du am zweiten Abend schon, zum Glück ist der Kack jetzt vorbei irgendwie. Also das war ein schöner Cash, aber du warst echt froh. Und ja, es reicht irgendwann, ja. Genau, und auch darauf, deswegen sind mir diese Dinger einfach über. Also ja, geht mir auch so. Also mit Nachtcash mittlerweile gehen wir mir direkt auf Ignore, weil auch wenn ich mit Heike immer drüber spreche, sie ist ja früher auch gerne mitgekommen und so, ne? Aber wir sitzen da auch und sagen, ja, und dann bist du nächsten Morgen hundemüde und dann ist alles irgendwie, und dann hat das nicht geklappt und ach nee, ich weiß auch nicht, das ist auch nicht mehr so meins. Also ich bin da nicht unglücklich drüber, dass es fast keine Nachtcache mehr gibt. Nee, ich auch, weil auch da denke ich mal, man hat das so gut wie ziemlich, also fast alles gesehen, was man da so machen kann. Ja. So, und viel mehr kann da auch dann nachts irgendwie nicht mehr kommen. Ja. Und ich denke auch, das ist vielleicht ganz gut, dass es einfach da ein bisschen weniger ist jetzt. Ja. Da sind wieder die zwei alten Männer beim Krieg. Ja, genau. Na gut, einen Tipp haben wir, einen allgemeinen Tipp. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten den auch schon mal, aber es ist egal. Das kam wegen mir, genau. Genau, Magic Eye zusammengeschrieben, also magiceye.xd, also ecksdee.co.uk. Verlinken wir aber auch. Magic Eye Solver. Wer also 3D nicht gucken kann, da gehöre ich auch zu. Ich kann auf so eine 3D-Bilder starren, bis ich doof bin, da sehe ich trotzdem nichts. Der kann sich die kann sich die angucken lassen. Wie soll ich das formulieren? Genau. Und da wird dann angezeigt, was auf dem Bild. Was man sehen müsste. Genau. Denn ich hatte irgendwie, meine Coin war nach Jahren wieder zurückgekehrt, nach fast 10 Jahren. Und wurde in ein TB-Hotel gelegt, was ich schon gefunden hatte. Und ich wusste nicht mehr, wo es war. Weil ich das ja über 8 Jahren gefunden hatte. Oh ja, klar. Und da wusste ich grob die Ecke noch, aber nicht mehr genau, wie es da aussah und so. Und da brauchte ich einmal die Koordinaten nochmal. Und deswegen kam dieser Tipp nochmal mit dem Magic Eye Solver. Taucht auf jeden Fall was. Genau. Dann kommen wir schon zu den Cash-Tipps. Schon. Zu den Cash-Tipps. Kaufen sind die 90, fast 90 Minuten und jetzt, also wir sind gut im Und weil es ja so schön war, dass wir die letzten Folgen quasi sehr wenige Cash-Tipps hatten. Ja, haben wir die. Du hattest mal ein paar, ich hatte lange Zeit gar keine. Ja. Haben wir dieses Mal fast keine. Also es hat sich aber auch wirklich irgendwie zusammengesammelt, das muss ich sagen. Ja. Ach so, ich fange an. GC, ich muss erstmal hinklicken. GC97X9F, GC97X9F, der Elfensteig. Das sind 16 Kilometer. Das ist alles mit süßen kleinen Elfen besetzt, die Stationen. Aus so Playmobil kommt das, glaube ich, genau. Musste ich Heike tatsächlich die Titelelfe kaufen. Die wollte sie echt gerne haben. Die fand sie so niedlich. Cool. Habe ich echt nachgesucht, habe ich gefunden. 16 Kilometer Wandercache in der Göhrde. Das ist einfach, wer einen Tag die Seele baumeln lassen will und sicher sein will, dass er den Cache zu Ende schafft, der ist da richtig. Das macht einfach Spaß. Da läufst halt 16 Kilometer durch die Gegend. Wir machen das ja immer mit Rollspielkalle und seiner Frau. Und das ist einfach ein schöner Tag, bis 4-5 Stunden unterwegs. Ist einfach schön. So kommen wir das, glaube ich, auf den Punkt. In der Görde ist immer das Problem, dann hast du den Cash vielleicht gemacht, weißt aber eventuell nicht, ob du nochmal zurückkommst. Wie ein Görde-Börder, ja. Genau, genau. Nee, der ist ja schon lange weg. Also, aber ist wirklich, da gibt es ein paar Wandercache mehr noch. Also da kann man auch mehrere zusammenfassen, wer jetzt noch mehr laufen will. Görde, finde ich, lohnt sich immer, auch wenn es ein echt relativ weiter Zuweg ist, muss man klar sagen. Ja, es liegt so ein bisschen abseits, aber ich wollte sagen, da liegen einige durchaus große Multis, ne? Also von daher. Ja, genau. Dann habe ich Time Travel Training Climbing GC9A322. Das ist einfach mal ein schöner Kletterbaum, der so ein bisschen abgelegen ist, wo man auch alleine ist und so. Also ihr hört schon alles nichts rausragendes, aber alles so, ja, Entspannungscache, so wie soll ich die nennen. Ich finde ja Kletterbäume immer schön. Also ohne Klettermurks, sondern richtig klettern. Stabiler Baum, nicht so hoch. Ne? Ja, genau. Ohne diese ganzen Gehaspel und was man da alles anziehen muss, sondern einfach mal so klettern. Da gibt's noch einen zweiten, von dem ich aufgenommen habe, ist GC9A G6E HH Inselausflug. Ist ein Traddy, ist auch klettern ohne Ausrüstung und von dem Baum hat man auch noch einen geilen Blick auf die Elbe. Das ist, das hat echt was. Und wenn man runterfällt, ist keiner da. Jo, das ist mir egal. Das ist jedem bewusst, halt der so. Alleine klettern geht. Eben, ne? Genau. Das gibt's mir wie mit Covid, das muss jeder für sich entscheiden. Deswegen gehe ich zum Beispiel halt sowas nicht klettern, aber ich habe auch ein bisschen Höhenprobleme. Also von daher. Ja, okay, dann verstehe ich das auch. Ich bin auch schon dreimal runtergekachelt, ja, dann habe ich jedes Mal Glück gehabt. Ist doch, ich kann auch, wenn ich einen Powertrail ablaufe, kann ich auch eine Herzattacke kriegen, bin ich auch allein und tot, also von daher. Dann habe ich noch GC98KNN, altes Blech. Jetzt will ich auch nicht zu viel spoilern. Der ist in Hamburg, aber an so einer Stelle von Hamburg, wo wenig Fußgängerverkehr ist. Es gibt gegenüber ist eine uralte Tankstelle, die wirklich alleine schon sehenswert ist. Das ist praktisch schon, ja, schon fast ein Museumstück. Und ja, viel mehr will ich da nicht zu sagen. Der Cash hat einfach einen netten kleinen Gag, der zu dieser Tankstelle passt und der ist auch gut versteckt und der macht einfach Spaß und der ist auch noch top gepflegt und sehr, sehr liebevoll gemacht. Ach, einer kommt noch von mir hier. GC9CTYH, ich bin einfach unverbesserlich. Das ist ja fast schon erkennbar am Namen, worum es wahrscheinlich geht. Bei ja, ich Multi, muss mal ne? kurz überlegen. Schöne Stationen und Minion-File komplett. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo das ist. Das ist am Stadtrand von Buxtehude. Und du glaubst nicht, dass es ein Stadtrand ist, weil, also ich bin mit dem Fahrrad durch und irgendwann war ich schon auf dem Fahrrad bis zu den Knien im Gras. Der Weg ist also wirklich schon ziemlich zugewuchert. Und der führt so zu dieser neuen Autobahn, die da gebaut wird. Aber da ist niemand. Da bist du wirklich. Ja, da bist du komplett alleine. Und die Stationen sind echt alle fair gemacht. Der Final hat einen besonderen kleinen Gag am Ende. Also ich finde den Cache fand ich richtig, richtig gut. Also den kann ich einfach nur empfehlen. Was ist der nächste Buxtehude-Ausflug kommt bestimmt mal, dann werde ich ja. den mal mit auf die Liste nehmen. Bin sonst wahrlich kein Buxtehude-Fan, aber in der Beziehung, also der liegt schön, du bist echt, ich habe nicht einen Menschen da getroffen. Das ist auch keine Hundelaufstrecke, dafür ist das schon viel zu zugewachsen. Und du läufst mitten ins Moor rein, also es ist trockene Wege und alles, ne? Aber es ist halt so ein ehemaliges Moor. Am Anfang ist so ein kleiner Kleingartenverein noch, aber das wahrscheinlich läufst du von da aus weg, ne? Ja, an dem fährst du noch vorbei und dann fängt das überhaupt erst an. Ah, okay. Ja, und dann bist du wirklich Mutterseelen alleine, da ist auch kein Haus, gar nichts rundherum. Und der Final, wie gesagt, auch noch einen netten kleinen Gag am Ende, großartig. Also den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn ich ihn gleich kaputt hatte, aber ich weiß gar nicht, ob ich daran schuld war. Also der hatte, das war das Einzige, was mich auch dran störte, aber ich habe es trotzdem nicht kaputt gemacht. Der hatte am Ende so eine kleine Bastelei. Aber die war wirklich noch überschaubar. Also die kriegt jeder auf. Okay. Da stand aber bei, man soll das nicht zu fest anfassen, ist halt so ein bisschen empfindlich. Und ich nehme das Ding in der Hand und hatte sofort in beiden Händen. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich es zerbrochen oder hat es der vor mir schon? Ja. Ich weiß es nicht. Ich will dem das auch nicht in die Schuhe schieben. Kann mir auch gut passiert sein. Auf jeden Fall war es halt gleich kaputt. Ich habe dem Owner es dann mitgeteilt. Und der hat das dann ersetzt, hat jetzt sich auch nicht irgendwie aufgeregt. Ganz im Hinterhalt fragte noch, ob ich den besonderen Gag bemerkt hätte. Es hätte wohl noch einen gegeben, den habe ich tatsächlich nicht bemerkt. Mhm. Aber der Cache ist, also der ist toll. Also auch der Final und so. Der ist auch speziell, naja, für Kinder ist er eigentlich auch gut. Natürlich ist hohe Gras ein bisschen schwierig. Ja gut, muss man im Herbst machen, wenn das Gras ein bisschen tiefer ist. Ne? Ja, ich finde, ja, das kaputt tiefer gefroren. Ist. Also Kinder halte ich fast ein bisschen schwierig, so wegen Zecken und so ein bisschen. Ne? Also das ist... Mm-hmm. Ja, gut, okay. Das Kleiner schreibt gerade, das ist ein GC-Gesetz. Immer der Vorkescher. Okay, merke ich mir. Also ich weiß nicht. Ja, hohes Gras. Dann kommst du okay. Erstmal. Ja, genau. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich werde ich alles wieder falsch aussprechen, weil das sind bei mir tatsächlich die meisten, nee, eigentlich alles Caches aus Dänemark, die ich gut fand, die diesmal erwähnenswert waren. Der erste ist GC2T140. GC2T140. Henne Mole Ohr. Den habe ich genommen, weil das einer der wenigen war, den ich unter den 50 Caches gefunden habe, der auch mal was Gebasteltes war. War das aber bestimmt kein Deutscher? Das weiß ich gerade gar nicht, ob der Oma dann Deutscher war, aber auf jeden Fall, das findest du wirklich, meistens hast du in Dänemark irgendwie. Also meine bestimmt kein Däne, so wollte ich sagen. Na, nee, doch, ich glaube, das war ein Däne. Der hat auch einen Earth-Cache, den hat er mir auf Englisch beantwortet. Das muss ein Däne sein, vermutlich. Ja, Thyme DK, hast recht, ist ein. Und das, also die Dänen sind ja sowieso, da cashst du ja ganz anders. Die sind ja Tarnung ist völlig überflüssig, wird überbewertet. Ja. Die Paddlinge teilweise hinten an die Bank geschraubt, so völlig sichtbar. Und deswegen fand ich den hier wirklich gut, weil der hat mich auch echt in die Irre geführt. Aber Paddlinge, meistens stehen da irgendwelche Munitionsboxen völlig offen rum. Genau, Munitionsboxen am Baum mit der Kette befestigt, dass nicht geklaut wird. Genau, das ist die Tarnung ist eine Kette. Ja. Nee, und der hier war wirklich, der hat mir wirklich gut gefallen, der war gut gemacht. Dann die nächste Empfehlung, den musste ich empfehlen, weil ich quasi so einen ähnlichen Cache habe, aber meiner ist besser. GC7XPTP, Geocacher Info Feias. Der ist quasi wie der Cache, wo du dich darüber beschwert hast, dass der hin so kacke war. Hier am Ortseingang in Schneeferding, vielleicht erinnerst du dich. Ah, ja. Der ist quasi genauso, nur dass meiner besser getarnt ist, weil bei mir ist quasi die Tarnung kein Ausdruck aus irgendeiner Geocaching-Geschichte, sondern einfach eine selbstgemachte. Ne? Ja. So, und das ist da halt nicht so, aber das ist quasi genau das Gleiche. Aber ich musste ein bisschen grinsen, wo ich dachte, wer hat jetzt eigentlich das Henne-Ei-Problem? Ne? Ja, klar. So, dann GC3RZ1C, Sebonka, da sagt der Name natürlich alles, ist ein kleiner Multi und in Dänemark sind ja relativ viele Bunker zu finden und der war richtig geil. Also der hat mir echt gefallen. Ich habe mich mit diesen ganzen Bunkern zurückgehalten, weil ja Familienurlaub war und bei vielen steht ja im Listing halt auch drin, bitte nur zu zweit machen und so, weil du mal reinkriechen musst. Ja. Hier musstest du das halt nicht und deswegen habe ich gedacht, den guckst du dir zumindest mal an und der war auch machbar für mich und den fand ich richtig gut. Sollte man sich, wenn man da oben mal ist, gerne mal angucken. Und dann die letzte Empfehlung von mir ist GC3D2Z3. GC3D2Z3 Seeblick. Den habe ich einfach genommen, weil der unheimlich geilen Ausblick hatte. Also das ist so ein da steht auf einer Düne so ein altes Seezeichen, wie sie früher genommen wurden, so eine riesengroße dreieckige Pyramide. Ja, ja. Und der Cache ist nicht direkt oben, aber man kann da halt direkt hochgehen, da geht ein Weg hoch und von da hat man einfach einen unheimlich geilen Blick auf die Nordsee, auch zum Sonnenuntergang. Und das war einer der, ich habe so überlegt, welche so landschaftlich am schönsten waren, den fand ich da oben tatsächlich mit am schönsten. Also da, wenn man da mal ist, geht auch von der Straße aus, in 5 Minuten ist man oben. Sollte man unbedingt mal anhalten, das lohnt sich. Auch ob nun zum Sonnenuntergang oder tagsüber, ist schöner. Das waren meine Empfehlungen. Ach so, ja, stimmt, ich habe auch noch zwei. GC9F52J, GC9F52J, die Kletterbuche. Das ist zum einen ein schöner Baum, ist eine Buche, wie es schon der Name sagt. Und er hat... Ja, da spoilere ich jetzt nicht zu sehr, weil das muss man trotzdem gesehen haben. Er hat einen Holzlookbogen, echt totschickes. Also das ist wirklich ein, also so sehr passendes und sehr schönes Logbuch. Und auch der Baum selber ist schön zu beklettern. Also auf jeden Fall empfohlen. Mhm. Und dann GC9F6MT, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ist ein ich würde ihn schon als echten Lost Place, ist jetzt nicht so der Hardcore Lost Place, aber es ist ein Lost Place, der eben mal nicht irgendwo in der Stadt oder so oder in der Nähe von irgendwas, sondern der wirklich einsam und alleine auf dem Land draußen liegt, in der Nähe der Autobahnabfahrt. Wie gesagt, so ein grüner Streifen mitten zwischen den Feldern. Da ist man völlig alleine unterwegs. Man kann auch gut parken, dadurch, dass da nichts los ist. Und der hat 4 schön gemachte Stationen. Ist nicht lang. Ich sag mal, insgesamt bewegt man sich da keine 500 Meter, glaube ich. Aber ja, die Stationen, du musst überall ein bisschen basteln. Das ist alles nicht zu schwer. Aber ein bisschen, im Moment musst du schon überlegen und du musst sie auch erstmal finden. Und das ist eigentlich alles, also ich würde den auch empfehlen. Ja, ja, doch. Ist eine witzige Gegend, doch, der hat was. Ah, okay. Ja, ja, dann habe ich sie. Wir haben noch gar keinen Titel heute für die Folge. Ja. Stimmt. Ja. Da müssen wir tatsächlich gleich nochmal überlegen. Ja. Es würde sich was anbieten mit, Ja, was? Wir hatten nicht so richtig heute. Naja, die Wieso Postkarte vergessen? Ist Postkarte vergessen? Wieso Postkarte? Wir haben doch alle Postkarten gehabt. Ach so. Weil ich hatte eine Die haben wir doch gehabt. Du warst, dich haben wir doch genannt. Du warst doch mit diesen 14 anderen da zusammen. In Albeck vom Event. Ja. Ist mal wieder Zeit für ein Wanderstiefel-Update. Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, zumal mir ein Wanderstiefel tatsächlich nach einem halben Jahr kaputt gegangen ist. Hanwag muss ich zum Reparieren schicken. Stimmt, schreibe ich mir mal eben auf. Ja, du hast ja mal eine große Auswahl an Stiefeln. Ich habe ja jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr Jack Wolfskin-Schuh. Die sind bei mir gut. Und da muss ich auch mal sagen, ich bin mit dem sehr zufrieden. Den trage ich viel und der ist wirklich gut. Also ist nicht gerade der leichteste Schuh unbedingt, aber der hat wirklich eine gute Qualität. Ja, ich habe ein paar Stiefel von denen und das waren fast die billigsten und am besten. Also muss ich auch sagen, die sind echt hardcore gut. Bei mir sind viele, ich habe Stinkefüße und ich trage fast immer Wanderschuhe und deswegen habe ich 4 Stück, die ich immer rollierend anziehe. Deswegen haben die auch alle so die gleiche Anforderung durchzustehen und so, das passt eigentlich ganz gut. Waren nach 3 Jahren platt, schreibt der Scepter mit seinem Wolfskin. Das kommt ja darauf an, wenn du die 3 Jahre am Stück getragen hast, wären meine auch platt. Ja, wollte ich gerade sagen, also 3 Jahre sind bei mir eigentlich eine gute Zeit. Also meine, wie heißen die Renegade hier, die Lova, die sind im Schnitt nach 2 Jahren, kannst du die in eine Mülltonne entsorgen. Immer nur Saison, ja, dann ist es ein bisschen schnell kaputt. Ja, aber meine letzten Lova, die haben aber auch lange gehalten, aber die waren auch, das ist schon ein bisschen her, dass ich die hatte, und die waren so, ich sag mal so, ja, wahrscheinlich noch aus einer guten Qualitätszeit, ne? Noch in Deutschland gemacht. Das stimmt, ja, die haben ein bisschen nachgelassen. Ne? Ja, haben wir keinen Titel, Leute, weiß ich, wir nennen das 544-2 als Erinnerung, dass der früher so hieß. So. Ja, so ja, einfach. 544-2 ist vielleicht auch eine gute Idee. Ich hätte sonst etwas gesagt mit 60 DSM-Minuten, ne? Ah, das haben wir schon zu oft. Oder wir nennen sie Cash-Tipps, weil wir heute so viele hatten, genau. Ja. Cash-Tipps. Cash-Tipps ist gut. Das ist eine gute Idee. So, brauchen wir noch irgendwas? Nee, die anderen 2 Themen halten wir uns wieder für Folgen auf, wo wir unter 90 Minuten. Ich war jetzt bei knapp 3 Stunden hier. Kann ja nicht mehr lange dauern. Titellos in die Nacht, ja. Ja, titellos wäre auch. Nein, Tina fehlt heute. Siehst du, kaum kommt Tina nicht, haben wir keinen Titel. Aber sie ist ja, wie gesagt, ist ja irgendwann später mal gekommen. Oder ach, ist ja doch noch da. Zwischendurch habe ich mal. Hat aber heute keinen Titel reingeschmissen. Ja, nee, außer Stinkefuß, aber das passt jetzt wirklich nicht ganz zum. Ja, das ist, das geht nicht. Nein, jetzt haben wir machen heute Cash-Tipps. Genau, und nach dem Podcast ist vor dem Event, ne? Ja. Einige von euch sehen wir ja, die werden es vielleicht auf der Anfahrt hören. Ja, die meisten Stammhörer haben sich ja schon krank abgemeldet. Wir brauchen einen jungen Nachwuchs. Ich merke das. Wir haben ja scheinbar alles nur noch Scheintote da. Da ist ja die Hälfte, funktioniert ja nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wer es wirklich noch nach oben schafft und nicht noch unterwegs verreckt. Das ist ja auch nicht so ganz ohne, ne? Ja. Ich freue mich auch tatsächlich, weil mein letztes Event war der letzte Gipfelstümper und das erste Event jetzt ist quasi auch wieder auf dem Berg. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Übrigens, manche haben auch Hals- und Schnittwunden. Ja, aber die kommen trotzdem. Ja, ne? Da hält mich nichts auf. Zur Not wird rückwärts auf den Rückenhahn hochgekrochen. Ja, oh, da gibt's überhaupt nichts. Interceptor muss ich sowieso sagen, er wünscht uns ein geiles Event, lass es krachen, machen wir. Wir müssen auch noch einen Termin machen. Interceptor, ich glaube, so weit von dir sind wir nicht weg im Urlaub, da müssen wir uns unbedingt mal wieder irgendwo treffen. Ach ja, der kommt ja unten so grob aus der Richtung, ne? Ja, ja. Ja, Tina, was heißt, wäre gern dabei, der ist doch nicht weit von dir, also von daher. Ich wollte sagen, aber vielleicht muss sie arbeiten, aber das Event geht ja auch eigentlich nur ungefähr 20 DSM-Minuten, vielleicht schaffst du es ja noch zum Event. So, ja. Huja hat das auch falsch geschrieben, er schreibt mal gucken, ist halt auf der falschen Seite der Elbe. Ich glaube, er meint, er ist auf der falschen Seite der Elbe. Ja, das Punkt ist steht ja für er, das sind ja zwei Buchstaben, ne? Ja, genau, das vermute ich auch, ja. Mit Moped fahren, ja, kannst du auch auf dem Wilseder Berg hochfahren, das ist kein Problem. Ich wollte sagen, das darf man da, man darf nur nicht auf irgendwelche Reiter treffen mit Uniform, aber die sind jetzt auch schon weg. Die sind, glaube ich, weg, die waren immer nur Juli, August, hatten sie, glaube ich, erzählt, das fand ich auch ganz spannend. Ja, eigentlich, eigentlich ist ja Heideblüte von 8.8. bis 9.9., sagt ja so die okay. Faustformel, aber dieses Jahr ist die Heideblüte ja relativ langsam in die Gänge gekommen. Ja, man sah das echt, also wie gesagt, wir waren ja diese Woche auch nochmal drin, da ist ja wirklich noch richtig... Ja, und ich war jetzt schon über eine Woche nicht mehr in der Nähe von der Heide. Also ich glaube aber, also letzte Woche war die noch so massiv in der Blüte. Also blühen tut sie noch. Ja, das ist halt nicht mehr so komplett 100%, aber ich glaube, es ist schon ansehnlich. Ne? Ja, dann also wie gesagt, wir freuen uns auf die, die wir übermorgen sehen. Die die Konserve vielleicht auf der Anfahrt morgen, übermorgen hören. Und alle anderen hören wir hier. Ja. Demnächst mal wieder oder sehen Sie auf einem weiteren Event irgendwann mal? Genau, da schnacken wir gleich drüber, wann der nächste Termin ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder in dieses 4-Wochen-Geschichte reinrutschen. Ja, genau. Und da gucken wir mal. Das ging jetzt mit der Sommerpause leider von mir aus nicht früher, aber jetzt wieder. Wir haben ja genug Zwischen-Podcasts rausgebracht, von daher ist. Ja, das stimmt. Müssen wir damit leben. Okidoki, dann haben wir es für heute. Ja, dann sagen wir schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Zahlreichen Hörer, auch Filia Noctis. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, alles klar. Ciao. Ciao.